Ja. Ein bisschen lang. Uiuiui. Ja, schönen guten Tag, hallo, liebe Freundinnen und Frauen, verehrte Affen. Die US-Presse war bisher eigentlich nur so die Spitze des Müllbergs. So eher geistige Dünnschiss, wird seit der Wahl auch von unseren hiesigen Kleinhirnakrobaten stark abgesondert, um den Müllberg zu verschönen oder so. Also die rituell zelebrierte moralische Erhabenheit verlor seine Dominanz irgendwie über die Andersdenkenden schon vor längerem, aber irgendwie, naja, haben viele den Schuss nicht gehört. Die Elite aus Medien und Politik, die merkt es halt jetzt so irgendwie und ja, das interessant, viel Salz und damit herzlich willkommen zu den Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Ich bin heute Abel wieder unter Gruppenaccount. Wen habe ich mir denn heute versammelt? Wer ist denn gekommen? Stellt euch mal vor. Ja, der Marsaffe ist da wie jeden Sonntag. Uiuiui. Ah, ich bin auch hier, bin vielleicht zu leise. Bin ich zu leise? Nö, Ne? nö. Okay, gut. Ja, ich bin der Russe vom Block, also, Der direkte hier Draht Putins zu den Weltraumaffen. Ja, genau. Ja, hier ist der Doktorand, um mal zu schauen, was hier die Weltraumaffen heute vorbereitet haben. Hallo Doktor. Der da so dreckig lacht, ist eine Tomate. Ja. Habt ihr gewusst, dass Tomaten Spuren von Nikotin enthalten? Ja. Tomako, Tomako. Ich werde hier von Lord Carnifex wieder als Nuss bezeichnet. Was da los? Dabei heißt er doch Nussinger. Nussinger. Ja. Pfeil sagt auch guten Tag. Ja. Alles So, gut. ja, dann, wie Abel das schon angedroht hat, befassen wir uns jetzt auch erstmal mit der Wahl. Oh Und Gott. mit den schrecklichen Folgen, Wie ist sie nochmal ausgegangen? Ich habe es ganz vergessen. Ich glaube, das war so 50-50. Ja. War ganz knapp, ja. Es hat jemand gewonnen. Ach so. Das weiß ich. Aber warte, das impliziert ja, dass jemand anderes verloren hat. Das ist nicht progressiv. Ja, das Nein, stimmt. Hillary hat auf jeden Fall eine Teilnehmerurkunde Ja, bekommen. eben. Da gab es schon eine schöne Satire-Webseite, die gestern zirkuliert ist, wo es irgendwie so nach dem Motto, ein Polizist mit Millennial-Kindern hatte die Idee und dann haben sie einfach den Demonstranten bei den Anti-Trump-Riots Teilnahmeurkunden gegeben und dann waren die auch schon viel ruhiger und haben sich zurückgezogen und so. Fand ich gut. Ach, und der Bleilo auch noch. Volles Haus heute. Hallo. Hallo, funktioniert mein Mikrofon? Hört man mich? Ja, sehr laut sogar. Soll ich mich leiser machen oder Bisschen. Bisschen vielleicht, ja. Einmal mit Profis. Sag mal, Bleilo, kommst du gerade auch hier frisch zugeschaltet aus der Straße, in der du normalerweise filmst? Nee, warum? Nee, er wollte wissen, ob du authentisch bist und jetzt im Hangout halt auch mit der Maske draußen irgendwo im Regen steht. Ja, da kann ich leider nicht mithalten. Ich bin auch gerade noch voll verschlafen. Ich hoffe, man merkt mir das nicht zu krass an. Nee, du hast ja Zeit aufzuwachen. Wir sind ja ein bisschen auf Sendung. Ja. Moment, ich muss noch. Seid ihr schon live gerade? Jo. Ja. Immer die beste Frage bei sowas. Dann tut es mir leid, dass ich hier so reinplatze, aber hallo an alle. Hallo. Ja, Lilo. Ja, wir waren gerade dabei, uns wieder auf die US-Wahl einzuschießen für den Anfang. Und das hier ist unser erster Artikel, der Spiegel berichtet, dass in den Unis in Amerika jetzt extreme Maßnahmen unternommen worden sind. Also es gibt wohl, ich habe auch woanders gelesen, es sind Prüfungen verschoben worden, weil Studenten einfach nicht in der Lage waren, unter der Anspannung des Wahlergebnisses Prüfungen zu schreiben, etc. pp. Und der Spiegel hat hier halt verschiedene Studenten, aber soweit ich das verstanden habe, sind das Austauschstudenten. Pfeil ist gut jetzt, die Leute wissen jetzt, dass du da bist. Ja, also einfach so Zustandsbeschreibungen. Dafür ist es ja mal ganz interessant. Also am Morgen nach der Wahl war es in unserem Frühstücksraum für Graduierende mucksmäuschenstill. Mucksmäuschenstill, Kater. Am Nebentisch saß ein Mädchen und weinte leise vor sich hin. Zu meiner Gruppe gesellte sich ein Hillary-Verfechter und erklärte uns, dass es an der Zeit sei, gewaltsam gegen das Ergebnis vorzugehen, um eine Revolution zu starten. Oh Mann. Das Problem ist, dass es sich wirklich wie Satire liest. Und es ist wohl eben kein Scherz. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ich meine, keine Ahnung, Revolution über eine Wahl. Also eine Revolution bringt eigentlich immer so den Verfall der Wirtschaft mit sich. Und in der Regel revolutioniert man, wenn man zum Beispiel ein höheres Einkommen haben möchte, bessere Bildung oder besseres Gesundheitssystem. Wenn dann jemand, der in der Uni rumgammelt, der ja eh schon irgendwie so auf dem Weg Richtung Mittelschicht oder auch höher ist, der dann sagt, ah, wir müssen jetzt revolutionieren, weil cause reasons, dann ist das irgendwie so, also ja, das sind nicht so sinnig einfach so. Also eigentlich sollten die Revolution schreien, die halt ganz unten sind. Und das sind eigentlich auch die einzigsten, die eine tatsächliche Revolution auch hinbekommen. Zumindest ist das, was man bei Ideologie oder bei Revolution, wenn man sich das näher anguckt, immer der Fall. Also keine Ahnung, weiß nicht. Ja, die Leute, die eigentlich alles, die im Prinzip ja privilegiert sind, aufgrund ihres Einkommens zum Beispiel, oder das Einkommen ihrer Eltern, weil das sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie auf die Uni gehen, gerade in den USA, die werden die Letzten sein, die eine gewaltsame Revolution starten, wie du schon sagst, weil es denen eben nicht an den grundlegenden Notwendigkeiten des Lebens fehlt. Das ist halt wahrscheinlich auch nur eine Form des Virtue Signalings, um mal wieder zu sagen, hey, wir müssen zusammenstehen und da wird nichts passieren. Es werden die Letzten sein, die auf die Straße gehen, um eine Revolution zu starten. Ja, und eine Revolution ist halt auch nicht immer unbedingt positiv. Frag mal die Syrer, ob sie jetzt Demokratie haben. Also normalerweise wird eine Revolution von den Gruppen beendet, die am meisten Gewalt anwenden. Also Faschismus, Kommunismus, religiöse, autoritäre Staatsform, das ist oftmals der Ausgang. Also vor allem, weil eine Revolution ja hier die undemokratische Handlungsweise wäre und Trump demokratisch, soweit wir wissen, zumindest legitim gewählt wurde. Also das ist so ein bisschen verdrehte Welt eigentlich. Hey, er wurde ja nicht legitim gewählt, ne? Die gleichen Leute, die vor 2 Wochen gesagt haben, was, das Wahlsystem ist nicht gerickt, unmöglich. Die sagen jetzt, das Wahlsystem ist gerickt, Gerrymandering. Ach, da gab es einen super tollen Comic vom Ahoy Polloi, mit einmal bezüglich Brexit, wo sich beschwert wurde, dass ja das demokratisches Votum, wo halt wirklich die Mehrheit entscheidet, ja voll scheiße ist. Und jetzt, wo es halt ein indirektes System über Wahlmänner ist, ist es auch voll scheiße. Also egal, wie man es dreht, wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann gefällt es den Leuten halt nicht, die auf der Verliererseite sind. Oder man könnte halt auch schließen, Demokratie ist scheiße, wenn man so einen Blödsinn daherredet. Ja, also ich finde im Grunde ist das eigentlich die Verachtung von der Demokratie, wenn man sich jetzt darüber mega aufregt. Es gibt Gründe, das amerikanische Wahlsystem gut und schlecht zu finden. Und die kann man auch gerne groß debattieren, aber normalerweise macht man das halt nicht kurz nach der Wahl oder kurz vor der Wahl. Das ist eigentlich so ein bisschen low life. Und eigentlich ist jetzt dieses ganze Rumgeheule eigentlich eine Verachtung von demokratischen Grundwerten. Also, ja, aber gut, dass jetzt diese Leute, die da protestieren und so, die haben ja vorher schon nichts von Demokratie gehalten. Die haben ja vorher schon böse alte weiße Männer und so weiter und so fort. Also das sind ja die gleichen Verdächtigen, die wir schon seit Monaten sehen. Ich meine, das Geiste ist ja auch, boah, der Trump, der hat böse Sachen über den Mittleren Osten und über Muslime gesagt. Der Trump, der redet auch schlecht über Mexikaner. Lass mal alle nach Kanada auswandern, weil wir vor einem Rassisten flüchten. Ihr verdammten Idioten, Alter. Warum fliegen die nicht nach Mexiko, nach da unten? Ja, weißt du, kanadische Immigrationswebsite ist zusammengebrochen. Ja, wow, echt geil. Weißt du, ihr geht nicht nach Mexiko, ihr wollt nach Kanada. Aha. Keine Ahnung, ich find's einfach nur lächerlich. In den Norden. Ja, das ist wie wenn Leute, weil sie mit der Entscheidung von Putin in Moskau nicht zufrieden sind, nach Sibirien auswandern. So. Ja. Ja, also, keine Ahnung, es ist einfach nur lächerlich. Also, ja, letztendlich geht dann ja doch keiner nach Kanada. Das ist ja alles mehr oder weniger viel Wirbel um nichts. Die ganzen Comedians, die gesagt haben, sie wollen nach Kanada auswandern, die haben jetzt schon alle, nein, das kann ich nicht tun. Das wäre einfach hart an meinem Land praktisch so ungefähr. Ja, sag's doch nicht. Ja, das ist genau dieselbe Logik wie bei Frauen und das Militär. So, wir, Gleichberechtigung für Frauen, alles dasselbe, was Männer können wir auch. Yay. Militär, nein. Ich werde nicht für mein Land kämpfen, dass ich nicht, dass immer noch mir zu wenig Geld bezahlt. Nein. Ja. Ah, ehrlich. Wie war das denn jetzt eigentlich? Hat Trump jetzt nicht sogar die Popular Vote gewonnen, nachdem sie fertig ausgezählt haben? Nee, Moment mal. Also das Letzte, was ich persönlich weiß, war, das war schon dann fertig, soweit ich weiß. Und Hillary hat 200.000 mehr Stimmen als Popular Votes im Vergleich zu Trump gehabt. Das ist das, was ich weiß von CNN. Okay. Textbook. Ich kann nochmal nachschauen, dann sage ich nochmal Bescheid. weil ich hatte gehört, dass das nach der letzten Auszählung halt, nachdem jetzt alles ausgezählt war, dass Trump da doch vorne war. Okay, ich schaue nochmal nach. Ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal recherchieren. Nein. Laut CNN ist bei Election 2016 Trump hat 290 Stimmen von Electoral Stimmen, aber von den Populars hat er 47,3% und Hillary 47,8%. Mhm. Also, da ist jetzt sogar noch größer der Abstand geworden. Hillary hat fast 61 Millionen Leute auf ihrer Seite und Trump so 60,3 Millionen. Ah, okay. Naja, wenn die es gegeneinander ausfighten, wird es relativ 1-1 ausgehen. Wir können dann die Ruinenstädte besiedeln danach. Two men enter, one man leaves. hier der nächste Student. Das finde ich auch sehr lustig, weil das ist jemand aus dem also naturwissenschaftlichen Bereich, also Medizinbereich, der das Ganze gleich ein bisschen nüchterner sieht als die Leute von den Amerikanistik-Studien oder die Regiewesen oder so studieren. Also die Erklärung, dass es nur die alten weißen Männer waren, die Trump gewählt haben, ist dabei jedoch nicht ausreichend. Hier ist mehr passiert. Trump konnte auch viele Wähler unter Frauen, Afroamerikanern und Hispanics gewinnen. Auch so eine Tatsache, die in den deutschen Medien irgendwie noch nicht angekommen ist. Ich bin gerade aus dem Chat noch auf einen Emma-Artikel hingewiesen worden zu dem Thema. Den habe ich auch schon mal in die Pipeline gestellt, nur damit der Chat beruhigt ist. Da gab es doch auch diese, wo man nachgeschaut hat, durch welche Counties sozusagen Obama gewählt worden ist. Das waren irgendwie 204 Counties, die den Unterschied für Obama bei den letzten zwei Wahlen gemacht haben. Und in diesen 204 Counties war bei 197 oder 192, die hatten den Unterschied für Trump. Also das sollte man sich dann auch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich sehe hier was von wegen... 128, fast 127 Millionen Votes und Trump, also nachdem Michigan noch ausgezählt war, wäre Trump bei 306 Electoral College Votes gewesen und Clinton bei 232 und Trump bei 6 Millionen, okay, da wäre aber immer noch hinten, okay. Ja, hier haben wir die Marie-Therese. Sie studiert Nordamerika-Studien und da schlägt das dann auch gleich wieder durch, was ich eben über den Mediziner gesagt habe. In der liberalen Blase meiner Uni gab es keinen Zweifel daran, wer die Wahl gewinnen würde. Clinton natürlich. Aber immerhin, sie hat selbst erkannt, wo sie sich befunden hat. Und das ist ja schon mal eine Steigerung zu den normalen Aussagen, die man so hört von den Leuten. Also sie wissen, dass sie sich in einer Blase befinden. Ja, das ist schon mal... Einige Dozenten ließen Kurse sogar explizit aufgrund des Wahlergebnisses ausfallen. Was als nächstes irgendwie? Oh, es regnet. Ich habe heute keine Lust, arbeiten zu gehen, oder was? Bei hitzefrei verstehe ich das ja. So, ja, der Mensch braucht eine Temperatur, um funktionieren zu können. Aber bei Wahlergebnissen, ich weiß nicht. Das ist so lustig. Die Leute haben sich ja auch wirklich drüber aufgeregt. Besonders im Clinton-Camp wurde sich über Trump lustig gemacht, weil er ja nicht direkt gesagt hat, dass er die Wahlergebnisse, egal ob er gewinnt oder verliert, hinnimmt. Und jetzt nehmen die es nicht hin. Ja. so kindisch. Und ich meine das mit den Wahlergebnissen anerkennen oder nicht anerkennen. Also die UN, die hat 10-mal mehr Wahlbeobachter wie üblich in die USA geschickt, weil es bei dem Rennen um Bernie und Hillary für die Demokraten so viele Ungereimtheiten gab, dass die UN sich dachte, da müssen wir jetzt mal 10-mal mehr Leute hinschicken, die danach gucken, dass das auch mit Recht und Ordnung zu tun hat, was dort jetzt dann als Wahl passiert. Also ja, so, keine Ahnung. Habt ihr das mitbekommen? Also wird es noch hier sein in der Show mit den Flyern, die verteilt wurden? Weiß ich nicht. Flyer? Ich kenne nicht alle Flyer, die in den USA verteilt werden. Da wurden auf den Trump Rides wurden Flyer verteilt, auf denen sowas drauf stand wie Don't snitch, don't be a snitch. Und es wurde dazu aufgerufen, nicht zu filmen und nicht der Polizei Bescheid zu sagen, sondern mitzumachen. Also beim Schaden zufügen, so. Es hat vorhin noch jemand auf Twitter irgendwie angeblich einen Screenshot aus Craigslist gehabt, wo irgendwie Protester für Geld angeworben werden sollten und so. Also da schwirrt im Moment unheimlich viel Zeug durch die... Ja, wenn man die Project Veritas Videos gesehen hat, die ja aufgedeckt haben, dass viele von den Anti-Trump-Protesten halt von der Demokratischen Partei im Prinzip gesponsert waren, der wird die Schilder auch wieder erkennen, die da zum Teil getragen werden. Diese gelben mit schwarzem Text und schwarzer Umrandung. Die waren da in den Videos im Hintergrund in den Offices. Also zumindest so in der Art. Mhm. Aber welchen Zweck hätte das denn jetzt noch, für das Clinton-Camp solche Sachen zu sponsern? Also wenn man den Aluhut auf hat, kann man halt den Soros dahinter sehen, der weiter halt die westliche Gesellschaft destabilisieren will, um an den bei seinen Börsenwetten weiter irgendwie zu verdienen oder so. Aber das ist natürlich... Ja, wobei, ich würde sogar sagen, nach der Wahl ist vor der Wahl. Also wenn die Demokraten was machen müssen, müssen sie sich jetzt schon vorbereiten. Und selbst auch nur Proteste finanzieren, hilft ja beim Netzwerken für Aktivisten. Hm. Also. Das wird auch schon ziemlich gefährlich, weil sich ja dann noch mehr Leute auf die Seite von Trump stellen, wenn sie sehen, wie jetzt die Leute da auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Also da sind so Leute, die normalerweise ja gegen Slut-Shaming sind und gegen Rape und so, aber dann sich hinstellen und sagen, so mit Plakaten, so Rape Melania. Nehmen wir aus, ja. Ah, es sind jetzt vielleicht nicht dieselben Leute, die gegen Vergewaltigung sind, aber das ist aus derselben Menge, die als Grundannahme sowas hatte. Und der Typ wurde da auch nicht irgendwie runtergeschlagen und so. Nee, stand dann da mit diesem Schild. Ja, und vor allem, warum denn sie? Warum nicht Trump? Also, weißt du, keine Ahnung. Ja, also, was hat sie damit zu tun? Oder also, mit den Fotos von den First Ladies, da war auch so irgendeine so ziemlich große prominente Person, hat da so einen Post gemacht oder der zirkulierte halt so rum von vielen Leuten, dass man so die First Ladies nimmt, die so durch und durch so waren und dann nimmt man ein ganz spezifisch geframtes Bild von Melania Trump, wie sie als Nacktmodel dasteht. Und das ist einfach, Feminismus frisst sich selbst, wenn ihm was nicht passt. Das ist unmöglich. Oh Mann. Hier die 23-jährige Julia, die hat studiert, um die amerikanischen Studenten, um den amerikanischen Studenten beizustehen, nee, protestiert, so rum, um den amerikanischen Studenten beizustehen. Erstens mal ist es einfach so ist mein Verständnis, dass man sich als Ausländer nicht in die Politik von einem Land einmischt, also wenn ich dazu zum Studieren bin, warum? Ach. Eigentlich hast du dann eher noch sozusagen ein besseres Auge für die Objektivität, was dich auch ein Stück weit nicht so arg betrifft. Eigentlich solltest du dann, ich weiß nicht, also ich, keine Ahnung. Naja, wenigstens kommt die Dame kurz vor Schluss ja zu der Einsicht, wenn die Trump-Gegner so hasserfüllt reagieren, was unterscheidet sie dann noch von der Politik, für die Trump steht? Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass Trump so ein schrecklicher Hasshaufen ist irgendwie. Nee, aber zudem gemacht durch die Medien, das war ja nun mehr als eindeutig. Und das hat ja auch aus meiner Sicht einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Ja, also da waren die Medien Wahlkampfhelfer, weil sie einfach nur sich gedacht haben, wenn wir einfach nur genügend die Person Trump in Verruf bringen, wird das schon. Also ja, und halt ja, ungewollt haben sie dann dafür gesorgt, dass sie eben durch das Erzeugen einer solchen Welle Trump halt darauf durchgebracht haben. Ich meine, weißt du, bei den Demokraten in den USA, wenn die einfach sagen würden, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Migranten, illegalen Einwanderern und Flüchtlingen, da gibt es einen Unterschied. Allein das hätte im Trump schon ein Stück weit Boden unter den Füßen einfach entzogen. Also einfach nur dieses, ja, man sollte da eine differenzierte Debatte haben und nicht einfach nur sagen, oh, du bist ein Super-Nazi, weil du hast gesagt, dass wir Grenzen in einem Land haben, weil cost you're a Nazi. Weißt du, das ist keine Diskussion. Also du kannst auch ruhig dafür sprechen, dass man den illegalen Einwandern, wo man 11 Millionen davon in den USA etwa hat, dass man den allen einen Pass geben soll. Aber bitte tu das unterscheiden und differenzieren und deine Position dann vortragen. Aber nicht einfach nur, boah, alle Super-Nazis, wie könnt ihr nur den Super-Nazi wählen? Wir haben jetzt Textbook Fascism. Weißt du? Was ich vor allem nicht verstehe, ist, dann hätte Trump vermutlich auf der Faktenebene und auf der Politikebene ziemlich einfach besiegen können, wenn man jetzt aus dem Hillary-Camp gekommen wäre und auch von den Medien aus. Stattdessen wurde halt Trump, der ja einfach Populist ist, muss man letztendlich so sagen, wo er quasi seine Expertise drin hat, auch selbst mit irgendwelchen persönlichen Anfeindungen umzugehen und die auch an ihm selbst dann abprallen, hat man sich auf sein Level begeben, hat versucht, das gleiche Spiel zu spielen wie er, hat natürlich komplett verloren. Und das ist für mich so unverständlich, wie man da auch auf Seite der Demokraten in den USA und auch den Medien da so blind gewesen sein kann, das nicht, zumindest vorher schon gemerkt zu haben, dass man da vielleicht eine andere Taktik fahren muss. Ja, also einfach zum Beispiel eine Debatte in den amerikanischen Medien. USA, Internationalismus, warum machen wir das, warum machen wir das nicht, wann hat sich das geändert, wann waren wir das letzte Mal eher nach innen gekehrt, wie hat's, also einfach nur die so ein bisschen Historie, also die Historik beschreiben und einfach so, warum machen wir das, was sind die Vorteile und Nachteile. Allein das hätte schon einen großen Unterschied gemacht. Einfach nur das mal den Leuten wieder zu erklären, weil ich bin mir sicher, dass die meisten Leute nicht unbedingt dann viel darüber wissen, warum die USA so nach außen gekehrt ist oder nach außen gewendet und so stark auf der internationalen Bühne auftritt. Und was der Hintergedanke dabei ist, das wissen die meisten Leute nicht. Also man hätte Trump einfach nur, also das ist so meine Hypothese jetzt, einfach sagen können, okay, wir machen nur Interviews mit ihm und fragen ihn irgendwas über seine Politik, was er machen will. Hätte keine Antworten darauf gehabt, weil soweit ich weiß und was ich mitbekomme, hat er letztendlich außer seine Mauer und so ein paar populistische Aussagen, hat er nicht wirklich viel. Und man hätte ihn quasi unabhängig davon einfach dann ignorieren können und sagen können, okay, also, bis du uns was erzählen kannst über deine Politik, machen wir Interviews dann mit dir und wenn nicht, hast du Pech gehabt. Aber stattdessen hat man ihm einfach eine Plattform gegeben, auch wenn sie negativ war, aber er hat einfach eine extreme Aufmerksamkeit bekommen und die letzte, diese Anfeindung so dann ihm komplett abgeprallt. Das hat ihn überhaupt nicht gekümmert. Also es war wirklich eine Lose-Lose-Situation für die Demokraten und für die Medien bei der ganzen Geschichte. Ja, ich glaube, die Wahl hat gezeigt, es gibt keine schlechte Publicity und im Gegenteil, wenn alle Publicity schlecht ist, dann wirkt sich das extrem gut aus. ja, das stimmt. Ja, haben wir noch einen. Sanders hätte das wahrscheinlich vollkommen anders angegangen und da wäre es wahrscheinlich mit Präsident Sanders geändert. Ich denke schon, ja. Also ja, Sanders hätte auf jeden Fall, obwohl, naja gut, der hätte halt auch Stimmen von den aus dem rechten Lager der Demokraten verloren wahrscheinlich. Das ja, mag sein, aber die Sache ist. Ich bin mir beim Sanders nicht unbedingt sicher, ob er noch mehr links geholfen hätte. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt war jetzt unabhängig von der Politik, dass Trump für eine Veränderung stand. Ob es nur eine positive oder eine negative sei, war dahingestellt. Aber Hillary Clinton war einfach Status quo. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben das dann entsprechend als kleineres Übel gesehen, Trump zu wählen, dass sich dann zumindest irgendwas an ihrer Situation ändert. Sanders wäre ähnlich gewesen. Sanders hätte auch eine Veränderung dargestellt, in die andere Richtung wahrscheinlich, in Richtung links, aber es wäre dementsprechend auch besser angekommen als Clinton. Das ist nicht mal so eine unterschiedliche Veränderung. Was Trump ja praktisch geboten hat, ist einfach nur mehr Jobs für die Arbeiterklasse. Und Sanders ist ja auch ein für die Arbeiterklasse Kandidat gewesen. Ja. Sanders war auch ein Linkspopulist. Also ich fände auch Sanders gegen Trump eine viel interessantere, auch von Debatten her, Situation, weil beide eigentlich gegen das Establishment waren und sich auch so positioniert haben. Und dann hat Clinton auf einmal gewonnen, also die Nominierung von den Demokraten. Und dann hat sich herausgestellt, dass Sanders da ans Messer gelegt wurde. Und dann hat noch Sanders sich selbst rauskatapultiert, indem er da gesagt hat, dass Weiße nicht wissen, wie es ist, arm zu sein. Mhm. Nein. Und dann hat er sein Geld, was er bekommen hat, an Clintons Ding gegeben. Und erst jetzt wechselt er zu Trump, so nach und nach. Also... Natürlich. Das ist gut. Es muss schon schlimm sein, wenn du von deinen eigenen Parteimitgliedern da einfach ans Messer gelegt wirst, weil die hier gerade einen anderen da sehen wollen. Das ist eigentlich Korruption. Das ist was anderes. Das ist nicht darum. Ja. Ich glaube, soweit haben wir die Ängste der Austauschstudenten abgedeckt. Schauen wir mal, was als nächstes hier. Ich mache das ja heute auch nur. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Prognosen von wegen, oh Trump, das wird so schrecklich, da habe ich gar keine Geduld für, weil erinnert euch mal, wie die Prognosen mit Obama waren. Der war der Messias, der Change, ne? Change, you can believe in und so weiter. Und was war er? Bush 2.0. Hat exakt die gleiche Politik gemacht. Das Einzige, was er ein bisschen anders gemacht hat, ist Obamacare. Und das ist auch nicht so geworden, wie die Leute es eigentlich haben wollten. Ja. Und er hat den Überwachungsstaat ausgebaut, er hat unerklärte Kriege im Mittleren Osten geführt und erklärte Kriege im Prinzip. Also fast 3 Millionen Leute deportiert, anstatt die Leute nach Guantanamo zu bringen, einfach sich getötet. Was er auch nicht geschlossen hat. Republikanern her auch mit Hitler verglichen, also das ist so ein ewig währendes Ding, das ist Godwin's Law einfach. Ja, aber ich meine nur die gleichen Leute, die vor 8 Jahren gesagt haben, oh, Obama, jetzt wird alles besser und so weiter. Die sagen jetzt, oh, Trump, jetzt wird alles schlechter. Ich möchte ehrlich gesagt gar keine Prognosen machen, weil das kann gut sein, dass das echt überraschend wird, was abgeht. Muss nicht schlecht werden. Auf jeden Fall, thanks Obama. Ja, der Amerikas Struktur ist auch so aufgebaut, von den Gründungsvätern so gesetzt worden, dass es eben lange dauert und eigentlich nicht wirklich möglich ist, für eine Seite alle anderen Seiten auch noch zu kontrollieren. Der Präsident hat das Militär auf seiner Seite, aber die anderen können da auch noch ihm Sachen so in den Weg stellen. So. Na gut, aber Trump hat ja jetzt, was war das, er hat eine Supreme Court Mehrheit, er hat eine... Kongressmehrheit und er ist Präsident. Also damit haben sie im Prinzip die drei großen... Ja, aber er hat doch keinen Support von der republikanischen Partei bekommen. Also das stimmt. Die haben alle den Kopf die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh mein Gott, Trump, was machst du, wohin gehst du, was tust du? Also, das ist jetzt aber die Frage, inwieweit das, also wie weit die jetzt weitermachen. Weil der hat denen ganz schön einen heftigen Sieg beschert. Das hängt wahrscheinlich von Trump ab, von dem, was er jetzt für eine Politik machen möchte. Wenn er natürlich jetzt eher nach den Republikanern geht quasi und ihnen so ein bisschen die Sachen zurechtlegt, dann wird er wahrscheinlich da Unterstützung bekommen. Wenn er da generell einen eigenen Weg fährt, wird er wahrscheinlich eher Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommen. Also, warten wir mal ab. Aber was halt auch lustig ist, dass so viele Leute aus Ländern eine Demokratie kommentieren, die es viel länger gibt wie die Demokratie im eigenen Land, was eigentlich extrem lustig ist. Also nicht nur wir Deutsche, sondern halt auch so generell Europa. Also die USA haben für eine verdammt lange Zeit eine Demokratie und die haben sie für eine verdammt lange Zeit, weil sie die Macht sehr stark aufteilen, was ja die Idee hinter einer Demokratie ist, dass du sehr, sehr viele Key-Supporter haben musst, die du hinter dir haben musst, um wirklich größere Sachen umsetzen zu können. Also, ja. also dieses Doom and Gloom und New Hitler und keine Ahnung, also was weiß ich, ja. Vielleicht tut er die Wirtschaft tanken, vielleicht nicht, weißt du. Ja, das ist halt auch toll. Es gibt einen guten Grund, warum man gegen Volksentscheide sein kann. Weil dann hast du so Dinge wie das Minarettverbot. Ja. Was ja einfach, das ist einfach nicht mit den Grundrechten vereinbar. Und wenn wir das in Deutschland machen würden, würde das wahrscheinlich auch durchkommen. Aber die Affen islamisieren. Aber solange es um sowas geht, sind die meisten Leute gegen den Volksentscheid. Aber jetzt plötzlich, ne? Trump gewinnt da in deren Wahlsystem. Na gut, es ist halt ein bisschen bekloppt, aber das hat gute Gründe, warum das Wahlsystem so aufgebaut ist, weil die halt möglichst wenig Macht einzelnen Staaten geben wollen. Und jetzt sind sie plötzlich, nein, das Volk hat entschieden und so weiter. Mit einem minimalen, was war es, 0,4% Unterschied. Und während er in den Electoral Votes total abgeräumt hat. Administrators were quick to reassure students that universities offer myriads of counseling options. Das ist so, so, okay, cool, ja, es gibt ganz viele verschiedene Formen von Therapie, aber das Ding ist, du solltest keine Therapie brauchen, du solltest nicht erst so einen Ausraster bekommen. Na gut, ja. die haben jetzt einen demokratischen Hope-and-Change-Präsidenten, den sie hochhalten ohne Ende, solange sie sich erinnern können. Ja, und jetzt drehen sie durch, weil jetzt die Republikaner dann auch irgendwie noch... Die meisten von denen waren wahrscheinlich gerade Teenager, als Obama an die Macht gekommen ist. Ja, schon. Also, in Korea demonstrieren auch Leute, die gehen aber massenhaft raus und stehen einfach da und rufen halt Sachen, die zerstören ja, nichts. Aber nicht so knapp, ey. Also die Bilder von den Demonstrationen und dann die Kommentare auf 4chan von irgendwelchen koreanischen Anons, die dann, the absolute madman, they brought real guillotines. Ja, das ist einfach eine Effigy, das ist einfach nur ein Symbol, das wurde auch weggetragen im Bild. Ja, klar, aber ich ernsthaft, die Koreaner, vor denen, was hat die Präsidentin jetzt, 4% Approval? Vor einer Woche war das, glaube ich. Ja. Ich habe echt Respekt vor den Koreanern, die sagen dann so auch als ganzes Volk so, okay, shit, das geht so nicht. Korruption? Nee. Oh mein Gott. A Trump election directly endangers the lives of all students at Bryn Mawr College that are people of color, LGBTQA+. Meine Fresse, Alter. Natürlich. Zu meiner Zeit hieß es nur Männlein, Weiblein. Es wird immer mehr. Non-Christian and female. Ja, natürlich. Das sind halt auch alles so komplett hohle Phrasen und allein, dass die deswegen schon so rumheulen wegen diesen Wahlergebnissen, sagt einfach, dass die ganze Geschichte schon viel zu emotional angegangen sind. Das und jetzt dann hier noch irgendwelche Schlagworte reinbringen, um sich aufregen zu können, nur weil sie nicht gewonnen haben, sich da hinsetzen wie kleine Kinder, ist schon relativ lächerlich mit anzuschauen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist auch das Argument von der Struktur her, denkt an die Kinder. People of color, LGBTQA+, non-Christian und female. Das gleiche Argument, nur anders verkleidet. Ja, es führt jetzt zu spontanen Explosionen von Darkies. Vor allem das Ding ist halt, du kannst bei Politik, kannst du dir nicht so viele Emotionen erlauben. Wenn du mit voller Emotion an ein politisches Konzept glaubst, dann führt es eigentlich eher immer zu richtig heftigen Katastrophen. Also, weil Emotion hat in der Politik nicht viel zu suchen, weil einfach keine Ahnung. Man dachte auch mal, dass wenn man die Produktionsmittel ans Volk weitergibt, dass das eine richtig gute Idee ist. Viele Staaten, wo sehr, sehr viele Menschen deswegen gestorben sind. Also, Können wir Ton abspielen, ohne Chris? Weiß ich nicht. Okay, ja, weil ich hatte das ja bei uns im Chat gepostet, Bernie Sanders war in einem Interview gefragt worden, akzeptieren Sie Donald Trump als Ihren Präsidenten? Und der ist gewählt worden. Und jetzt haben wir 4 Jahre Zeit, um im Prinzip gegen den zu arbeiten und in 4 Jahren in eine andere Richtung zu gehen. Und da merkt man halt, okay, so funktioniert das. Das bringt ein bisschen Erfahrung mit. So. Aber das ist einfach, das ist die Generationenfrage, weil diese Leute, die jetzt da rumjammern und sich kurz vor der spontanen Selbstentzündung fühlen, das sind doch genau die Leute, über die wir auch schon seit 2 Jahren sprechen oder seit einem Jahr, die alles mit Gefühlen argumentieren. Und ja, also auch Politik. Ja, dass das, wie Abel gesagt hat, das kann man ja, also was er so schön paraphrasiert hat, kann man ja eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, das ist Radikalisierung. Ja. Also emotionale Ideologie führt zu Radikalisierung und Radikalisierung führt meistens dazu, dass irgendwelche Leute ihre Köpfe verlieren. Das Problem ist ja nicht unbedingt, dass es Leute gibt, die so ausschließlich emotional argumentieren oder so viel Wert darauf legen. Ich finde es eher ein Problem, dass da von den Institutionen letztendlich drauf eingegangen wird. Zum Beispiel von den Unis, die dann auch noch sagen, ja, okay, es ist in Ordnung, wir wissen zwar, also vielleicht wissen sie es nicht, aber ich würde mal denken, dass ihnen schon klar ist, dass es eben keine rationale Überlegungen sind, die dann dazu führen, dass Leute irgendwie eine Therapie brauchen nach dem Wahlausgang und so weiter, sondern dass es einfach eine reingesteigerte Emotionalität ist und die fördern das letztendlich, weil sie darauf eingehen, Programme anbieten und sagen, ja, ist alles richtig, was du sagst und dass es dir schlecht geht und so weiter, anstatt die Leute mit der Realität zu konfrontieren. Wie gesagt, ich will ja keine Leute irgendwie blöd anmachen, die vielleicht wirklich Probleme haben, bei wirklichen Traumata. Aber jemand, der mir einen Wahlausgang so verkaufen möchte, dass es traumatisch für jemanden war, da da hört mein Glauben wirklich schon viel, viel früher auf. Also, ja, also wenn wirklich die Wahl für dich sozusagen der letzte Stoß ist, dass du in eine Therapie gehst, wunderbar für dich, weil du warst vorher schon so instabil, dass du das tatsächlich brauchst. Aber für normale Menschen, die emotional gesund sind, darf eine Wahl nicht sein, was dich traumatisiert. Das ist dann der letzte Anstoß in deinem Leben, wenn du tatsächlich richtige Probleme in deinem Leben hast. Aber die Wahl selber ist nichts, das hat nichts damit zu tun. Das hat was mit der Unordentlichkeit in deinem eigenen Leben zu tun. Wie ist das, wenn ich vorher schon PTSD von Twitter hatte und dann nach der Wahl? Tja, also ich finde, das müssten wir die Frau Hensley doch mal fragen. Leute, habt ihr irgendwie mitbekommen, wie und in welcher Form Gamergate vielleicht da auch dahinter steckt? Vielleicht ist Trump pro Gamergate, das würde vieles erklären. Nein, Gamergate hat das alles verursacht. Gamergate hat damit angefangen, WikiLeaks hat es vor 2 Jahren gepostet. Assange ist pro Gamergate, dieser Sexist. Ja. Nee, aber ernsthaft, das ist, ich finde das, also ich glaube nicht, dass das so direkt ist, aber Eine Korrelation ist da auch so. Gamergate ist auf jeden Fall der Vorläufer der Alt-Right, da bin ich mir sehr sicher. Ja, und es ist auch der Vorläufer vom Mainstream, die Medien bashen für die Lügerei, die machen den ganzen Tag. Also, so sehe ich das halt auch. Lieber Freund, der Donald Trump als US-Präsident gewählt hat. Ja, aber der Witz ist ja, dass eigentlich das, worüber sich Gamergate immer beschwert hat, hätte man das umgesetzt mit dem besseren Journalismus, dann wäre auch alles ein bisschen anders. Also, aber es war schon zu spät. Das ist so wie so ein Mikado-Haufen. Ja, du erkennst nur, dass es ein Haufen ist, indem du schon merkst, dass der zerfällt. Ja, also. Ja. Ja, kleiner 3, das ist das Sprachrohr von Anne Wiezorek im Netz und einigen Freundinnen. Und natürlich ist in dem Sektor das Salz auch reichlich geflossen. Wie viele Freunde hat die denn in Amerika? Ein Dutzend? Ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von denen Donald Trump als US-Präsidenten gewählt hat. Ja, also es hat ja nicht sie geschrieben, das ist hier Juliane Leopold. Ja, okay. Der Name ist auch schon öfter mal gefallen. Ich glaube, das ändert nichts an meinem Punkt. Lieber Freund, der Donald Trump als US-Präsident gewählt hat, ich sitze hier erschöpft und traurig in einem Hotelzimmer auf meiner Seite des Ozeans zwischen uns und ich frage mich, wie es dir heute geht. Freust du dich, dass dein Kandidat gewonnen hat? Bist du glücklich? Hast du dir am Morgen nach der Wahl einen Kaffee gemacht und gedacht, gut gemacht, Amerika? Glaubst du, dass deine Wahl dein Land wirklich wieder großartig macht, so wie es der Kandidat, den du gewählt hast, euch versprochen hat? Und was soll das überhaupt heißen, wieder großartig? Für nicht wenige Menschen in deinem Land war es das nämlich niemals. Amerikanische Ureinwohner, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, die von weißen Siedlern ihres Landes beraubt wurden, kolonialisierten und in Reservate gezwängt. War das die Zeit, in der Amerika großartig war? Oder war es eine schwarze als Schwarze ausgebeutet wurden, Nachfahren von Sklaven, die von Weißen nach Amerika gezwängt wurden und mit ihrer Arbeitskraft und ihrem Leben Wohlstand für Weiße und nur für Weiße zu erschaffen? War Amerika für nicht weiße Menschen jemals großartig? Ich finde auch auf jeden Fall, bei einem Wahlspruch von 2016 sollte man irgendwie 200 Jahre zurückgehen und den kritisieren. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Ich finde es auch vor allem interessant, also ohne, das war jetzt halt überhaupt gar nicht die Frage, die am Anfang aufgestellt wurde, oder? Weil jetzt spricht sie aber von Nicht-Weißen. Da hat sich schon eine neue Gruppierung wieder geschaffen, für die es nicht großartig war. Am Anfang spricht sie noch von ganz Amerika. Also, was ist das jetzt schon wieder? Es wird doch wieder ganz klar fokussiert, okay, die Minderheiten, die jetzt hier Probleme haben und deswegen müssen wir alles anders machen. Und es wird überhaupt nicht argumentiert, warum das ein Problem ist. Es wird mit der Geschichte argumentiert und ja, das war's. Früher war es schlecht und für diese Person und deswegen ist es heute auch schlecht. Naja. Klar. Damals als weiße Schwarze wie Vieh behandelten, später wie Bürger zweiter Klasse, haha, Vieh und dann zu Bürgern, haha, mit denen sie nicht einmal einen Wasserhahn teilen wollten, geschweige denn einen Sitzbank im Bus, war es, als Weiße sich weigerten, ihre Kinder auf die gleiche Schule wie Schwarze zu schicken oder wegzogen, wenn Schwarze ein Haus in der Nachbarschaft kauften. Okay, der Grund, warum das passiert ist, oh mein Gott, das ist so, Warum? Man nimmt hier einfach nur Sachen zusammen und versucht sie einfach zu einem kohärenten Ding zusammenzubauen. Aber es zerfällt immer, wenn man nicht hinschaut. Das ist nicht konsistent. Oh Mann. War dein Land großartig, als unbewaffnete schwarze Männer und Frauen durch Polizeigewalt getötet wurden, weil ihr einziges Verbrechen war, nicht weiß zu sein und zur falschen Zeit am falschen Ort? Bist du nach der Wahl aufgewacht und hast geglaubt, dass deine Entscheidung die Wunde, die dieses Land trägt, heilen wird? Meinst du mit der vorletzten Frage dieses Black Lives Matter-Ding? Ja, natürlich. Wahrscheinlich, ja. Aber, aber das trivialisiert doch eigentlich die Situation, wenn man die reduziert auf, weil ihr einziges Verbrechen war, nicht weiß zu sein und zur falschen Zeit am falschen Ort. Du bist ein feministischer Block. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte, aber du suchst da jetzt nach Logik. Nein, es gibt ja eine Logik, die ist einfach falsch. Das Ding ist halt auch mit den Schulen, mit weißen Schulen und schwarzen Schulen, die am stärksten bei rassesegregierten Schulen, die es heute in den USA noch gibt, sind überall dort, wo du normalerweise also die nicht so rassistischen Leute hast nach dem Bild, also dort, wo die Demokraten eigentlich ziemlich stark sind, weil also gerade so in Texas und im Süden wurde es eigentlich überall durchgeboxt. Und es wurde damals, als das beendet wurde mit der Segregation, da war es dann illegal, von der Schule vornherein die Aufnahme von einem schwarzen Schüler auszuschließen. Wenn du jetzt aber in einer weißen Nachbarschaft wohnst und es dort eine Schule gibt und dort einfach keine Schwarzen hingehen, weil einfach die zu weit weg wohnen, dann war das A-okay. Und diese Schulen gibt es halt immer noch dort, wo sehr viel Blau auf der Karte ist. Und halt nicht im Süden. Was ich bei dieser ganzen Argumentation immer nicht verstehe, also es ist natürlich aus meiner Sicht offensichtlich, dass es ein Guilt-Trip ist. Ne? Also es wird natürlich immer gesagt, okay, etwas, was nicht gut für Minderheiten, in dem Fall jetzt nicht Weiße ist, ist automatisch schlecht. Und der Appell ist ja offenbar auch jetzt an die weiße Bevölkerung, weil die mehrheitlich für Trump gestimmt hat. Das heißt, die Autorin oder die Leute, die sowas schreiben und argumentieren, hoffen ja offenbar darauf, dass es dazu führt, dass wenn sie nur oft genug diesen Guilt-Trip fahren, dass dann die anderen Leute genug Mitleid haben, um zu sagen, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass es denen völlig egal ist und sie einfach sagen, okay, ist es wichtig, was für meine Gruppierung wichtig ist, dann führt das auch zu überhaupt nichts. Also die Hoffnung. Ja. Das mit den Minderheiten ist doch aber auch Schwachsinn. Es muss nicht immer den Minderheiten gut gehen. Es gibt einen Haufen Nazis, die nach Argentinien ausgewandert sind. Hätte es dort der deutschen Nazi-Minderheit gut gehen sollen, oder was? Ja, hallo, was ist los bei dir? Bist du Nazi? Sobald du unter 50% rutscht, ist sofort. Also, weißt du, es ist ein Truism. Es hört sich richtig an, aber es ist nicht ein richtiges Statement. Ja. Also, keine Ahnung. Ja. Ich kann dir sagen, wie mein Morgen nach der Wahl anfing. Ich wachte eine Stunde vor meinem Wecker auf und starrte zögernd auf mein Telefon. Den Abend zuvor war ich ins Bett gegangen, ohne Ergebnisse abzuwarten. Beim Einschlafen hatte ich Angst gehabt, in einer neuen, schlechteren Welt aufzuwachen. So genau ging es mir auch, Alter. Ja. Und dann bin ich aufgewacht und wie es nicht danach macht. Was? Geil! Ich blieb liegen und schloss meine Augen, um mir eine weitere Stunde einreden zu können, dass alles okay wäre. Wenn du vorm Einschlafen eine extra Stunde brauchst, um dir einzureden, dass alles okay ist, dann ist es, oh mein Gott. Wenn ich mein Telefon einschalten und die Ergebnisse sehen würde, aber da lag ich falsch. Ja, dann hat sie sich wahrscheinlich auf die falsche Seite gelegt vom Bett. Ich muss ganz klar sagen, am Mittwoch, als ich aufgewacht bin, habe ich erstmal eine halbe Stunde gelacht. Ja. Also wirklich, aus tiefstem, also wirklich komplett, also nur gelacht, weil ich es einfach erstens so witzig fand, dass es wirklich passiert ist. Und mir war klar, dass es auf jeden Fall die nächsten Wochen so viel Salz geben wird, überall. Und habe mich darauf einfach gefreut. Ganz ehrlich, ich bin nicht froh drum, dass jetzt so ein Idiot wie Trump an der Macht ist, aber das ist auf jeden Fall wert gewesen. Ja. Bei ja, mir ich glaube, so geht es vielen von uns. Ja. Also, ich hatte gar keinen Leben, war 7 Stunden lang wach und habe mir einen Drunken Peasant Stream angeguckt. Bei mir war es so, ich war, also meine Freundin hat am 8. November Geburtstag gehabt. Ich war mit ihr und ihren Eltern essen und ihre Eltern haben gesagt, dass Hillary 100%ig gewinnen wird. So, die wird ganz sicher gewinnen. So, und dann wache ich auf und sehe, dass Trump einfach 5 Stimmen braucht, um zu gewinnen, wobei Hillary dann so, keine Ahnung, 50 braucht oder so. Und dann wir so, okay, hier zeigt es meine Freundin, die hüpft erstmal in die Luft, freut sich so. Ich war die ganze Zeit wach und als Florida, nachdem es rot-blau war, dann rot geblieben ist, habe ich mir Whisky eingeschenkt und habe gefeiert. Ich habe Rage gespielt die ganze Nacht. Ich habe immer mal wieder zurückgeguckt, was gerade die Umfragen machen. Oh Mann, mein Magen drehte sich um, als ich die ersten SMS sah. Freunde, die live die Auszählung verfolgt hatten, hatten mir Nachrichten geschickt. Ich scrollte nach unten und schaute mir die letzten Nachrichten an, weil ich wusste, dass diese am wichtigsten sein würden. Ich verstehe das nicht, stand in einer. Und in einer anderen von meinem Freund, der wusste, dass ich die Welt mit Angst erwartet hatte. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte dich in den Arm nehmen. Oh, das ist doch schon hier Sexual Assault angedroht. SMS-Rape. Also, warte mal, Masculinity ist nicht toxic, wenn sie Frauen zugutekommt, wenn Frauen Männer brauchen, okay? Ja, aber Umarmungen anzubieten, ohne vorher Consent einzuholen, ist literally rape. Ja, ich schloss die Augen und kämpfte mit den Tränen. Oh mein Gott. Gott, was ist das bitte? Ganz kurz, das ist aber auch so ein wichtiger Punkt, wo ich auch denke, es ist allen wahrscheinlich klar hier, dass dieser ganze Political Correctness-Wahn der letzten Jahre so vielen Leuten auf den Senkel gegangen ist, dass das einen sehr großen Einfluss darauf hatte, dass sie unabhängig von dem, was Trump letztendlich machen wird, einfach gesagt haben, nur um den liberalen SJWs 1 auszuwischen, wähle ich jetzt für Trump. So als Echo darauf. Ja, schon. Aber das Doofe ist ja, dass wir dann im Endeffekt AfD-Wahlkampf machen. Hier gerade. Im Endeffekt ich gehe auch stark davon aus, dass wir, wenn sich nicht irgendwas ändert innerhalb des dieses Jahr, also dieses und nächsten Jahres, dass es genau so hier auch in Europa ablaufen wird. Ja, Frankreich sehe ich auf jeden Fall. Ich schätze mal, AfD 20% ist realistisch. Oh. Ja. Das wäre schon zu viel. Man muss doch gegenreden können. Aber keine Ahnung, wie sich das mit Hate Speech auch noch entwickeln wird. Ich glaube, das wird Hate Speech-Ding wird sich nur noch weiter radikalisieren. Spanien wollte Memes verbieten. Wir haben gesagt, Vorschlag, der Memes verbietet. Ich fühlte mich betäubt, aber ich fühlte noch etwas anderes und das irritierte mich. Ich fühlte mich verraten. Du bist eine deutsche Schnalle in Berlin. Na, ernsthaft, wenn jetzt noch kommt, so mein 8-jähriger Sohn sagte, ich habe Angst um meine Aktien, dann ich versuche dieses Gefühl nachzuvollziehen. Als ich ein paar Stunden nach dem Aufwachen bei einem Geschäftstermin einen US-Amerikaner traf, sagte ich ihm, das Ergebnis fühlt sich wie Verrat an. Dolchstoß, Alter, was los bei dir? Der Mann sah mich an, dann ließ er den Kopf hängen. Er sagte, ja, das Wort bringt es auf den Punkt. So, im Zug passiert. Man, das sieht nicht einmal schon authentisch aus. Dass die einen US-Amerikaner trifft und der dann den Kopf hängen lässt und so total ihr in die Story spielt, die sie erzählt. Auch in Berlin kann ich mir das vorstellen. Wenn da US-Amerikaner sind, sind das wahrscheinlich eher das Kacks. Warum Verrat, warum nicht Wut, Trauer, Angst? Für mich ist die Antwort heute klar. Der Job der Mehrheit ist es, die Rechte der Minderheit zu schützen, nicht sie ihnen wegzunehmen. Völliger Blödsinn. Also die Rechte schützen, schön und gut, aber es heißt ja, also das stimmt schon, aber es heißt, was diese Leute wollen, ist ja, dass die Minderheit immer mehr Rechte kriegt und dass die Mehrheit sich deswegen einschränken muss. Und das ist der springende Punkt. Das Ding ist, es ist ja schön und gut, Minderheiten zu schützen. Es ist ja auch wichtig. Wenn dieser Schutz aber so weit geht, dass du Privilegien bekommst, dann tust du dadurch die Gesellschaft spalten und tust das soziale Klima vergiften. Es gibt nichts Besseres und Schnelleres, wie eine Gesellschaft, wenn du eine Gesellschaft ruinieren möchtest, wie irgendwem irgendwelche Privilegien einfach so hinzuknallen. Weil im Ende sind alle gleich vorm Gesetz und das ist ja eigentlich der Schutz, dass alle gleich sind vorm Gesetz. Das ist die Idee dahinter. Also das ist sozusagen der Minderheitenschutz in der Verfassung. Also, guten Abend. Guten Abend. Ja, aber das Ding ist ja halt eben, dass halt diese Gleichheit damit erreicht werden soll, dass man halt eben gewissen benachteiligten Personen Sonderrechte einräumt. Ja, das ist ja der Denkfehler dabei. Ja, also es ist nur eine Gleichmacherei. Also ich meine, Faschisten wollen alles Fremde aus der Gesellschaft raus und Kommunisten, die wollen alles gleich machen und jeden zwangsweise in die Mitte hieven. Ja, es sollte dann nie um Sonderrechte oder in dem Fall auch Kollektivrechte gehen, sondern darum, bestehende Benachteiligungen aufzuheben und nicht irgendwo andere Ungerechtigkeiten zu schaffen. Also das ist, ich verstehe auch nicht, wie dieser Gedankenprozess bei einigen Leuten funktioniert. Auch die Prämisse, dass man von Minderheit und Mehrheit spricht, das ist doch eigentlich schon das erste Problem. Man sollte nicht schauen, was einen zur Minderheit oder was den anderen zur Mehrheit macht, sondern was die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Seiten sind. Mhm. Und nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich bin in der Mehrheit, das heißt, ich habe irgendein angeborenes Recht auf etwas. So, das funktioniert so nicht. Ja, ja, genau. Ja, sich erstmal auf die gemeinsamen Probleme konzentrieren. Ja, jeder braucht ein Dach über dem Kopf, eine Lebensabsicherung in finanzieller Hinsicht, ja, braucht ärztlichen Beistand oder halt eben eine medizinische Versorgung. Das sind so Sachen, die brauchen wirklich alle, ja. Und dann halt eben diese Sachen wie, keine Ahnung, die sich dann zum Beispiel um Religionsfreiheit drehen, ja, da kannst du dann nachher dran denken, ja, wenn das Wesentliche. Die Basis gedeckt ist, nicht vorher. Ja. Ja. Ich hätte auch zum Beispiel weniger Problem mit ich nenne es mal Sonderrechte, weil ich jetzt kein besseres Wort dafür habe. Also ich hätte weniger Problem, wenn es wirklich konkret auf eine ganz bestimmte Situation ausgerichtet wäre. Stattdessen wird sowas ja meistens als Universalrecht angesehen. Das heißt, sobald du dich Teil einer unterdrückten Gruppe zählen kannst, hast du allgemein dieses Sonderrecht und kannst dich quasi über andere Einzelpersonen erheben, wenn du der Meinung bist, das passt ja gerade irgendwas nicht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was dann zu so viel Unverständnis auch bei vielen, bei der Mehrheit, sage ich mal, in dem Fall führt, die eben diese Sonderrechte nicht bekommt. Naja, die sehen immer nur die armen, benachteiligten Personen und realisieren nicht, dass halt eben so Sachen wie dieser Sonderstatus, den halt eben durch deine Hautfarbe oder deine Religionszugehörigkeit, deine Sexualität, dieser Sonderstatus, den du dadurch kriegen kannst, auch als Druckmittel ganz bewusst eingesetzt wird, ja. Also, keine Ahnung. Also ich denke, in dem Zusammenhang spricht man teilweise wirklich ganz berechtigt vom Gutmensch, der halt eben diese Nachteile, die das auch mit sich bringen kann, nicht sieht. Ja, die sind einfach zu unkritisch in dieser Hinsicht. Okay, weiter geht's. Also der Job der Mehrheit ist es, die Rechte der Minderheit zu schützen, nicht sie hinwegzunehmen. Es ist eine Sache zu erfahren, dass viele Leute diesen Typen gewählt haben. Leute, die dem Mann Zugang zu Nuklearwaffen gegeben haben, der glaubt, es sei ein Zeichen von Schwäche, Atomkriege zu verhindern. Ein Mann, der null Erfahrung hat, politische Arbeit zu leisten. Ein Mann, der null Engagement für irgendein anderes Anliegen als den eigenen Wohlstand gezeigt hat. Ein Mann, der die grundlegendsten Prinzipien der Demokratie lächerlich macht und oder ignoriert. Ein Mann, der nicht versteht, dass es die Aufgabe der Mehrheit ist, die Rechte der Minderheit zu schützen und nicht sie ihr zu nehmen. Das hat er schön geschrieben, Alter. Das mit den Atomwaffen ist so unglaublicher, geistiger Dünnschiss. Ein Angriffskrieg mit Nuklearwaffen, der muss vorher durchgeplant werden. Die Abwehr von einem Angriff oder die Reaktion von einem Angriff, die kann man mit dem roten Knopf begegnen. Der Präsident dreht nicht eines Tages durch und haut auf den Knopf. Und davon abgesehen, das System ist so ausgelegt seit dem Kalten Krieg. Da könnte man mal überlegen, ob man das System generell ändert, mit was man macht bei einem Nuklearkrieg. Aber einfach nur dieses, oh mein Gott, dem kann man den Knopf nicht geben. Das ist Horseshit. Es ist einfach Horseshit. Und ein Punkt, der ja auch wichtig ist aus meiner Sicht, ist, diese negativen Eigenschaften und Aspekte von Trump aufzuzählen, macht Hillary nicht automatisch besser. Also das würde jemanden, der sich zwischen zwei Optionen entscheiden muss, überhaupt nicht mehr in die Richtung tendieren lassen, jetzt deswegen dann Hillary zu wählen, ohne was über Hillary zu wissen. Weil ich weiß nicht, inwiefern Hillary da angeblich anders reagieren würde. Das wird ihr auch gar nicht erwähnt. diesem Abseits. Aber Leute, ihr könnt mir doch nicht wirklich sagen, dass ihr ernsthaft die Position vertretet, wenn Hillary gewonnen hätte, dass hier trotzdem solche Blogs kritisch zu Hillary geschrieben werden würden. Natürlich. Auf jeden Fall, das würden die sofort machen. Da bin ich mir so sicher, dass sie das machen würden. Da würde ich so viel Geld drauf verwenden. Ich denke mal, die hätten damit in einem halben Jahr oder so angefangen. Also die SZ hat gestern geschrieben, irgendwie die Medien haben gegen Hillary gehetzt. Da habe natürlich auch einen Lachanfall. Hillary selbst hat gesagt, dass sie nur verloren hat, weil das FBI wieder die Ermittlungen eröffnet hat. Ja. Dann mach keinen illegalen Scheiß. Nee, das ist die Schuld vom Staat, wenn du ein Verbrechen begehst und das dann geahndet wird. Das ist nicht deine Schuld, das hat nichts mit dir zu tun. Ich war von der US-Wahl so traumatisiert, dass ich mit meinem Auto besoffen irgendwie 3 Leute totgefahren habe, aber das ist halt so. Ja, natürlich, man muss die tiefliegenden psychologischen Probleme erkennen und dich dann gehen lassen. Das ist nicht dein Problem. Nee, das ist wie mit der illegalen Einwanderung. Ne? Das ist immer der Fehler vom Staat, wenn der illegales Verhalten bestraft. Kein Mensch ist illegal. Ja. Da ist ein Satz drin. Kein Wort ist illegal. Der ist genial. Da steht: Menschen wie du haben einen Mann gewählt, dessen einzige Reaktion auf Kritik übelste persönliche Beleidigungen und Bedrohungen seines Gegenübers sind. Ja, genau. Alles, was die Medien in der letzten Zeit im Vorwahlkampf gemacht haben. Also, ein erwachsener Medien didn't do nothing. Oh mein Gott. Ein erwachsener Mann, der ungehobelt verhält. Da fehlen Worte, ja. Weil er Frauen beleidigt, lächerlich macht, sie nur nach ihren Körpern beurteilt, klein macht und behandelt wie Idiotinnen. Besonders die Frauen, die es wagen, ihn für seine Aussagen zu kritisieren. Ja, toll, also hier ist halt das Ding, okay? Mir ist da was aufgefallen, okay? Warum ist die Grenze da für Frauen, sie hat einen Typen kritisiert und das heißt, man darf sie nicht dafür zurechtweisen, dass sie vielleicht mit der Kritik falsch liegt, beziehungsweise nicht wirklich kritisiert hat. Ja. Warum ist für Frauen da mit Absicht schon die Grenze so niedrig, dass man dann sagt, ja, du hättest dir zumindest mal auf den Kopf hätscheln sollen, das lese ich da so raus. So, warum denn gleich so gemein sein? Weil Frauen eine Minderheit sind und zu einer schützenswerten Gruppe gehören, ja. Pandas oder was, Alter? Ja, so eine Art, ey, weißt du, nee, das Ding ist ja auch, da wird jetzt gesagt, er hätte Frauen klein geredet und keine Ahnung, ja, aber das Gleiche hat er doch mit Jeb Bush gemacht und mit Rubio und mit allen anderen, ja, aber warum wird das dann nicht erwähnt? Es ist doch eigentlich sogar eher egalitärer, wenn er einfach seine Gegner alle gleich niedermacht. Also, Gott ist ein Metasexist in der Metagesellschaft. Genau. Ich meine, selbst wenn wir diese Aussagen akzeptieren und sagen, okay, das hat er alles so gemacht und das ist voll negativ, welche Aussage macht das über seine Fähigkeit als Präsident? Hat das irgendeine Relevanz in dem Zusammenhang? Man kann sagen, er ist eine schlechte Person, in Ordnung. Er kann trotzdem die Aufgaben als Präsident vollkommen legitim und korrekt übernehmen. Ja. Vor allem ist da auch schon so ein großer Confirmation-Bias drin. Selbst wenn Trump jetzt alle Babys in Amerika küssen würde und allen Schwulen, allen Frauen, alles super Social Justice machen würden, die würden ihm trotzdem nie verzeihen, das, was er vorher gesagt hat. So, die würden immer sagen, das ist alles fake, das ist nicht real. Das ist einfach so traurig. Menschen wie du haben einen Mann gewählt, der Frauen sexualisierte Gewalt angetan hat. Wo? Ach, die beziehen sich da auf diese Anschuldigung von der 12-Jährigen, wo er sie angeblich betatscht hat. Und diese Anschuldigung hat sich ja im Nachhinein auch als falsch herausgestellt. Sie hat die Anklage zurückgezogen und alles, aber das ist halt eben, weißt du, der Narrativ ist geprägt und damit wird dann halt eben weitergemacht, bis halt eben, ja. Ja, und ich finde es auch Ahnung, sehr interessant, halt, aber es wurde weitergemacht. Wie das Stilmittel von ein Mann hier sich so immer wieder durchzieht. Am Anfang ist es nicht so stark konnotiert, wie es geht wirklich darum, dass er ein Mann ist, sondern einfach nur ein Typ, ja. Und jetzt ist wirklich ein Mann, der auf dem Tonband zu hören ist, wie er damit prahlt, Frauen sexualisierte Gewalt anzunehmen. Also wir irgendwie kriegen es Feministen nicht hin, nicht auf so eine Dichotomie von Mann und Frau und Gewalt und Opfer. Nein, es ist ja auch, weißt du, guck mal, wenn solche Sachen halt eben an die Öffentlichkeit gezerrt werden und so ein 11 Jahre alter Soundclip als Grundlage für Artikel und Fernsehberichte benutzt wird, dann ist das einfach Feministenbait, ja, kann man gar nicht mehr anders sagen. Damit wird halt eben so ein Outrage provoziert, ja, die Leute dann auf Social Media schreiben sich da die Vagina wund, weißt du, und Das ist ja auch alles ganz bewusst so, das ist ja auch alles ganz so bewusst gewollt. Ja, da ist war, ja nicht irgendwie. Gab es nicht das Audiotape, was von Anfang der 90er geleakt worden ist? Es ist nicht später rausgekommen, dass er das selber geleakt hat, um im Presse-News-Cycle nochmal eine neue Runde zu drehen mit Publicity. Also zum Teil von den Leaks, was die Leute gefunden haben, zum Teil ist es selber von Trump geleakt worden. Das muss sich die Presse dann mal überlegen. Ist ein großmäuliger, ja, also ich meine, Trump ist ein großmäuliger Grobian, ja. Aber ich meine, alles, was man ihm ankreidet, das haben die Medien im Vorfeld schon tausendfach schlimmer, tausendfach stärker getan. Ja? Und da jetzt halt den moralischen Zeigefinger zu erheben, ja, mit diesen unglaublichen Eiern immer noch zu sagen, irgendwie, wir sind hier die darüber entscheiden, was gesagt werden darf und so, das finde ich einfach so unehrlich und ekelhaft einfach, ekelhaft. Und da kommt man ja auch wieder auf dieses Problem mit der Political Correctness zurück. Das wurde ja auch inzwischen so überstrapaziert, diese Vorwürfe des Sexismus und des Rassismus, dass sie einfach keine Wirkung mehr zeigen. Ja. Das ist das große Problem, weil da könnte jetzt tatsächlich was Echtes sein bei Trump und die Leute hätten Probleme, das wirklich mitzubekommen. Das ist so das Klima, was so UVA-Rape-Story und so schaffen. Was mir auch gerade aufgefallen ist, da wird das Pronomen du verwendet. Ich finde es echt interessant, weil im Text ja bislang, soweit mir aufgefallen, nicht drin steht, dass das du sich nur auf Männer bezieht, nur auf die Cisgender-Hetero-Männer. Das heißt, wenn das du sich eigentlich, wenn da jetzt du so da sitzt und du bist so ein Transgender, keine Ahnung, Disabled, Polykin, keine Ahnung, Furry, ja, und da siehst du so du und denkst dir so gleich so, oh nein, auf mich wird runtergehauen, das ist doch nicht okay. Also, dann sollte die eigentlich ihren eigenen Blog da Text einfach löschen, das ist erniedrigend für Minderheiten. Oh Mann, du hast den Mann zum Präsidenten gemacht. Du hast entschieden, dass solches Verhalten angemessen für den Typen ist, der dein Land regiert. Deine Stimme steht für, es ist okay, Frauen so zu behandeln und ein mächtiges Amt zu bekleiden. Das Ding ist, angemessenes Verhalten, da entscheidet das Gesetz. Auch ein Präsident darf das Scheißgesetz nicht brechen. Ja. Darauf kommt es an. Es kommt aufs Gesetz drauf an, nicht auf die Person selber. Ich meine, Hillary darf das. Ja, Hillary darf das. Die kriegt ein Pardon von Obama. Muss sich jeder darüber aufregen. Oh mein Gott, er will Hillary ins Gefängnis stecken. Er meinte damit, dass er ihr kein Pardon dafür gibt, dass sie begangen hat. Darauf hat er angespielt, dass sie ein Pardon braucht vom Präsidenten, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Das war ja eine interessante Theorie, dass Hillary Clinton im Prinzip Präsidentin werden wollte, damit sie sich selbst einen Presidential Pardon geben konnte. Ja. Und dass sie im Prinzip jetzt noch 2 Monate Zeit hat, um Obama zu bitten, dass er ihr einen gibt. Ja. Die hat sich ja auch eingesperrt in ihrem Hotel und kommt da nicht raus, soweit ich weiß. Immer noch. Aber so Trump hat ja heute auch Obama gewarnt, jetzt noch Kurzschlussentscheidungen zu treffen. Wir wollen es doch hier alles würdevoll über die Bühne bringen und so. Ja. fand ich auch gut, das war aus Tichys Einblick, Artikel über die Medienreaktion in Deutschland zu Trump. Und dann, oh scheiße, jetzt muss ja die Merkel bei Trump anrufen. Wir haben gar nicht die Nummer. Was ist denn seine Telefonnummer? Shit. Ja, du hast auch bei den Politikern, die in Deutschland darauf reagiert haben, hast echt gemerkt, so, ihr denkt schon an euren eigenen Wahlkampf, das hat jetzt gerade nichts mit den Amis zu tun, ihr redet gerade eigentlich nur zum deutschen Volk und das war. Wobei ich muss auch sagen, diese Reaktion auf die, darauf, dass Trump Präsident geworden ist in Deutschland, war ja sehr lustig. Da haben ja in Berlin auch Leute protestiert mit Zeichen, not my president, und ich dachte mir, wirklich, ja. Ja. Ja, also der Chris hat sich ja den Livestream da komplett angetan von der Veranstaltung am Brandenburger Tor und er war ziemlich entsetzt, was für ein Social Justice Speech und wie das alles. Also ich meine, am Ende hat ein Kunststudent ein Gedicht vorgelesen, der irgendwas mit schwuler Identität zu tun hatte. Da dachte ich mir, keine Ahnung, best doch Trump. Was will ich mit allen Gedichten, Alter? Ich meine, er hat ein Gedicht für eine Tanzaufführung geschrieben. Und das liest er auf der Demo gegen Trump vor. Und ihr wundert euch, warum ihr verliert. Ernsthaft. Das ist doch geil, ey. Alle Klischees wieder erfüllt, weißt du? Ich meine, gut, ich müsste jetzt eigentlich entsetzt über den Zustand sein, ja, den halt eben hier so der halt provoziert hat, dass diese Leute da demonstrieren. Und auch auf die Art und Weise, aber im Endeffekt ist es auch irre unterhaltsam, wenn die sich da wieder mal zum Horst machen. Ich meine, da stehen die mit Schildern, auf denen steht Trump has tiny hands. Weißt du, so eigentlich alles, was der Mann gesagt, getan hat, der bietet so viel Angriffsfläche und er sucht sich dann halt eben dieses bescheuerte, alberne Zitat von ihm, so, ich glaube, Washington Post, Huffington Post, irgendjemand hat da einen Artikel drüber geschrieben, ja, sucht er sich aus und schreibt das da auf sein Protestschild. Und da siehst du doch, wie kindlich naiv diese Leute sind, ja? Ja, ja. Also Tiny Hands, also ich weiß nicht, Infrastrukturinvestitionsprogramm, das wäre sowas, was mich zum Beispiel interessieren würde. Ja. Die kleinen Hände, also ich weiß nicht, wie groß Hillary ihre Hände sind, ob die größer wären oder ob das eine Anspielung auf Obamas Hände sind, aber im Endeffekt geht es mir eher so um die Policies, wie um die Größe der Hände. Da kann auch jemand mit Elefantitis ankommen, mit Riesenhänden, die 2 Meter groß sind. Es ist mir egal, wenn der eine gute Wirtschaftspolitik macht. Vor allem kleine Hände sind kein Ausschlusskriterium. Das heißt, der kann in Sachen reingreifen, wo andere nicht reingreifen können. Ja. Er kommt besser in die Ecken zum Putzen. In die Pussys greifen. Also im Kampfsport ist es sehr, sehr praktisch, wenn man kleinere Hände hat, weil wegen der kleineren Fläche hat man halt eine höhere Schlagwirkung. Aber das ist mal nur nebenbei. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und zwar, dass sie sich auf so eine Scheiße konzentrieren. Ne? Ich meine, der Typ will jetzt auf einen Schlag 3 Millionen illegale, kriminelle Einwanderer abschieben, ja, und wie er das ohne nazimäßige Zugmethoden machen möchte oder so, weiß ich überhaupt nicht, ja. Da in Züge stecken, dann halt eben abschieben oder so. Aber das entgeht denen total. Die stehen da, weißt du, mit ihrem kindlichen Humor und beziehen sich auf irgendwelche kleinen Hände. Das ist so süß, wie es doof ist, weißt du? Und bei dem Text, also bis zu dem Punkt, denn es gab eine Zeit, da hätte ich dir solche Aussagen nicht zugetraut. Ab dem Punkt wird der nächste Satz irgendwie echt, erweckt bei mir so schon so Ansätze von Schizophrenie bei der Frau. Damals, als du mir sagtest, dass du Typen, die deine Schwester oder Mutter belästigen, gerne mal deine Faust hautnah vorstellen würdest. Okay, Frau, du hast davor von mir geredet, aber mir, also von dir, in Anführungszeichen, als so ein Stilmittel. Und jetzt heißt es, dass ich jetzt noch ein Typ bin und dass ich andere Typen, die meine Schwester oder Mutter belästigen, gern mit meiner Faust hautnah vorstellen würde. So, und das erinnerst du dich daran? Und was? Was? Ja. Ist das nicht auch wieder so ein Aufruf zur Gewalt jetzt letztendlich? Was? Also das ist so... Also ich finde, Wut ist eine adäquate Reaktion auf Ungerechtigkeit, aber... Naja, das ist also... Aufruf zur Gewalt ist weit hergeholt. Also es ist eher so hyperbolisch, klar, aber trotzdem. Also passt für mich wieder nicht zusammen. Ja, weil es ist nur ein, du hast gesagt, du bist eine White Knight. Wieso White Knight? Genau. Das ist eher das Zurückrufen darauf, dass man ja eigentlich gesagt hat, hier, Moment, wäre das nicht eigentlich Toxic Masculinity, wenn Männer sich mit anderen Männern wegen einer Beleidigung der Schwester oder Mutter prügeln? Eigentlich ist das Sexismus, ja. Es ist Sexismus, wenn du für sie eingreifst und sozusagen ihr die Agency wegnimmst, ihre Probleme selber zu lösen. Ja. Ja. Also, entweder blutet der Mann oder die Frau. Damals, als du so sauer warst wie ich, nachdem ich dir erzählt hatte, was mir bei der Einreise am US-Zoll passiert war. Digga, mit wem schreibst du? Ihrem imaginären Freund in Amerika. Michael Buchinge. Ich war vor Jahren mit meinem damaligen Freund eingereist, weil er einen US-Pass hatte und ich nicht, mussten wir in verschiedenen Schlangen anstehen. Als ich an der Reihe war und erklärt hatte, wo die Person war, mit der ich einreiste, sah mich der Grenzbeamte wie eine Verbrecherin an. Hast dir einen US-Bürger geangelt, um eine Green Card zu bekommen, oder? Ich war so perplex, dass ich nicht antworten konnte. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Reaktion in einer solchen Situation, okay? Ein Grenzbeamter fragt dich etwas und du bist perplex und kannst nichts antworten. Ich hätte instinktiv Allahu Akbar geantwortet. Oh Gott, ja. Lieber nicht. Ich glaube, die verstehen da keinen Spaß. Es könnte echt sein, dass das eine gängige Frage ist, um einfach eine Reaktion zu bekommen. Nein, die machen ja einfach Smalltalk. Und wenn jemand dann da anfängt, aggressiv zu werden und so, dann drehen sie ihn rum und schicken ihn ins Flugzeug zurück. Ganz einfach. Also ich bin ja mal vor ein paar Wochen war ich in Amerika und bei der Einreise dahin, ist echt interessant, die Beamten betreiben wirklich so relativ coolen Smalltalk mit den Leuten, die da hinkommen. So hier, so bitte hier, bitte das, warum sind sie hier, was wollen sie? Und machen auch ein paar so Witze, so, sind ganz entspannt und so und heißen einen eigentlich im Land willkommen. Sind aber trotzdem noch so Autoritätspersonen, die man lieber nicht reizen sollte. Und sowas wie nicht antworten können, das ist verwirrend. Okay. Ich denke mal, dass das richtig geschulte Leute sind, die da wirklich ein Gespräch führen und richtig gut da drin sind, Leute zu analysieren, und zwar schnell. Ne? Und Signale zu erkennen für irgendwie, dass die Leute Angst haben oder so wie in Total Recall, wenn Arnold die Schweißperle auf dem Kopf von dem Typen sieht. Ja. Frage ist doch jetzt auch schon wieder, was hat das mit Trump zu tun? Na, die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen würde, wäre präzise in der Situation, was ist denn daraus passiert? Denn das Einzige, was wir hier bekommen, ist keine Resolution dazu. Sie wurde nicht irgendwie wieder abgeschoben oder so. Sie wurde nicht geschlagen, vergewaltigt, überhaupt nichts. Ja. Das erzählen Feministen nicht. Die erzählen nicht, wenn sie irgendwie selbst Mist gebaut haben. Die nehmen nur den Teil, bei dem die anderen Mist gebaut haben und stellen den so hin und sich als Opfer dar. Ja, das Ding ist, das kommt ja, also die Frage ist ja, wie kannst du Trump wählen, obwohl du damals, das kommt im nächsten Absatz, als ich dir diese Geschichte erzählt habe, so wahnsinnig aufgewühlt mit mir zusammen warst, weil wahrscheinlich, weil der Typ an eine Pussy wollte, Mädchen. Ja. Hat er gesagt, das ist ja ui, echt, das hat er zu dir gesagt? Wenn die so blöd ist und das nicht erkennt, kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich einfach war. Also unter Obamas Administration wurde meine Frau 3 Stunden lang an der Grenze verhört. Also ist Obama definitiv ein Faschist. Ja. Oder? Also ja. Das Ding ist halt, ja, Racial Profiling, das ist schon auch nervig, das kann ich auch nachvollziehen. Das Ding ist aber, wenn sich manche Leute nicht diskriminiert fühlen, kann man dann alle richtig lange befragen, was richtig viel Geld kostet. Oder man sagt, ja, dort, wo wir halt mehr Vermutungen haben, da fragen wir halt mehr nach. Es ist per se einfach nur ökonomisches Denken, dass du halt hin und wieder, wenn du in eine gewisse Kategorie fällst, länger festgehalten wirst. Und wenn du dich dann irgendwie kooperativ verhältst, kommst du dann auch rein. Wenn du dann tatsächlich 3-4 Stunden lang festgehalten wirst, ist es ziemlich gammelig für dich, auf jeden Fall. Aber die wollen halt auch nur ihren Job richtig machen. Wenn dieser Heini, der dich dort befragt, dich reinlässt und du nachher richtig Scheiße dort baust, dann ist er seinen Job auf jeden Fall los. Und deswegen fragt er halt gerne nochmal genauer nach. Also, im Gegensatz zu einem gewissen anderen Land, das ich kenne, wo es überhaupt keine Überprüfung gibt, wer ins Land kommt. Wenn er nicht mit dem Flugzeug kommt oder irgendwie, sondern wo einfach gesagt wird, ja, lass da erstmal alle kommen und dann gucken wir. Da sind sicher auch ein paar Böse dabei, Armleuchter, wie wir gestern gelernt haben, von Frau Göring-Eckardt. Aber müssen wir erstmal so hinnehmen. Was ich an der Situation hier auch noch gemerkt habe, ist, sie kam nur in diese prekäre Situation, als die Person, mit der sie eingereist ist, ihr damaliger Freund, schon durchgekommen ist und sie allein auf sich gestellt war. Ja, der hätte auch einfach an der Grenze mit ihr stehen können. Weil dann nein, der ist ja in die andere Schlange, steht doch da. Aber er hat das Schild nicht gelesen. Er kann sich auch mit ihr in die Schlange stellen. Wenn er zu dumm ist, Schilder zu lesen, ist das sein Problem. Ohne Spaß. Er kann einfach in die andere Schlange reingehen und kein SWAT-Team wird ihn deswegen erschießen. Aber der Typ hätte den Joke ja vielleicht trotzdem gemacht, weil es sein Standardding ist. Ich meine, wenn irgendjemand von euch mit eurem Partner da an der Grenze seid, das ist so ziemlich, und ihr merkt schon, dass vielleicht der Partner so ein bisschen nervös ist, ja, oder irgendwie so es nicht so mag, ja, dann geht man doch gemeinsam durch dasselbe Ding durch, das ist doch okay. Ja, also man sagt einfach, ja, der ist mit mir und dann fertig. Machst du gerade den Freund von ihr für ihre Gefühle verantwortlich? Das ist ganz schön. Moment, ich glaube, ich habe einen Kurzschluss. Als ich dir diese Geschichte erzählte, hatte ich das Gefühl, du würdest begreifen, wie es mir ergangen war. Okay, ich bin jetzt mit der Schreiberin des Artikels zusammen. Wir sind alle mit ihr zusammen, okay? Es ist eine Beziehung. Nein, Jetzt. Nein, na gut. Ja, okay. Du kommst da nicht raus, nein. Wie es sich anfühlt, als Frau beschissen behandelt zu werden, weil du eine Frau bist. Weil du eine Frau bist. Nicht ernsthaft. Münzer ist nicht gerade wirklich darauf um, dass dieser Grenzbeamte deswegen angesprochen hat, weil sie eine Frau ist. Oh mein Gott. Ich finde, das ist das Einzige, was an ihr besonders ist. Ist. Und weil da extra eine Kontrollstelle für Ausländer ist. Nein. Sprechen dich eigentlich immer dann an, dass du, also eine andere Hautfarbe ist immer so ein Ding und desto mehr religiöse Symbole du offen trägst. Das sind immer so die Dinge. Und wenn du aus nervöser du nein. Du wirst vorher in diesen Nacktscanner gestellt und wenn die dann feststellen, dass du weibliche Genitalien hast, dann wirst du extra lange befragt. Ja. Das ist eindeutig. Wenn du gegen stattdessen einen langen Stock im Rektum trägst, kommst du relativ schnell durch. Ja. Gott. Und du dabei sogar noch Humor zeigen sollst, weil deine Wut den Typen gegenüber provozieren kann. Weil nicht lächeln bedeutet, Ärger zu bekommen und deine Energie dafür aufzuwenden zu müssen, mit diesem Ärger umzugehen. Oh mein Gott. Ob sie den Ausdruck, es hat mich nur ein Lächeln gekostet, kennt? Weil sie beschwert sich gerade, dass sie lächeln musste. Resting bitch face. Einmal kurz gelächelt, wie oft mache ich das, wenn irgendwas Unangenehmes passiert und ich weiß, ich kann das weglächeln, wenn man mit jemandem zusammenrauscht irgendwie oder so. Statt Ärger anzufangen, lächle ich es weg. Punkt. Und das kostet mich gar nichts. Das bringt mir was. Nämlich, ich ärgere mich weniger. Weiß nicht, wie das geistige Ding von der Dame funktioniert, aber ich ärgere mich weniger, wenn ich das sowas weglächle, als wenn ich mich damit befasse und mich dann noch Wochen später irgendwie daran hochziehe. Ja, ja. Ich glaube auch so langsam, dass es Feministen gibt, die sich sehr großflächig mit Leuten überschneiden, die sich in der Gesellschaft überhaupt nicht gut bewegen können, sprich auf dem Spektrum sind, so irgendwie Asperger oder Autisten sind. Und entweder das oder sie hat wirklich schon so hart, einfach nicht mal eine rosarote Brille, sondern schon Kontaktlinsen, okay? Eine Augen-OP gemacht, das ist schon in ihr drin, ja, dass sie keine Brille mehr braucht. Die kommt da von ihrer Ideologie nicht weg. Ja, wortwörtlich. Also, du kannst doch einfach ein bisschen Ego zeigen und sagen, nee, der mag mich, weil ich cool bin. Ja. Ja. Hat weniger was mit Pass zu tun. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hab halt ein bisschen Selbstrespekt, ein bisschen Selbstbewusstsein. Schadet nicht. Oh Mann. Mindestens verbal, in manchen Fällen körperlich. Also Ärger bekommen, darauf bezieht sich das. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie lang, der geht noch relativ lang, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir die in ganzer Länge lesen wollen. Hier. Warum überlebt auch niemand von uns. Ist er dann in Englisch. Okay. Wir können ja nochmal das Fazit. Okay, das Fazit. Wo ist das Fazit? Hier. Die Brücke zwischen uns, Alter. Die Mauer zwischen uns, haha. Es gab mal eine Zeit, da konnten wir uns über unsere unterschiedlichen Überzeugungen unterhalten. Das ist ein guter Satz. Heute ist es nicht mehr möglich. Seit Trumps Sieg sind alle Leitungen darüber gekappt. Ja, genau. Ja, es funktioniert nicht mehr. Wir sind jetzt Feinde. Waffengesetze zum Beispiel. Wir hatten unterschiedliche Meinungen, aber wir sahen die Perspektiven des anderen. Wir versuchten, eine Brücke zu bauen. Das ist für mich die Essenz wirkungsvollen politischen Handelns. Weil sie unterhält sich mit einem Amerikaner über Waffengesetze und stilisiert das zum Brückenbauen und essenzwirkungsvollen politischen Handelns hoch. Das muss man sich mal reintun. Das ist Julia Schramm Politik 101. Also dieses, ich habe ein paar Floskeln gelernt und die kotze ich euch vor die Füße und dann habt ihr gefälligst zu staunen und zu klatschen. Und Rorok ist oberflächlicher wie Waffengesetze, geht's doch auch nicht. Waffengesetze kommen immer dann zur Sprache, wenn sich arme Leute über den Haufen schießen. Da muss man sich dann überlegen, wie man Gangkultur unterbricht und wie man verarmte Gebiete wieder ein bisschen nach vorne bringt. Das wäre interessant, weil Waffengesetze sind eigentlich nur eine Symptomdiskussion. Niemand interessiert sich für Waffen, wenn sich Leute sich nicht gegenseitig über den Haufen schießen. Und am ehesten schießen sich Leute über den Haufen in armen Gebieten, in armen Bereichen und in Gangkultur geprägten Gebieten. Also oberflächlicher geht es halt auch nicht. Das ist so, ich weiß nicht, so Politik für die 8., 9. Klasse. Ich muss jetzt auch nochmal die Frage stellen, Was hat das mit Trump zu tun und was hat sich jetzt nach dem Sieg von Trump geändert? Nee, hier geht es ja dann wirklich drum, glaube ich, ich habe langsam das Gefühl, es ist ein echter Freund, also dass es die Person wirklich gibt, der sie da schreibt, weil so viele Details dann ja doch irgendwie darauf hinweisen. Aber Moment, impliziert sich hier nicht, dass jetzt nach dem Sieg von Trump diese Kommunikation, also diese Diskussion zwischen verschiedenen Überzeugungen nicht mehr möglich ist? Ich glaube, mit diesem Freund, weil er Trump gewählt hat. Also, weil sie sagt ja hier dann auch, es gab eine Zeit, da hattest du die Fähigkeit, diese Brücken zu bauen. Gestern hast du sie angezündet. Genau, und dann hat sie natürlich gar keine Beteiligung, oder was? Als darauf eigentlich alle Trump-Wähler. Oh, das ist doch wieder, das ist doch auch wieder, das kennen wir doch auch, das ist No-Platforming, Blockliste, Echokammer, dieser ganze Scheiß, okay, ich bin jetzt so angepisst davon, dass mein Kumpel eine andere Meinung hat als ich, dass der jetzt nicht mehr mein Kumpel ist. Ja, sie ist doch diejenige, die die Brücken jetzt offenbar versucht zu verbrennen. Also sie ist ja diejenige, die sich beschwert, dass er offenbar so weit gegangen ist und seine andere Meinung in Anführungszeichen ausgelebt hat, indem er Trump gewählt hat. Und sie könnte mit ihm immer noch genau die gleichen Konversationen führen, immer noch respektieren, dass er eine andere Überzeugung hat. Aber offenbar ist ja jetzt Trump dieser Cut-off, wo es nicht mehr geht. Was mir überhaupt nicht klar wird, warum, wie sie diese Logik überhaupt anbringen kann. Da. Und wenn der Wandel tatsächlich gewünscht wäre oder sie das tatsächlich wirklich interessiert, würde sie sich gerade jetzt für den Freund mehr interessieren. Was ihr ihn dann umüberzeugen könnte, theoretisch. Oder zumindest herausfinden, warum er so denkt, wie er denkt. Ja. Ich meine, es ist doch wirklich allein schon in dem Abschnitt, geh mal ganz kurz ein bisschen hoch, nur damit der Anfang von dem Abschnitt da sieht. Das ist so ein Kontrast, so ein greller Kontrast. Es gab mal eine Zeit, da konnten wir uns über unsere unterschiedlichen Überzeugungen unterhalten. Und die letzten zwei Sätze sind, es gab eine Zeit, da hattest du die Fähigkeit, diese Brücken zu bauen, gestern hast du sie angezündet. So. Das ist schon ein ziemlich krasser Kontrast, finde ich. Also ja, vor allem, es macht keinen Sinn, weil letztendlich sollte die Wahl von Trump nichts daran ändern, dass diese beiden Personen sich weiterhin unterhalten können und weiterhin austauschen können über ihre unterschiedlichen Meinungen. Also ja, und wenn ich das nicht hätte, dann sagt das eher über die Natur der Beziehung zwischen den beiden aus, anstatt über Trump. Also ja, das sagt vor allem was über ihren kindlichen Umgang mit erwachsener Freundschaft aus. Ja. Also, wenn ich habe immer schon Freunde, ich bin, weil Zuhörer, die länger dabei sind, wissen es, ich bin früher ein harter Linker gewesen. Ja. Und ich bin damit natürlich auch oft angeeckt, aber ich habe doch deswegen keine Freundschaften beendet. Das ist doch Blödsinn. Ja. Also, ja, aber das Private ist politisch und daher kann man auch keine Freundschaften haben mit Meinung. Alter. Ja, wir müssen uns alle in Lager spalten lassen, gegeneinander in Krieg ziehen. Ja. Lager, ich bin sowohl Russe als auch Jude, okay? Also ich habe genug von Lager. Rude, ein Rude. Ich sagte Spalte. Da wäre doch der intersektionale Feminismus genau das Richtige für dich. Nein, das ist ja eben das eigentlich Ding. Eigentlich ja, oder? Ich nicht über meine Identität behandeln lassen, als sei ich irgendwas anderes. Als hätte ich was erreicht, nur weil ich existiere. Das ist sollen wir vielleicht russische Untertitel machen? Oder Hebräisch. Sigablert. Warte, wir sind. Oh je, Danuna. Zum Weltraum offen das nächste Mal nur über CSGO. Verschlick. Wir wurden von Israel und Putin infiltriert, oh mein Gott. Ja, er ist zugeschaltet aus dem Kreml. Ja. Oh nein, der KGB-Mossad. Neben von dem, was diese Leute haben, ja, und zwar halt eben alles und jeden in irgendwelche kleinen Identitätsgrüppchen spalten und sich dann darüber beschweren, dass man nicht mehr miteinander reden kann, weißt du? Ja, ja. Oh mein Gott, bei dem letzten Satz da von dem zweiten, in der Mitte da von dem Absatz, der Mann, den du zum Präsidenten gemacht hast, würde sicher viele Beleidigungen für mich finden. Ich hoffe, ich werde es nie rausfinden. Damit verschließt du dich doch von Diskussionen. Und du zeigst deinen tief verwurzelten Narzissmus. Ja, einfach nur, weil es eine Chance gibt, dass man etwas hört, was man nicht will, schneidet man sich die Ohren ab. Ja, wortwörtlich. Also das Ding ist halt auch, die ganzen butthurt Liberals, die sollten jetzt einfach mal sehr genau den Trump-Leuten einfach zuhören und sich dann eine Lösung dafür überlegen. Mit das ist so das Sprechen Ding. Und zu einem Kompromiss kommen, mit dem jeder irgendwie leben kann. Das wäre eine gute Idee. Das nennt sich nämlich Demokratie. Ja. Von dem aus. Von Demos, der Abschaum, mit dem Abschaum sprechen. Ach so. Wenn du aufwachst, wird für mich nichts besser sein. Es werden keine Wunden geheilt sein, kein Trauma beendet. Das Einzige, was heller sein wird, wird das Licht sein, in dem ich deine Wahl und dich sehe, weil sie nicht nur dich, sondern die gesamte Welt um dich herum betrifft. Was wäre denn, wenn Hillary gewählt worden wäre? Wären da alle Wunden geheilt, alle Traumata alles super gewesen beendet, und so, wäre das Licht golden und... Natürlich, natürlich, ja. Mit feinem Flitterstaub. Hätte die golden glühende Weiblichkeit schwarze, über den... Ja? Frau-Präsidentin hätte. Ja. Im Rollstuhl. Transgender. Bam. Mit Finde psychischer so Störung. Finde mal so eine. Wir hätten wirklich, wir sollten mal wirklich mal ernst mal aufhören, das Stigma auch, um Geisteskrankheiten so zu haben, so seelische Krankheiten. Wir sollten einfach mal einen Präsidenten nehmen, der depressiv, schizophren und so einfach Borderline-Syndrom hat. Ja, und den Zugang zu Nuklearcodes hat, ne? Ja. Ich meine, erst wenn wir das nehmen, erst wenn wir die Minderheiten nehmen in unserer Gesellschaft und sie zu ihnen ein Sprachrohr geben, können wir wirklich was lernen, Leute. Aber depressiver Präsident, weil sich halt Lust hat. Ja, so, ich habe keinen Bock aufzustehen. Oder so ein Präsident, ja, der auf Twitter die ganze Zeit so Sachen schreibt. So. Ja, die Handlungsbeziehungen sind gescheitert. Das ist alles meine Schuld. Tut mir voll leid. Und ich habe es so vorher gewusst. So, ja, echt, ey, was ich ritze mich als erstmal ein Präsident. Oval Office. Oh, das ist jetzt auch fies. Ja, manchmal sind wir auch böse. Aber es ist böse, keine Hassstrafe. Ja. Ja, also haben wir nicht aber, Trump gewählt. Und hier, ne, also du hast die Brücke zwischen uns angezündet. Alter. Ach, Quatsch. Wir schreiben null da so Heuleartikel. Ja. Alle schreibt denn da so Heuleartikel? Außer Atlantikbrücke. Ich würd gerne die Antwort von dem Ami lesen, ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Die Antwort ist okay. Nein, grab life by the pussy. Warum ist das da auf Koreanisch bei dir? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, das ist das Archiv, was mir jemand... Maru Gabrielu! Ich weiß, das ist auch nicht von mir. Why to be Google Home? Das ist die Facebook-Zensur am Werk. Da wird jetzt schon werden Sachen ausgeblendet. Hillary Clinton! Mal Gabriel. I'm with her, ja. Ich weiß nicht, der Chris hat das, glaube ich, gepostet. Haltung gegen Hetze. Ah, ja. Sigmar Gabriel auf Koreanisch. Schön. und hier ist, also da weiß ich, was der Chris... Bisschen dunkel. Ja, was der Chris hier gemacht hat. Seit wann spricht ja. Chris eigentlich Koreanisch? Haltung ja. gegen Hetze. Wir laufen Haltung im Kreisschritt mit geradem Rücken. Es braucht jetzt nicht weniger, sondern mehr Elite. Das ist, glaube ich, von Abel. Ja, und das ist wichtig, weil wir brauchen, wir müssen das Volk abwählen, weil das Volk hat sich falsch entschieden und wir brauchen jetzt mehr Elite, auf jeden Fall. Ja. Hat man jetzt einfach das Brexit-Ding genommen als Template und dann das da neu reingepackt als Kontext? Ja. Also ich meine, wenn das Volk etwas braucht, dann sind es noch mehr Eliten, die ihn von oben herab predigen, wie sie sich bitte zu verhalten haben, weil das hat ja auch in der Vergangenheit zu keiner Trotzreaktion oder sowas geführt. Ne? Das geht mir so, diese unglaublich pessimistische Einstellung gegenüber den Menschen. Weil gegenüber die gehen einfach Eliten. Davon aus, nee, gegenüber einfach, ich wollte jetzt nicht das Volk sagen, ja. Gegenüber der Bevölkerung gesamt, weil da wird einfach davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Bevölkerung böse Menschen sind. Ja, du meinst das, dass man die eigentlich gar nicht wählen lassen dürfte. Ja. Du meinst das. Also ich finde auch, die Demokratie gehört abgeschafft und in Zukunft sollten wir nur so, weiß ich nicht, die politische Führung unseres Landes von so einer geheimen Sekte führen lassen, so, weißt du? Ja. Also ich persönlich wäre für eine Bezugsperson. Ja. Wie wir einen Kult aufbauen. Ja. Und alle Leute, die sagen, dass das nicht stimmt, lassen wir Sachen bauen. Aha. Ja. Die schicken wir in ein Lager, wo sie lernen, sich zu konzentrieren, hä? Wenn man nicht nach IKEA. Aber ich meine, weißt du, der Grundton ist da jetzt, dass wir dass USA aus einem Altenheim besteht, wo nur alte Leute gewählt haben und dass die ganzen Leute jetzt alles ruiniert haben. Eine kurze Frage, hat Florida eigentlich größtenteils Trump gewählt jetzt? Oder? Ja, Florida, das war einer der krassesten Punkte, dass er Florida gewonnen hat. Ja, siehst du, also alle Vorurteile bestätigt. Die nächsten Staaten sind Florida, Texas und Kalifornien. Und Florida ist Swing State von den dreien im Prinzip. Texas geht fast immer an die Republikaner und Kalifornien an die Demokraten. Einfach zu viele weiße Männer. Ja, lustigerweise gibt es aber, wenn man die Gesamtbevölkerung anschaut in Amerika, nur einen Anteil von irgendwie 20% Männern über 45 Jahren. Also so wahlentscheidend können die irgendwie gar nicht gewesen sein. Waren sie auch nicht. Aber in dem Artikel fordern die jetzt einen Hyperhumanismus ein. In Amerika hat sich jetzt der Paradigmenwechsel der Idee des Elitären vollzogen. Über Jahre bestimmten die WASPs, also die weiß-angelsächsischen, protestantischen, auf beiden Seiten des politischen Spektrums das Bild. Ununterbrochen nur von der unglaublichen Lässigkeit des Außenseiters Obama. Jetzt ist paradoxerweise der von Trump kanalisierte White Trash, wie er schon in seiner Siegesrede andeutete, gehalten im Stil eines Mannes, der gerade ein Autohaus oder eine Mall öffnet. Was soll daraus folgen? Doch sicher nicht das Elitäre herunterzureden in barocker Selbstzufriedenheit, sondern gerade die Verfeinerung des elitären Gedankens anzustreben. Ja. Du forderst Hyperhumanismus. Ich frage mich, was bedeutet Hyperhumanismus? Ist Hyperhumanismus zu sagen, wir wollen komplett gar kein Militär mehr und wir verbieten den Verkauf von jeglichen Waffen, weil das tut den Menschen weh, wenn sie erschossen werden? Oder sagt man, man muss jetzt den Erdogan wegnuken, weil der will Faschismus aufbauen. Was bedeutet Hyperhumanismus? Man blockt einfach die Leute auf Twitter. Ja. Und auch genau. diese lächerliche Gegenüberstellung, unglaubliche Lässigkeit von Obama und dann gehalten im Stil eines Mannes, der gerade ein Autohaus oder eine Mall eröffnet. Haben Sie sich mal Reden von Frau Clinton angeguckt, lieber Journalist, liebe Journalistin? Das ist nichts anderes. Politiker reden alle so, als würden sie gerade ein Autohaus oder eine Mall eröffnen. Mit wenigen Ausnahmen. Was mich stört, ist nicht der Text, sondern das dieses eine Wort da, paradoxerweise. Ja, also... Es ist ein Wort. Warum ist es ein Wort? Ich meine, die Demokraten, die sagen jetzt alle, oh mein Gott, ungebildete weiße Menschen haben gewählt und die waren auch noch alle männlich. Da denke ich mir so, okay, warum sind die denn so dumm? Was habt ihr denn gemacht, dass die jetzt alle so dumm sind und jetzt alle Scheiße bauen? Habt ihr vielleicht euer Bildungssystem verkommen lassen? Und oder wem ist das passiert? Warum habt ihr da nichts gemacht? Warum fällt euch das jetzt auf, dass es so viele dumme Menschen gibt in Amerika? Ist das neu? Also ich weiß nicht. Weißt du, was ist dieses absolute von oben herunter den Leuten ins Gesicht spucken. So. Und jetzt sagt man, Hyperhumanismus, was bedeutet das? Was ist Hyperhumanismus? Ist das, keine Ahnung, China kaputtbomben, weil autoritärer, kommunistischer, kapitalistischer Staat? Oder was bedeutet Hyperhumanismus? Das weiß ich ehrlich auch nicht, aber mir ist gerade aufgefallen, so ein Muster. Schritt 1, man benenne und bezeichne Leute als Sexisten und dumme Rassisten. Schritt 2, diese Leute wählen Trump. Schritt 3, man nenne die Leute wieder scheiß Sexisten und Rassisten und dumm. Aber ganz, ganz, ganz kurz nur, ich verstehe die Prämisse dieses Artikels überhaupt nicht. War es denn nicht so, dass hauptsächlich die Gutverdiener Trump gewählt haben, die letztendlich ja die Eliten irgendwie repräsentieren? Nein, im Endeffekt hat Trump sehr viele Leute in unter 30.000 Euro pro Jahr in der Schicht auch mobilisieren können. Es ging am Anfang in den Medien rum, dass das alles irgendwie Leute sind, die 70.000 im Jahr machen. Aber im Endeffekt hat halt die Wahl auch die Leute die Wahl rumgerissen, die halt gerade eigentlich im untersten Einkommenssegment sind. Also ich habe gerade meine Statistik hier gepostet, weil laut denen sind halt unter 30.000 Dollar, die haben hauptsächlich für Clinton gestimmt. Und nein. Auch unter. Nein. Ja. Nein. Okay. Alte Zahlen. Ja, aber ich brauchst du noch irgendeine Statistik nach dem Wahlkampf? Nein, das war meine Information, die ich hatte. Wenn ihr andere habt, keine Ahnung. Das hat mich jetzt nur gewundert, weil ich wieder davon aus, also wo ich auch erwarten würde, dass natürlich hauptsächlich Gutverdiener Trump wählen, weil er ja für Deregulierung steht. Mhm. Das würde für mich jetzt auch in sich Sinn machen, dass die hauptsächlich ja, klar, für Trump stimmen. Nein. Ja, aber was ist denn dann mit der Behauptung, dass halt er so diese, den Leuten, denen keine Stimme gegeben wird, ja, halt, dass die ihn gewählt haben, was da meistens eher so die Konservativen sind, weil die Medien sind ja alle so liberal und links und so. Also ich dachte, oder er hat hauptsächlich natürlich Leute zur Wahl gebracht, die sonst normalerweise nicht wählen würden. Ja, das kennen wir ja auch schon. Ne? Ja. Kennen wir auch schon. Ja. Kann mir jemand den zweiten Absatz erklären? Zweiter Absatz? Dieses gerade dann? Mhm. Gerade dann, wenn selbst läuferhafte Evidenzketten oder postfaktische Tatsachen hergestellt werden, wenn also so viel jener wahren Wirklichkeit von Stimmungen abhängt, nicht von etablierter Logik und kühnem Verstand. Logik muss nicht etabliert werden. Logik ist immer in sich schlüssig. Oft kommt es halt vor, dass halt auch in den höheren Echelons Leute dumm sind. Aber die Logik an sich, mit der ist alles immer noch in Ordnung. Ja, Logik an sich ist eigentlich einfach nur die Lehre von formal korrektem Schließen. Ja. Und, ich meine, du hast dann einfach deine Prämissen, deine Axiome und dann hast du deine Ableitungsregeln und dann machst du halt dein Ding im Kopf. Also eigentlich ist doch Feminismus logisch, aber halt falsch. Weil, aber was hat das wiederum, warum brauchen wir Hyperhumanismus gerade dann, wenn das, was da drin steht, zutrifft? Warte mal, was sind selbstläuferhafte Evidenzketten? Also so Kreisschlüsse? Die meinen damit, dass du ein Gerücht auf Facebook reinhaust und dann irgendwelche Artikel drüber geschrieben werden über das Gerücht sich als falsch herausstellt und dann aber durch sozusagen jetzt schon geschriebene Artikel das wiederum verstärkt wird, dass das als irgendwann als Fakt sozusagen durchkommt. Achso, das ist sozusagen von alleine dann sich auf den Bauch. Hätte es da mal irgendeine Bewegung 2014 rumgegeben, die sich dann irgendwann später auch über die Mainstream-Presse aufgeregt hätte, die irgendwie Sachen nicht richtig darstellen. Ich weiß nicht, welche Bewegung das sein könnte, aber ich glaube, da gab es mal eine Bewegung, die meinte, dass nicht mehr richtig korrekt zitiert wird. Also wenn man Hyperhumanismus jetzt mal annimmt und sagt, dass eine Aufklärung 3.0 jetzt wirklich nötig ist, dann ist es falsch zu versuchen, die Landschaft, wie sie sich jetzt entwickelt hat, in irgendeine Form zu pressen und damit weiterzuarbeiten. Man muss damit lernen, weiterzuarbeiten, wenn eben selbstläuferhafte Evidenzketten entstehen und sich Posts halt verselbstständigen oder dass postfaktische Tatsachen hergestellt werden. Man sollte sie vermeiden, soweit es geht. Klar, ja, journalistische Arbeit ist schwer, aber gleich da fucking Hyperhumanismus auszurufen, ist auch ein bisschen zu viel jetzt. Ja. Also ich weiß noch nicht, was die, also ich, keine Ahnung, so nach dem Fakten hätten alle auf Hillary wenden sollen oder wie. Also ich keine Ahnung. Also vom Faktischen her war einfach die komplette Vordiskussion, hat sich so gut wie nichts um Policies gedreht. Und man hätte vielleicht als Presse auch einfach nur nicht dieses Limbo-Niveau-Tanz-Ding aufführen sollen, wo man versucht, sich gegenseitig im Niveau zu unterbieten, sondern vielleicht einfach von vornherein mal über Policies reden sollen. Vielleicht hätte das die Wahl positiv beeinflusst. Oder generell, ich keine Ahnung, ich... Weißt, das ist so. Das eigentliche Problem ist ja, dass es viel zu viele Leute im Internet gibt. Also nicht, dass das per se das Problem ist, sondern dass daraus sich ein Problem halt erschließt von eben den selbstläuferhaften Evidenzketten und postfaktischen Tatsachen und so, ja. Aber das ist nun mal normal. Das ist halt Big Data, das ist einfach Rauschen, dass jeder kann irgendwelchen Scheiß im Internet posten, ja. Man muss selbst sich selbst aufbauen und stärken. Das. Aber ich meine, Welt N24, ich weiß nicht, also N24 regt sich über postfaktische Tatsachen auf. Das ist wie, wenn jetzt jemand bei Burger King sagt, Alter, du bist aber fett geworden. Während dir da deinen Burger hinschiebt. Meinst du es in der Relation, dass sie selbst so postfaktische Tatsachen erstellen? Ja, also ich habe bei N24 schon Artikel gelesen, wo ich echt erstaunt war, wie man einen Artikel, also wie man Realität so umdeuten kann, ohne aktiv zu lügen, aber wie man sozusagen den Eindruck erwecken kann, dass einfach ein anderes Realitätsbild vorhanden ist. Na, also vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist das ein Punkt von Selbstkritik. Aber N24 zeigt doch immer die tollen Kriegsfilme mit Charlie Chaplin. Ja. Chaplin. Aber der Chaplin ist cool gewesen. Make Chaplin alive again. Ja. Ja, das könnte Trump doch auch machen, oder? Ja. Nach dem Anime. Die Referenz auf einen Elfenbeinturm, das kenne ich, von der wie sich die Frankfurter Schule da, so Adorno und so Horkheimer und so verhalten haben. Der eine hat sich ja in einen Elfenbeinturm zurückgezogen, der andere hat irgendwas anderes gemacht und hier, das wird im Kontext genauso verwendet. Das war keine Abgrenzung, keine Abschottung in den Elfenbeinturm. Die haben ja eben. Was haben denn die alten Säcke dann im Elfenbeinturm verloren? Haben die irgendwie die kindliche Kaiserin angebracht? Das ist folgendermaßen passiert. Die haben eben diese Revolten da, die Aufstände 68, haben sie durch das, was sie so postuliert haben, mit der kritischen Theorie und so, so Flügel verleiht und dann gesehen, dass es eigentlich doch schlecht ist, sich dann davon distanziert und einer hat sich dann in seinen Elfenbeinturm da verzogen. Das ist einfach so lustig. Es ist eine Richtungsangabe. Die Wahl eines Populisten zum mächtigsten Mann der Welt hat diese Unterscheidung umso dringlicher gemacht. Uiui. Uiui. Das ist. Also wird letztendlich für eine Abschaffung der demokratischen Wahl hier argumentiert. Also, ich meine. Worauf wird denn letztendlich, was soll das bedeuten? Du hast nur die Wahl, entweder es gibt Eliten, ein Direktorat oder was auch immer, oder halt eine Einzelperson, die die Richtungsangabe im Prinzip durchführt, oder du hast das Volk, was die Wahl trifft. Aber bitte, du kannst doch dem idealistischen Impuls der Eliten folgen. Also, dass du machst einfach, was die dir sagen, gehst auf Sextoiletten und so, und also dann wird schon alles besser. Also wir verkleiden die Elitenregierung einfach nur als Demokratie und dann ist alles gut. Wir brauchen eine technokratische Diktatur, die unter die Gender und Humanismus ganz hoch ansetzt. Wir brauchen einfach Pokémon. Wir brauchen irgendwas, was wir auf unserer Ebene sehen. Wir brauchen einfach etwas, was wir auf unserer Ebene von Menschen haben, was uns irgendwie geistig irgendwie anstrengt, was nicht Menschen sind. So, Tiere sind zu blöd, Menschen, da ist auch zu dämlich für jetzt Konflikte und so, da ist Pokémon genau das Richtige. Ich glaube, Humanismus und Aufklärung 3.0 sind einfach nur Ideen, die Jungs haben, weil intersektioneller Feminismus einfach scheiße klingt und verbrannt ist. Wir werden die Scheiße jetzt einfach unter anderen Namen wieder kriegen. Aufklärung 3.0 zum Beispiel. Ja. So, es ist erbärmlich, wie fantasielos die sind. Wirklich. Vor allem der Spruch von Michelle Obama zu zitieren, ist ja auch sehr, sehr hypokritisch. So überhaupt nicht selbstreflektierend. When they go low, we go high. Ja, dann sag das mal den Leuten, die gerade das nicht hinnehmen, dass Trump gewonnen hat und die gerade low gehen. Ja, Abel, das ist, glaube ich, wieder mal von dir. Okay, muss ich dann auch was dazu sagen? Gut. Ich weiß nicht, also... Nein, es ist einfach nur, da gehen sie drauf ein, dass halt... die Leute einfach gegen das Establishment abgestimmt haben und dass sich ein Haufen Leute drüber wundern und dass sich das Establishment was überlegen muss. Und selbst wenn das komplette Establishment eigentlich nicht wahrnimmt, dass manche Teile der Bevölkerung bei der Globalisierung als Verlierer sich hervorgetan haben, es ist immer noch Aufgabe des Establishment, das Ding zu ändern. Also, weißt du, man hat ja dann immer die anderen Erklärungen, es liegt nicht da dran, es liegt nicht an, ihr seid alle scheiße, warum wählt ihr rechts? Aber im Endeffekt, kümmert euch trotzdem drum. Also, so der Artikel. So. Aber ich fand es interessant, dass sozusagen eine ausschließliche EU-Publikation das richtig erkannt hat. Das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir in der EU vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also, ja. Aber das hier ist schon auch interessant. 94% Clinton, 4% Trump in Washington D.C. Das ist schon echt, das besseren Ausdruck, wie sie hier schreiben, besseren Ausdruck gibt es kaum für das, was da passiert ist. Ja, dann sind wir, also ich habe jetzt den Block mit der US-Wahl fast fertig. Ist da irgendwas, was ich als Amateur-Einblender nicht eingeblendet habe, was ihr zur US-Wahl noch unbedingt haben wollt? Wir könnten über sein 100-Tage-Programm sprechen. Aber dann wird es fast ein zweiter Trump-Stream. Ja, eben. Also ich dachte auch, der wird uns ja auch noch weiter beschäftigen. Das ist ja nicht so. Ich fände es aber ganz interessant, mal so neben dem ganzen Doomsday-Gelaber, was sie machen, sie einfach mal so anzugucken, was der halt geplant hat im Prinzip. Ja. Chat sagt mal was. Weiter Trumpen oder mal in eine andere Richtung, worauf hat der Chat Bock? Ja. Wir können über Harambe reden. Harambe. Make Harambe. Hierfür gab Knut nicht sein Leben. Ja. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass du Knut geschrieben hast und nicht Harambe. Ja. Nein. Ja, ich habe Harambe deutschifiziert, weißt du? Das ja, du bist ein deutscher Harambe. Maskottchen. Ja. Wie völkisch, deutschifiziert. Ja. Also die ersten Stimmen sehen nach Trump aus. Ja. Trump. Willst du das gerade einblenden, Abel, weil du weißt, wo es ist? Warte, Vox. Wir haben es auch nur zitiert. Also hier der Link zu Vox ist. Dann sind wir das ganze Ding drin im Prinzip. Okay, bevor ihr jetzt da so richtig tief eintaucht in das Ganze, werde ich mich für heute erstmal verabschieden. Euch noch viel Spaß dabei. Dankeschön. Und ja. Ade. Ja, tschüss. Und auch ciao. Tschüss an den Chat. Bis dann. Ciao. Ciao. Das ist ein schönes Gehirn mit Hut. Das ist ein schönes Gehirn. Ja, und der Mann hat seinen Kanal gar nicht geschildert. Der Dr. Rand auf YouTube. Ja, genau. Immer wieder eine Empfehlung wert. Ja, abonniert den mal, der macht echt guten Content. So, Donald Trump und seine ersten 100 Tage. Abel, ihr Thema. Scroll mal runter, bis die gelbe Linie kommt. Abel ist kurz AFK. Na, toll. Ist egal, scroll runter, bis die gelbe Linie kommt, danach ist praktisch Zitat von ihm. Okay, what follows is my 100-day action plan to make America great again. It is a contract between myself and the American voter. It begins with restoring honesty, accountability and change in Washington. Das ist schwer zu lesen mit der Auflösung hier. Mm-hmm. Ich lese es mal bei mir. Therefore, on the first day of my term of office, my administration will immediately pursue the following 6 measures to clean up the corruption and special interest collusion in Washington, D.C. First, propose a constitutional amendment to impose term limits on all members of Congress. Die gibt es nämlich noch nicht. Da gibt es Leute, die sitzen da teilweise seit 40 Jahren drin. Oder mehr. Ich denke, da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Second, a hiring freeze on all federal employees to reduce federal workforce through attrition. Also keine neuen werden mehr reingeholt. Da weiß ich nicht wirklich, was da das Ziel sein soll. Wisst ihr das? Weniger Verwaltung, weniger Posten, weniger schlanker Staat. Na gut, wenn er Leute abschieben will, muss er aber auch Leute einstellen, die Leute abschieben. Ja gut, exempting military, public safety and public health. Ah, okay. Third, a requirement that for every new federal regulation, 2 existing regulations must be eliminated. Okay. das, keine Ahnung, das klingt wie ein merkwürdiger Hotfix. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann klatscht das irgendwie so hin, damit das schön aussieht, egal, was wir das später brauchen. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht genau, warum man das an was verknüpfen sollte, wenn man was Überflüssiges findet oder was Neues, was Positives reinbringen muss. Dann muss man nicht zwangsläufig irgendwas Existierendes wegmachen. Wenn das Sinn ergibt, was alles schon existiert, dann muss man noch nicht zwangsweise irgendwie das abschaffen. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass aktiv nach überflüssigen Sachen gesucht wird. Ja gut, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich meinte, das direkt so in Verknüpfung zu bringen, dass was wegfallen muss, nur weil was Neues reinkommt, ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ich würde auch, selbst wenn man sagt, okay, wir verknüpfen das in irgendeiner Weise, würde ich auch, dem stimme ich auch schon zu hier, Bleilo, aber man könnte auch vielleicht mit dem 1:2 Verhältnis mal ein bisschen arbeiten, so. Warum? Das klingt so arbiträr. Ja, das ist halt so ein typisches Wahlkampf, also immer noch Wahlkampfgetöse im Endeffekt. Okay. Aber ich finde, Bleilo hat recht, also es sollte von der Notwendigkeit abhängen und nicht von der Richtigkeit Regulations und Fourth, a 5-year ban on White House and congressional officials becoming lobbyists after they leave government service. Boah. Ja, das könnte von den Young Turks kommen. Finde ich vernünftig. Ja, das klingt vernünftig, ja. Genau wie das nächste. Fifth, a lifetime ban on White House officials lobbying on behalf of foreign government. Das ist eine Art Schritt für Hillary, wenn sie es durchsetzen wollen, wenn die dann theoretisch Bürger von anderen Ländern wären, aber ich nehme mal an, das bezieht sich nur darauf, wenn sie US-Bürger sind. Ja. Sixth, a complete ban on foreign lobbyists raising money for American elections. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, dann kann nicht mehr die deutsche Regierung die Clinton Foundation unterstützen. Mhm. Ja, da gibt es auf jeden Fall kein Pay-to-Play. Mhm. Hm. Ja, das waren die großen 6. Mhm. Kannst du das mal wie Trump vorlesen? Nein. China! Nein, wrong. Wrong. Ich bin nicht so gut mit Stimmen nachmachen. Wenn man nur dem, bei ihm den Rhythmus nachmacht, dann klingt das merkwürdig. Mhm. First, also jetzt 7 actions to protect American workers. First, I will announce my intention to renegotiate NAFTA or withdraw from the deal under Article 2205. NAFTA ist im Prinzip ein nordamerikanisches TTIP, was betrifft Mexiko, Kanada und die USA. Also so ein Freihandelsabkommen, was die als einen Wirtschaftsblock etabliert. Second, I will announce our withdrawal from the Trans-Pacific Partnership. Ich denke, das finden alle gut. Ja. Das nimmt dem ein bisschen die Legitimation, wenn die USA da raus sind. Ja, wobei er für sein Übergangsteam jemanden von Goldman Sachs bestimmt hat, der regelmäßig für TTIP gelobbyt hat. Ja, na gut. Sind ein Übergangsteam drin. Aber weiß man ja auch nicht. Aber nur so als Anmerkung. Ja, na gut. Mal abwarten, ob er es macht. Aber wenn er es macht, fände ich gut. Third, I will direct my Secretary of the Treasury to label China as a currency manipulator. China are traitors! Tremendous people. Tremendous. Worauf bezieht sich das? Mit China. Mhm. Weil wir einen Wirtschaftskrieg haben mit den verschiedenen ökonomischen Blöcken, seit eigentlich eh und je. Ich meine, dadurch, dass du ja den Petrodollar hast, können ja die Amerikaner auch einfach ihren Dollar entwerten und damit Inflation ins Ausland verlagern, weil jeder Dollarreserven braucht, um Öl einzukaufen. Und da ist den USA eigentlich ziemlich dominant und China tut halt auch selber sozusagen in dem Spiel engagen. Aber unbedingt angefangen haben sie damit nicht. Also eigentlich ist es seit eh und je so. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, wir müssen endlich Kriminalität verbieten. Ja, also, das ist auch irgendwie so ein bisschen leere Handlung. So. Er wird seinen Secretary of Treasury damit beauftragen, China als Währungsmanipulator zu markieren oder zu bezeichnen. Also, Die Federal Reserve hat mittlerweile den größten Anteil der amerikanischen Schulden in ihren Büchern drin. Wenn die Zentralbank das direkt aufkauft, dann ist das Inflation, die gemacht wird, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Und wie gesagt, Petrodollar. Also, naja. Also. Da nennt der Topf den Kessel schwarz, sozusagen. Ja, aber ich meine, China macht das natürlich auch. Also ja, ja. Ich will damit nicht China in den Schutz nehmen. Ich meine nur, dass das halt so die machen das bei, Kriminalität ja. endlich verbieten. So. Fourth, I will direct the Secretary of Commerce and U.S. Trade Representative to identify all foreign trading abuses that unfairly impact American workers and direct them to use every tool under American and international law to end those abuses immediately. Wisst ihr, worauf sich das bezieht? Nee, aber wahrscheinlich ist es halt ein Teil seiner Protektionspolitik, die er ja angekündigt hat, Jobs für Amerikaner und so. Dann schon mal gucken, wo es irgendwie eine amerikanische Firma Geld kosten könnte. Und dann ja, also ich glaube, was er damit meint, ist mit diesem I will direct the Secretary of Commerce, also ist, Commerz ist halt so Transaktionen, so finanziell. Wirtschaftsminister. Halt. Ja, genau, Wirtschaftsminister, ja. And US Trade Representative to identify all foreign, also alle Ausländer, alle ausländischen Trading Abuses, das heißt alles, was so im Ausland Amerika Schaden zufügt, wird zurückgezogen. So. Hat nicht der Daimler-Standort in den USA als einzigster keine Gewerkschaft weltweit? Ach ja. Also ich weiß nicht unbedingt, was man damit schützen möchte, aber... Na gut, wenn man die zwingt, dass sie eine Gewerkschaft zulassen, dann kriegen da die Arbeiter mehr Geld. Und das wäre dann so ein unfairly impact American workers, was verschwinden würde. Ja, aber die tun es ja selber nicht zulassen. Also ich... Mhm. Keine Ahnung. Also ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, also... Okay, fifth, I will lift the restrictions on the production of $50 trillion worth of job-producing American energy reserves, including shale, oil, natural gas and clean coal. Clean coal! Amount of money, tremendous. Er hat keine Angst. Er hat Angst vor China, aber er hat keine Angst vor globaler Erwärmung. Ja, hat er nicht. Globale Erwärmung ist ein Hoax von den Chinesen. Ja, ja, Trump und Pence, beide sind der Meinung, dass Global Warming ein Hoax ist, dass Impfungen Autismus verursachen, dass Evolution... Impfungen auch. Dass Kreationismus die Wahrheit ist und so. Und ja, das habe ich ja von Trump noch nicht gehört, mit Kreationismus. Nee, Pence labert so Zeug. Zum Beispiel, dass... Ja, das ist Pence sein, ja. Ja, der redet also total wirres Zeug, wirklich wirres Zeug. Aber die Theorie ist ja, dass Trump Pence als Vice President bei sich aufgestellt hat, weil niemand will Pence von den Linken. Das heißt, niemand will versuchen, Trump zu assassinieren. Ja. Das würde nämlich alles nur schlimmer machen. aber mit den... Oh Mann, ja, mit ja. Mit den, das ist eine Lifeline. Mit den Energiereserven, die sie raushauen wollen. Also der Bush hat ja damals so das Fracking als sehr viel erlaubt, damit die Fracking-Industrie sich entwickeln kann. Ein guter Teil vom Wirtschaftsaufschwung unter Obama, der ist ja auch dem Fracking geschuldet. Und ich denke, dass sie da einfach nur halt weiter damit machen wollen. Und im Grunde ist ja dann, wenn du das machst, dann tust du ja damit auch generell der arabischen Welt und Russland sozusagen ein Stück weit die Macht entziehen, weil die ja weniger dann mit ihren Rohstoffen anfangen können, die sie am internationalen Markt verkaufen. Ja. Okay, was hatten wir? 6 lift the Obama-Clinton roadblocks and allow vital energy and infrastructure projects like the Keystone Pipeline to move forward. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Die Deutschland hat deswegen an die Clinton Foundation gespendet. Wegen der Keystone Pipeline. Ja. Ah ja, super. Was hat Deutschland für ein Interesse daran, dass Amerika weniger energieunabhängig ist? Ja, wir könnten theoretisch von Amis Energie einkaufen und generell, desto mehr Energie am Markt, desto weniger bist du auf irgendwen angewiesen. Deutschland, also denkt halt an die Eisbären. Die Pipeline auch durchhauen, dass die kommt, oder wie? Clinton wollte die Pipeline auch aufstellen, oder wie? Nein, die haben Roadblocks aufgestellt, die waren dagegen. Ah, ja, aber bisher. Clinton hätte sie definitiv erlaubt. Also das okay. Ist, ja. Okay, ja. Aber bei den Amis ist es auch so, dass die zurzeit, weil sie die Pipeline nicht haben, Öl übers Schienennetz versenden und weil ihr Schienennetz ziemlich marode ist, tut halt hin und wieder mal so ein Ölzug anfangen zu brennen und eigentlich ist das fürs CO2 jetzt nicht unbedingt gut, wenn Rohöl brennt. Ja, das Schienennetz bei denen ist dermaßen furchtbar, ey. Also man kann von der Bahn halten, was man will, aber in Deutschland sehen die Schienen wunderbar aus. Der Punkt ist ein bisschen seltsam. Kennst du billions in payment to UN climate change programs that use their money to fix America's water and environmental infrastructure? Ja. Es kommt auch an, was sie damit meinen, ne? Ja, eben. Raus aus den ganzen Protokollen, raus aus den ganzen Arbeitsgruppen und alles, was noch nicht an die UN gezahlt ist, wird halt auch nicht überwiesen. So einfach ist das. Ja, ich meine einfach nur, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass so wie es geschrieben hier steht, lese ich das so, als würde er alles Geld, was an die Climate Change Programs der UN ging, von Amerika, jetzt komplett auf Water and Environmental Infrastructure schicken. Ja. Was eigentlich insofern eigentlich kein so schlechtes Ding ist. Die haben scheiß Wasserqualität in Amerika, das könnten die echt gebrauchen. Ja. Das Ding ist halt auch, ich mag selber eigentlich schon durchaus wirklich sehr die UN und so, aber wenn die sich sehr oft treffen und nie irgendwas gebacken bekommen, ja. Und man einfach sagt, okay, wir nehmen das Geld und machen den eigenen Kram, das ist nicht ganz so schlecht. Wobei man halt auch sagen muss, pro Kopf Ausstoß von CO2, der ist ja bei den Amis jetzt eigentlich nicht so heftig wie in unterentwickelten Ländern. Also wenn du jetzt zum Beispiel Kasachstan anguckst oder Jemen, gut, die haben gerade Krieg, aber wenn du dir einfach unterentwickeltere Länder anschaust, dann haben die ja einfach auch weniger Filter. Also die Frage ist wirklich, ob du jetzt viel einsparst, wenn du viel Filterkram in den USA machst oder wenn du halt Ländern, die halt dritte oder zweite Weltländer sind, wenn du denen Geld in den Rachen schiebst. Wenn du jetzt rein an die Umwelt denkst, dann ist eigentlich das Geld an die UN schicken doch besser. Also würde ich behaupten. Also, ja, aber dann ist halt auch die Gegenposition dazu, die würde ich jetzt auch schon wiederum vertreten. gegensätzlich zu dem, was ich am Anfang gemeint habe, ist, dass wenn man das Geld in Amerikas Wasser und Environmental Infrastructure tut, dann ist das ja auch eigentlich gut für also dann könnte man sagen, er würde das Geld aus einem Climate Change Program rausnehmen und in ein eigenes stecken. Das ist ja besser. Dann hast du das Geld näher bei dir, kannst du besser verwalten. Nicht, dass es so, also kürzerer Weg fürs Geld ist immer besser. Genau. Okay, ja. Okay, additionally, on the first day, I will take the following 5 actions to restore security and the constitution and the constitutional rule of law. First, cancel every unconstitutional executive action memorandum and order issued by President Obama. Ja, da hat er ja auch schon wieder zurückgerudert und gesagt, dass er nicht alles von Obamacare rückgängig machen wird. Ja, ja, Obamacare kommt ja als nächstes, aber es geht um die, ich weiß nicht, was alles Obama für Memorandums und Executive Orders ausgesprochen hat in seiner Amtszeit. Ja, aber generell, wenn die wenn die gegen die Konstitution gehen, meine Güte, mache, was weiß ich. Also er wollte auch die NSA-Sachen und alles legalisieren und das dann umändern. Also, aber das ist ein riesen Rattenschwanz. Also das ist schwer, das kurz zusammenzufassen. Rattenschwanz! Ja. Second, begin the process of selecting a replacement for Justice Scalia. Na gut, das ist klar, da hatten die Republikaner ja ausgeblockt, dass Obama einen neuen Justice einsetzen konnte, weil sie gesagt haben, eigentlich wollten wir zuerst die Wahl abwarten, obwohl eigentlich Obama das Recht gehabt hätte, den einzusetzen. Na gut, das ist klar, dass er den jetzt einsetzt. Third, cancel all federal funding to sanctuary cities. Was sind sanctuary cities? Das sind Städte, die illegale Einwanderer aufnehmen, oder wie? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, also wortwörtlich, ja. Und dann nimmt man den ganzen Geldhahn. Ja. So nach dem Motto, du bist jetzt eine Stadt und du sagst, ich habe so und so viele illegale Einwanderer, ich packe die in Schulen mit rein und etc. Ja, da guckst du halt. Ja, Übersicht erschaffen. Wahrscheinlich vor allem halt so Kalifornien, so Texas, alles was so genau an die südliche Grenze grenzt, gibt es wahrscheinlich in den liberaleren Städten überall. Da muss man was drüber nachlesen, was die genau sind alles und was da so läuft. Aber es ist auch kein enger Begriff. Also das heißt mehr oder weniger einfach, wo illegale Leute viel leben. Ja. Also fourth, ist auch kein enger Begriff. Also, fourth, begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country and cancel visas to foreign countries that won't take them back. Ja. Das ist wenigstens meine Aussage. Ja, vor allem das mit den Visas. Das ist halt dann, da kann er dann halt auch strongarmen und sagen, okay, ja, wollt ihr Visas? Ja, also da muss ich schon noch sagen, also wenn jetzt, wenn du deinen Bürger nicht zurücknehmen willst, ist das schon auch rassi. Also ja. Das ist dann so ein bisschen so ein Quid pro quo. Also. Aber würde er dann nicht relativ pauschal einfach so auch Leute, die da in ihrem eigenen Land verfolgt werden würden, auch abschieben? Die Amerikaner, die haben 11 Millionen illegale Einwanderer und davon sind halt die ein oder anderen wirklich noch richtige Kriminelle, also nicht nur kriminell wegen der illegalen Einwanderung, sondern kriminell. Und er redet ja hier von denen, die wirklich auch als Kriminelle auch. Okay, ja, gut, verstehe. Gut, dann habe ich das nur halt überlesen. Ja, Er meinte nicht nur, dass die Standardkriminalität, die ein illegaler Einwanderer generell schon auf sich lädt, praktisch. Die ja so gerne angeführt wird von den Wall-Leuten. Nur ist da wieder die Frage der Logistik, so wie will er das machen? Ja, na gut, es gibt da, soweit ich weiß, eine Agency für Federal Agency. Also das ist also die handelt nur nicht so viel in den letzten Jahren. Okay. Genau. Anscheinend. Aber im Prinzip haben die die Jurisdiktion, um das zu machen. Und im Prinzip auch die Leute. Ja, also es gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Also, dass wir da viele Leute ausgewiesen haben. Also, es ist eigentlich auch nichts Neues. Also, okay, fifth, suspend immigration from terror-prone regions where vetting cannot safely occur. Okay, das wäre dann, was weiß ich, Syrien, Saudi-Arabien, Libyen, Ägypten vielleicht noch. Deutschland ist dann... all vetting of people coming into a country will be considered extreme vetting. Extreme! Ja, wobei, da haben sie doch auch schon irgendwie 20 Steps oder so. Also, es ist eigentlich schon eins von den stärksten Vettings, aber ja. noch mehr Vetting halt. Next, I will work with Congress to introduce the following broader legislative measures and fight for their passage within the first 100 days of my administration. Middle class tax relief, okay. Soll ich das alles vorlesen, oder? Nee, oder? Nein, komm. Ja, hü oder hot, ganz oder gar nicht. Lies mal vor. Los, oder? Oder nicht? Ach du Scheiße. Sag mal was. Der Chat langweilt sich schon. Ja? Langweilt sich der Chat? Leute. Ja, es ist nicht die Aufgabe der Mehrheit, der regierenden Mehrheit, die Minderheit da zu unterhalten hier. Also Middle Class Tax Relief, zweites End the Offshoring Act. Establish tariffs to discourage companies from laying off their workers in order to relocate into other countries and ship their products back to the US, tax-free. Also dann würden die halt, dann müssen die halt Steuern zahlen, wenn die die Produkte in einem anderen Land herstellen, ganz normal. American Energy and Infrastructure Act, leverage public-private investment through tax incentive to spur $1 trillion infrastructure investment over 10 years. Also das brauchen die Amis aber auch. Also das mit der Infrastruktur, das brauchen die Amis aber auch. Die haben irgendwie seit irgendwie den 60ern nicht mehr wirklich nach ihrer Infrastruktur geschaut. Die haben Brücken, die einstürzen und wirklich, wo es überall so ist, das, also die brauchen das wirklich. Also die müssen da einen Haufen Geld investieren, ob sie wollen oder nicht. Also es ist schon an den Punkt, wo man es auch nicht mal rauszögern kann, weil halt wirklich Brücken zusammenstürzen. Ja, wie gesagt, das Schienennetz. Ich habe Videos gesehen von amerikanischen Zügen, die müssen in Schrittgeschwindigkeit fahren, weil die Schienen platt gefahren sind. Ja. Sie sind platt, die hängen durch. Ja. Das ist unglaublich. Die Bahn hat wie lange dauert dann so eine Abschiebung eigentlich, wenn er da mit 3 Millionen Leute aus dem Land fahren lassen möchte? Ja, da können die vom Zug springen oder was? Naja, ich wollte es gerade sagen, ja. Vielleicht müssen sie den auch anschieben, nebenbei laufen, irgendwas, ja. School Choice and Education Opportunity Act, das war ganz interessant. Redirects education and dollars to give parents the right to send their kid to public, private, charter, magnet, religious or homeschool of their choice. Magnet? Also, ich weiß nicht, was eine Magnet School ist. Ich glaube, es hat wenig mit Magnetismus zusammen tun. Aber wir, also im Prinzip so, wie sich das die reichen Eltern immer überlegen. Meine Kinder auf die Private, der Rest ist mir egal. Magnetschulen sind Schulen, die sich durch einen speziellen Schwerpunkt in ihrem Curriculum oder einen besonderen pädagogischen Konzept sowie durch einen erweiterten Einzugsbereich mit freier Schulwahl auszeichnen. Also wer Waldorfschule sowas oder wie? Ja. Technisch, IT oder... Ja, das Konzept der Magnetschule wurde in den 70er Jahren in einigen nordamerikanischen Großstädten begründet. Ziel war es, innerstädtische Schulen durch einen speziellen Schwerpunkt attraktiver zu machen. Das Einzugsgebiet wurde durch die Grenzen einzelner Stadtteile hinweg ausgeweitet, bla bla bla bla. Moment, da ist noch wichtig. Das sollte zu einer ausgewogeneren ethnischen und sozialen Zusammensetzung der Schülerschaft und zu einer Verbesserung der Qualität des Schulwesens führen. So sollten vor allem weiße Familien dazu bewegt werden, ihre Kinder nicht mehr auf Privatschulen, sondern interessengeleitet wieder auf öffentliche Schulen in Form von Magnetschulen zu schicken. Also eigentlich nicht Sonderschulen. Das sind Schulen, die einen bestimmten Wert auf irgendein Fach legen, sagen wir Physik oder Mathe. Und dann sollen einfach alle Eltern, die ihre Kinder da hinschicken wollen, die explizit da hinschicken. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Ja. Ends Common Core, bring education supervision to local communities. Common Core dürfte den meisten Leuten ja ein Begriff sein. Ich glaube, das ist ganz gut. Also das war im Prinzip dieser föderale amerikanische Bildungsstandard, der total beschissen war. Also von Methodik und von was da vermittelt wurde und wie es vermittelt und wie viel und so weiter. Sehr merkwürdig. Ja, man muss sich ja nochmal angucken, was an amerikanischen Universitäten dadurch passiert ist, wie sich die Leute entwickelt haben, verhalten haben und so. Ja, ich sag nur Safe Spaces und Free Speech Zones gibt es jetzt, glaube ich, auch, ja. It expands vocational and technical education and makes two and four year college more affordable. Ja. Okay. Das passt ganz gut zu dem ganzen, wir wollen wieder produzieren, was er immer trumpetet. Ja? Mm-hmm. Trumpeted. Repeal and replace Obamacare Act. Das hat er, da habe ich aber was gelesen, dass er da schon wieder so ein bisschen zurückgerudert hat und gesagt hat, okay, Leute, im Prinzip möchte ich stehen lassen, ich möchte nur ein paar Sachen verändern. Ja, genau. Das ist auch mal bei mir so aufgeblitzt, ja. Ja. Dann, warte. Ah, und Reform will also include cutting the red tape at the FDA. There are over 4,000 drugs awaiting approval and we especially want to speed the approval of life-saving medications. Ah ja, die Pharmaindustrie hat auf seinen Wahlkampf gefördert, oder was? Also ich finde das gut, weil dann können die Amerikaner neue Medikamente austesten und welche, die wo dann gut sind, wo man nicht sterben muss, können wir dann auch. Genau. Aber auch nur vielleicht kommen wir in das Zeitalter, in dem LSD weniger tabu ist. Affordable Childcare and Elder Care Act. Das klingt untypisch für Elder Scrolls. Elder Scrolls Act. Allows Americans to deduct child care and elder care from their taxes, incentivizes employers to provide on-site child care services. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Ist die Frage, wie es dann aussieht, aber. Ja, ja. Was sind die Kosten dafür so? Ja. Ja. I was a candidate too, but aber das, I took an email to my knee. Making pain. Okay, hier, jetzt kommt's. Punkt 7. End Illegal Immigration Act. Fully funds the construction of a wall on our southern border with a full understanding that the country of Mexico will be reimbursing the United States for the full cost of such a wall. Establishes this two-year mandatory minimum federal prison sentence for illegal re-entering the U.S. after a previous deportation and a five-year mandatory minimum for illegally re-entering for those with felony convictions. Uh-huh. Multiple misdemeanor convictions or two or more prior deportations. Also reforms visa routes to enhance penalties for overstaying to ensure open jobs are offered to American workers first. Kriegen die Mexikaner dann bei 10.000 Punkten auch so ein extra Life, wo sie dann einmal mehr deportiert werden? Eine Bonus-Visa-Karte, weißt du? Ich hatte einen Artikel gesehen, ich weiß nicht, wo der herkam. Überschrift: Mexican President says he will reconsider financing a portion of the wall. Vom 9. November. Die haben das eigentlich ganz clever gemacht. Die haben auch so, die nehmen auch Donations an. Und dann kannst du sozusagen einen Stein bekommen, wo dann draufsteht, so, dieser Typ hat die Mauer finanziert. Super. Hey, hätte das der Erich damals. Ja, hat keiner vor, eine Mauer zu bauen. Außer ihr. Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Kauft Steine. Wir legen sie einfach übereinander, nebeneinander. Sie können jederzeit Ihren eigenen Stein bestellen. Und wieder mitnehmen. Aus der Mauer. Punkt 8, Restoring Community Safety Act reduces surging crime, drugs and violence by creating a task force on violent crime and increasing funding for programs that train and assist local police, increases resources for federal law enforcement agencies and federal prosecutors to dismantle criminal gangs and put violent offenders behind bars. Ich hoffe, Ice-T ist in der Task Force. Ja. Ice-T und Snoop Dogg als Spezialisten. Wir haben schon so viele Schwarze bei uns im Land. Wir können sie doch einsetzen mit ihrem Gangster-Knowledge als Gangster-Manager. Gangster-Berater, ja genau. Wie macht man denn nun ein Drive-By? Wrong. Restoring National Security Act rebuilds our military by eliminating the defense sequester and expanding military investment. Noch weiter, oh mein Gott. Wir brauchen noch geil. Mehr Bumm. Wie viel Prozent des amerikanischen GDP geht ins Militär? 100% natürlich. Wir wollen eine Billion vollkriegen. Provides veterans with the ability to receive public VA treatment or attend the private doctor of their choice. Das ist ganz gut, ehrlich gesagt, weil Veteranen sind so ziemlich gefickt in Amerika. Die haben ja oft massive Probleme und kriegen dann halt gar keine Unterstützung vom Staat in vielen Fällen. Und halt auch keine Jobs, weil sie so einen schlechten Ruf haben oder halt Probleme in Richtung Alkohol, Drogen, Depression etc. Ja. Protects a vital infrastructure from cyber attack. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Also generell so, die haben ja relativ viel Atomkraft. Ja, ach so, ich dachte, das hätte eher was mit so gewissen geleakten E-Mails zu tun und russischen Hackern, die ihrer habhaft wurden und die dann geleakt haben. So. Ja, nee, das ist alles Russland. Ach so, ist aber der Russland. Was okay. Russland? Was Russland? Wie wirst du aufmachen? Was Russland? Was? Da war ein paar Wochen noch eine Attacke gegen das komplette amerikanische Internet, wo fast die USA komplett vom Internet war. Ja. Also ich finde, aber wenn ich jetzt so höre und lese, ja, dass er halt eben noch weiter das Militär finanzieren möchte und dann im gleichen Abzug für Veteranen, die, weißt du, die wieder also bei denen auch die medizinische Versorgung sicherstellen möchte und die auch wieder ein bisschen weiter ins normale gesellschaftliche Leben integrieren möchte. Das klingt für mich auch wieder ein bisschen nach Kriegsvorbereitung, oder? Ja. Erst Krieg anzetteln und dann für die Veteranen ist ja gesichert so, weißt du? Aber bei den Amis ist so vor dem Krieg ist nach dem Krieg oder andersrum. Keine Ahnung. Ich weiß bei einem Amerikaner, wenn der fürs Militär ist, weiß ich nie, wo der herkommt, ehrlich gesagt. Also aus welcher Ecke. Weil die haben eine Loyalität zu ihrem Militär teilweise, das ist beeindruckend. Ja, ich meine, die Amis, die haben ja auch das Gesetz, dass wenn jemand vor den Den Haager Menschengerichtshof geschleppt wird, dass sie sich das Recht vorbehalten, die Niederlande anzugreifen und ihre Soldaten zu befreien. Also, ja. Naja, aber dann ist ja wenigstens rechtens. Ja. Establish new screening procedures for immigration to ensure those who are admitted to our country support our people and our values. Okay, warum ist das im... National Security Act, okay. Aber im Prinzip weiter an die Screenings, die er bei Migration machen will. 10. Clean up corruption in Washington Act enacts the new ethics reforms to drain the swamp and reduce the corrupting influences of special interests on our politics. Ich kenne drain the swamp. Geil. Ich kenne einen Seelöwen namens Ethics. Ja, genau. Yeah. Ich Anita Sarkeesian einstellen. Ja, was? Niemand sollte Anita Sarkeesian für irgendwas einstellen. Ja. Was? Okay, so ich bin. Als Negativbeispiel. Julia Schramm. Schnauze! Verdirb uns doch nicht den Du Schatz weißt genau, Arme. es gibt keinen ironischen Humor. Ja, also, ach, jetzt habe ich es wieder verpatzt, sorry. Nein, es gibt keinen Menschen, der so blöd ist, dass er deinen ironischen Humor nicht ernst nehmen würde, weißt du? Und wenn er was zu sagen hat, dann hast du eine Julia Schramm irgendwann da sitzen, die Leute berät. Ja? Das wäre doch lustig. Ja, Julia Schramm. Das wäre doch lustig, aber für dich, aber verstehst du das nicht? Das wäre alles ein Prank. Aber ist damit die Behindertenquote für geistig Schwachsinnige denn auch erfüllt damit? Also eigentlich ist ja inklusiv. Wenn man die Julia einstellt. Wie viele Haare würdet ihr euch ausreißen, wenn Trump Kahane einstellt? Da wäre ich der Onkel hat doch gar keine. Aber ja. Wenn er die eine Kahane einstellt. Ja, für was? Aber ich... Ja, für vieles. Ich habe den Witz nicht durchgedacht, okay? Ja, okay. Your jokes are bad and you should feel bad. Yeah. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde jetzt gerade die Sachen, die sich auf die Regierung und was er in der Regierung verändern will, beziehen, finde ich sehr gut. Das ist fast schon Sanders-mäßig teilweise. Ja, ist ja auch das Lustige, dass eigentlich sein Wahlkampf mehr was mit dem von Obama zu tun hat, wie von einem Republikaner. Auch wenn man es nicht glauben möchte, aber so. An sich redet er näher an Obama wie an Bush. Aber die Medien wollen nicht, dass man eigene Schlüsse zieht, weil dann könnte man ja noch eine eigene Meinung bekommen. Und das ist Emma zeigt uns Titten, da kriegen wir Ärger mit YouTube. Verdammt. Nein, ich will keine Titten sehen. Ja, das ist ja alles nur zu Lehrzwecken und... Defense Sequestration in der amerikanischen Regierung heißt, dass ein Maximum nur, also die haben einen Maximalwert, der in bestimmten Teile investiert werden darf. Und den möchte er halt beim Militär entfernen praktisch. Okay. Aber ja, ich weiß nicht. Zwei Drittel aller weißen Männer haben Trump gewählt. Wäre es nach den Frauen und Schwarzen gegangen, wäre Clinton Präsidentin. Was lernen wir daraus? Während im Ausland diese Entwicklung genau analysiert wird, erlebt man sich in Deutschland den Luxus des postfaktischen. Ich habe schon Postfaschismus gelesen. Postfaktischen Tatsachen scheren uns doch nicht. Allerdings heißt es ja gerne, wir leben jetzt im postfaktischen Zeitalter. Will heißen, zunehmend viele Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten, sondern nur noch für ihre persönliche Wahrheit. Warte, ich sag's euch, 2017 mit der Bundestagswahl, Unwort des Jahres, postfaktisch. Postfaktisch. I call it. Kann schon gut sein. Make post great again. Das ist übrigens ein Wunschartikel, der wurde aus dem Forum mehrmals an mich herangetragen, also bitte. Okay. Emma. Also wir brauchen den ja jetzt auch nicht wieder komplett vorlesen. Ja. Wir schauen einfach mal, ob da was Saftiges drin ist. Von weißen, von solchen, die man als abgehängt bezeichnet. Ach komm, 63% ist keine überwältigende Mehrheit. Hm. 80% ist eine überwältigende. Ah, okay. Der Männer ohne College-Abschluss. Eieiei, was denken ja. die sich bloß, die bösen Männer ohne College-Abschluss? Also in Anbetracht der veröffentlichten Wahrheit, also das, was die Medien geschrieben haben, hat Trump einen absolut überwältigenden Mehrheitssieg erreicht, wenn man sich die Medien anguckt. Also, ja, es gibt das direkte Wahlergebnis, aber ich finde, dass sozusagen die veröffentlichte Wahrheit im Vorhinein auch wichtig ist. Und da hat er eigentlich einen absoluten Triumphsieg errungen. Also, okay, oh shit. Eine Frau hat was gesagt, was ein Typ hat was gesagt, was denen nicht gefallen hat. So befand zum Beispiel Julian Reichelt, Chef von Bild.de, Hillary Clinton sollte gefälligst das Problem bei sich selbst suchen und nicht beim weißen Mann. Ah ja, klar. Ich meine, sorry, aber ey. Oh shit. Ich verstehe, ich weiß nicht, dass. Ich habe es vorher schon 1000 Mal gesagt, ja, ich kann nicht verstehen, wie die Leute Hillary Clinton wirklich wählen konnten. Ja, ich meine, bei der liegt so viel im Argen und auch wenn 50% davon nur unhaltbare Gerüchte sind, reicht es trotzdem, um einen Zweifel an der Eignung dieser Frau zu säen und dann zu sagen, nein, an der ist keine Kritik gerechtfertigt. Das ist der dümmste, ignoranteste Scheiß, den ich mir vorstellen kann in dieser Debatte. Halt auch, und ich habe fast jede Trump-Rede gesehen, ja. Also weißt du, zu sagen, dass die weltweite Verschwörung oder die generelle Verschwörung des weißen Mannes in deinem Land ist, der Grund, warum du nicht gewinnst, halte ich halt auch für fragwürdig. Also, ja. Weißt du, das ist halt auch so, nein, also man hat vorher Obama gewählt und jetzt heißt, oh mein Gott, ihr seid alle Rassisten und wie vorhin schon mal erwähnt, von den knapp 203 oder 204 Bezirken, die für Obama den Unterschied gemacht haben, haben 193 oder 197 den Unterschied für Trump gemacht. Also, ja, dann haben wir hier Georg Dietz vom Spiegel. Er war schockiert, dass er auf einer Trump-Wahlveranstaltung den blanken Hass von wilden weißen Männern mit großen Bäuchen und jungen glatt rasierten Männern um die 20 erleben musste. Aber die um die 20 haben keine großen Bäuche, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob die Männer mit den Bäuchen alle Bärte hatten, weil die ja dem glattrasiert gegenübergestellt sind. Was sind denn die jungen glattrasierten Männer auch weiß gewesen und waren sie wild? Das ist alles verwirrend, Georg. Wie alt waren die weißen Männer mit großen Bäuchen? Vielleicht war das so ein Typ, der mit seinem Sohn da stand und so, don't talk to me or my son ever again. Es ist fast, als wäre der Satz einfach nur irgendwie angefangen und irgendwie geendet. Ja, also ist nicht irgendwie jeder Text, der im Feminismus irgendwas zu suchen hat, so? Ich fange den Satz an, ich rede ein bisschen und dann setze ich einen Punkt. Man kann in der amerikanischen Presse kluge Analysen darüber lesen, was die Verarmung der unteren Mittelschicht mit dem hammerharten Sexismus zu tun hat, der Hillary Clinton entgegenschlug. Ganz ehrlich, wo? Die Antipathie, die Clinton... Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, Beispiele wären echt nicht schlecht gewesen, statt einfach solche komischen Äußerungen rauszuhauen. Also hier, warte, jetzt kommt vielleicht was. Unter den Trump-Wählern mit ihren Stickern Marke don't be a pussy, vote for Trump. Finally someone with balls. Ich glaube, er hat ehrlich gesagt, dass sich das nicht darauf bezieht, dass er ein Mann ist oder darauf, dass Hillary Clinton eine Frau ist. Naja gut, ich denke schon, dass sie die Note auch treffen wollten, weil das passt ja auch. Ich meine, er hat ja bei den Männern damit auch Erfolg gehabt. Ist ja nicht dumm. Ja, viele Leute. Genau wie Hillary versucht hat, ihre Vagina in die Waagschale zu werfen. Ja. Und der Jude fühlt sich geehrt. Umfragen gegeben, die jüdischen Amerikaner, die Hillary. Ach nee, da steht der weiße Mann. Okay, warte, was war das gerade? Nächster Absatz. Oh Mann. Gott, der weiße Mann fühlt sich entwertet. Ja, jetzt kann man den Livestream nicht mehr monetarisieren. Echt, können wir das nicht? Nein, gegen den Juden. Wegen dem Juden? Ja. Der kleine wurzellose Clique! Entmännlichung bedeutet. Entmännlichung dadurch, dass ihre Art der Männlichkeit nicht mehr Maß aller Dinge ist. Digga, was soll das? Hier, noch ein Absatz später. Ist das Problem und so weiter. Lies das mal vor. Weil das wie der schon anfängt, das erinnert mich an Rektor Skinner. Ha. Hab ich die Anbindung verloren? Nein, es sind die Kinder, die Unrecht haben. Das ist aber wirklich so fucking Frankfurter Schule der Soziologie, die haben festgestellt, dass es nicht so stimmt, was sie gedacht haben. Und statt zu sagen, dass okay, wir haben Mist gebaut, haben die gesagt, nein, das muss noch tiefer in der Psychologie sitzen bei den Leuten. Ist das Problem also eine Klassenfrage beziehungsweise eine soziale Frage? Eine großdeutsche Lösung, Alter. Sind es die Armen, die gegen die Elite protestieren? Könnte man meinen, aber das ist nur ein relativ kleines Stück des Puzzles. Denn die abgehängtesten Männer der USA haben Trump ihre Stimme nicht gegeben. Die Schwarzen. 80% aller schwarzen Männer haben Hillary Clinton gewählt. Und 94% der schwarzen Frauen. Also, okay, der Satz ist seltsam strukturiert, okay. Hier geht es also nicht nur um den Verlust von Einkommen und Sicherheit. Hier geht es um den Verlust angestammter männlicher und weißer Privilegien. Oh. Okay, aber wo geht das aus den vorgegangenen Sätzen hervor, bitte? Mal, das hier wird einfach nur eingeführt. Du brauchst Beweisen, du hast... es ist doch schon ein Axiom. Es ist immer wahr für diese Leute, dass männliche, weiße Privilegien existieren und männliche, weiße Privilegien abgebaut werden durch alles. Ich meine, du kannst ein Foto posten und dann werden Leute sagen, du hast gerade hier die weiße und männliche, das Patriarchat zerstört gerade hier. Das ist doch sensationalistisch. Aber das mit Hillary, ja, Hillary möchte den Mutterschutz in den USA endlich dann auch mal einführen und die schwarzen Frauen, die haben 80% ihrer Kinder, kommen nicht innerhalb von einer Ehe zur Welt. Ja, ja. Kein Wunder, dass die, keine Ahnung, ja. Dass die dann für einen eigenen Vorteil wählen wollen. Also ich weiß, ich finde Mutterschutz finde ich auch gut, ja, macht mal so. Aber im Idealfall habt ihr halt irgendwie eine funktionierende Familie. Das hilft noch am ehesten nicht arm zu sein. Nee, und vor allem, das Argument ist, schwarze Frauen wählten Hillary, also haben weiße Männer nicht Trump gewählt, weil sie hoffen, dass das ihnen in ihrer Armut hilft. Das folgt ja, und in Afrika haben schwarze Frauen regelmäßig am meisten Einfluss. Und bisher sehe ich da auch noch nicht so viel. Also, ich keine Ahnung. In Afrika passieren schon gute Dinge. Also, ich habe gehört, da gibt es Schamanen, die können Leute mit Blitzen beschmeißen. Hm. Ja. Ach, das stimmt doch nicht. Aber ich meine nur, also, schwarz zu sein heißt nicht automatisch, dass es besser oder schlechter ist, wenn du deine Meinung sagst. Also... Warum ist es so wichtig, sich diese Entwicklung in den USA genau anzusehen? Erstens, weil auch in Deutschland eine Menge wütender, abgehängter Männer unterwegs sind. Sie haben ihre Wut nicht erst in den letzten beiden Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September 2016 an der Wahlurne ausgetobt. Hey, sie redet über uns! Nur Männer zwischen 45 und 59 gewählt oder zwischen... oder Leute, die am Dienstag geboren sind oder was auch immer, wäre die AfD stärkste Partei geworden und würde jetzt den regierenden Bürgermeister. Das ist nicht mal eine Analyse davon, woher die Zahlen oder wieso die Zahlen so sind, wie sie sind. Das ist einfach nur eine Aufzählung einer Statistik, die sie irgendwo mal gesehen hat und noch jede Menge Gender Theory und Queer Theory drauf. Also, ja, nur, aber ist das nicht, müsste jetzt nicht der Schluss kommen, komisch? Warum haben wir die denn auch in Deutschland und warum gibt es dieses Problem? Und da müsste man doch da mal an die Wurzel gehen und schauen, woher kommt denn diese Wut und diese Enttäuschung? Und das müsste man ohne Scheuklappen tun. Und dann würde man vielleicht kleinlaut wieder zurückgehen und sagen, okay, vielleicht sollten wir einfach mal das Modell überdenken, mit dem wir die Geschlechter gegeneinander ausspielen. Nein, denn das wäre ja der erste Schritt, der gemacht werden muss. Du musst zuerst auf dich selbst schauen und dann auf andere. Das ist ja das, wie man sich beobachten würde. Also ich muss mal die Statistik rausholen. Ich weiß nicht, ob ich Dünnschiss rede, aber ich glaube, dass ich mich erinnere, dass nach der letzten Bundestagswahl Forsa noch sozusagen eine gegenderte Bundestagswahl gemacht hat und rauskam, dass wenn nur Frauen wählen dürften, die CDU eine absolute Mehrheit hätte und sich auf keine Koalition einlassen müsste in Deutschland. Also Emma, go for it. Ja, wir können bitte keine CDU deutschlandweit haben, bitte. Ja, das na gut, hat ja lange Tradition. CDU, das wäre Frauenwahlrecht, Emma. Wo ist der Unterschied zwischen absolute Mehrheit CDU und dem, was wir gerade haben? Nee, vor allem ganz ehrlich, ohne das, ohne das jetzt ernst, ohne jetzt ernsthaft darauf einzugehen, was da die Gründe sind und so weiter, ist ein, oh, this is what the map would look like if only X had voted. So dumm. Das ist ja nicht ohne Grund ein riesiges Meme geworden während der USA-Wahl mit meinem persönlichen Favoriten, this is what the US electoral map would have looked like if only college students had, had voted und dann eine Karte von Nordkorea. Ja. und der Witz ist, es ist lustig, aber es ist halt wahr. Es stimmt selbst, wirklich. Das, was sie machen, das ist Nordkorea. Selbst für den Artikel haben sie es dann nicht geschafft, irgendwie schlüssige Kategorien. Also einmal müssen sie 45 bis 59 bemühen und einmal 30 bis 60, damit ihre Aussage stimmt. Guck mal, Leute, wir werden wirklich bald mehr und mehr das Wort postfaktisch lesen. Zweitens, ja. Um nicht im Postfaktischen zu verweilen, das verhindert, dass wir die Ursachen verstehen und sie verändern können. Im Herbst 2017 ist Bundestagswahl. Es ist Zeit, sich für die Fakten zu interessieren. Ja, warum schließt du den Text mit so einem Satz ab und wendest den Satz aber nicht auf den ganzen Text an und arbeitest dadurch schon gefiltert? Das wäre ein guter Anfangssatz gewesen und dann Fakten. ja, wo ist der, Chantal Louise ist bestimmt ein Fakt. Also, ich meine, das interessiert mich aber nicht. Gott, Chantal. Interessiert dich nicht, dass es Chantal geschrieben hat? Wir brauchen mehr Chantal im Bundestag. Und, also, der ultimative Intersektionalismus, ja, ja. Alle heißen gleich. Ich also, fand auch, dass Alice bei Maischberger dauernd abgewürgt wurde, vor allem von diesen Bürschchen von der Bild. Bild in Anführungszeichen, als sei das so ein kleines, nicht legitimes, kleines Ding. Grauenhaft. Als sei das Dr. Sommer einfach. Die Emma, echt. Danke, Chat, für diesen tollen Artikel. Ihr habt euch selbst den Krebs besorgt. So. Jetzt kommen wir mal zu der unterhaltsamen Seite der Wahl. Das ist diese Geschichte mit Leonard Dunham. Ja, ja. Oh nein, bitte nicht. Möchte das jemand erzählen? Komm, erzähl es Montag. Oh nein. Also, Lena Dunham sagte, sie hätte ja für Hillary Clinton gewählt. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass sie überhaupt nicht als Wählerin registriert war. Es geht dabei hier um die Vorwahlen, ne? Um die Primaries. Ach so, okay. Dann rede ich gerade von was anderem. Die Primarisen. Nee, das ist schon richtig, aber es ging nicht um die Wahl jetzt, sondern es ging um die Primaries. Also das ist, glaube ich, die Geschichte, wo Hillary zur Kandidatin gewählt worden ist. Und dieser Journalist hat also herausgefunden, dass sie angeblich zu der Zeit, als die Primaries waren, nicht registrierter Wähler war. Und das muss man in Amerika sein, um an den Primaries teilzunehmen. Sie hat das verneint und dann gab es hin und her. Und das Interessante daran ist dann das hier. Sadly, Vice has severed its relationship with me for supporting that multimillionaire Clint surrogate Lena Dunham deceived the public. Ja, also der Typ hat diese Sache auf Vice veröffentlicht, hat das rausgebracht und jetzt ist er seinen Job los. Ja, hätte er sich ja denken können, ist ja Vice. Ja. Wir hätten ihm das gesagt. That was supposed to be published advice on Wednesday, how Hillary lost NC. No one likes her. Also im Chat wird gerade gefragt, wer ist denn Lena Dunham? Lena Dunham tritt für Frauenrechte ein in den Vereinigten Staaten, ist Feministin und hat außerdem ihre kleine Schwester gefingert. Und hat eine Fernsehserie geschrieben. Irgendwas mit Girls? Oder? Also Lena Dunham ist ein professionelles Opfer. Ja. Sie lebt ihren Opferkomplex aus an der Gesellschaft um sich herum und Leute unterstützen sie, sagen wir, auch wiederum aus narzisstischen Überzeugungen. Das ist so ein Effekt, wenn zwei narzisstische Leute aufeinandertreffen, dann können sie zusammen gut auskommen, wenn sozusagen die einen sich gut fühlen, wenn sie den anderen ganz viel Geld geben dafür, dass die sich dann besser fühlen. Und so ist halt die Beziehung von Lena Dunham. Die ist ein professionelles Opfer. Und das Bild, was ihr gerade seht, wenn ihr vielleicht denkt, oh, das ist ja ein unglückliches Foto oder so. Nein, alle Fotos von ihr sehen so aus. Alle Fotos sind unglücklich. Die Fotos werden unglücklich, wenn sie von Lena Dunham sind. Und Journalisten werden unglücklich, wenn sie über Lena Dunham schreiben. Faktotum und Falvel. Caroline Kebekus sind fett und unlustig. Ja. Jo. Die Kebekus finde ich jetzt auch nicht so lustig. Kebekus ist auch mal cool, ja. Fett ist sie ja nicht mal, die ist nur plump. Ja. So, und doch mal Trump. Ja, ach du meine Güte. Oh Mann. Ich noch einen Trump übersehen. Ja, lass uns einfach kurz diese Zwischenüberschriften durchgehen. Das Trump, Rassist Trump, und Sexist. Trump. Ja, ja. Was ein Präsident losgesetzt darf, bla bla bla. Mhm. Er braucht noch Tonbänder. Ich dachte, wir wären schon lange auf CDs und dann auf MP3s umgestiegen, Leute. Nein, wir sind in der Metamoderne. Wir müssen wieder zurück zu Magnetbändern. Ach, Metamoderne. Oh ja. Oh, Metamoderne. Ja. Hier, die 17 Mal mehr Integration. Also, es gibt 50 Migrantenverbände, die haben zusammen Forderungen formuliert, was ich schon, also klar, ich bin dafür momentan sensibilisiert und so, aber ich finde, Forderungen ist schon so ein Wort, wo ich mir denke, wie jetzt? Warum nicht Vorschläge oder irgendwas? Warum Forderungen? Naja, aber so ist es halt. Die Verbesserung einfach. Die neuen deutschen Forderer, die sind einfach ein bisschen frecher als... Die haben irgendwann, glaube ich, das ist einfach nur so passiert, die haben einfach Förderverband, die haben beim Ö einfach, das sind zwei Ö-Punkte weggefallen, da steht der Forderverband. So. Was fordern die? Rufel. Veränderungsziel 1, Vielfalt und Teilhabe als gelebte Grundüberzeugung. Wie will man denn Leuten eine, also was soll das werden? Müssen wir jetzt in Besserungsanstalten, wenn wir irgendwie Vielfalt und Teilhabe nicht in unserem täglichen Leben genug ausleben oder Aufnahme eines neuen Staatsziels ins Grundgesetz ist einer der Wege dorthin angeblich. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland. Nein, was soll das? Warum fordert ihr sowas von uns? Ihr seid doch schon hier. Wrong. Warum fordert ihr weitere Zuwanderung und... Sie fördert die gleichberechtigte Teilhabe, Chancengleichheit und Integration aller Menschen. Okay, Moment mal, die drei Sachen jetzt. Also erstmal Teilhabe und Chancengleichheit, das ist schon im Grundgesetz. Und Integration, wie sie fördert, ja, klar, aber, das ist ein reiner Symbolsatz mit dem Einwanderungsland und das, was da drunter steht, steht schon in anderen Artikeln. Das ist also Quatsch. Leute, dadurch wird nichts verankert. Aber das mit dem Einwanderungsland ist doch auch ein Meme, oder? Jetzt mal ohne Witz, weißt du? Alle staatlichen Ebenen sind zur Umsetzung des Staatsziels Einwanderungsland verpflichtet. Geht's noch? Wir haben ja andere Sachen zu tun, als uns... Das ist so irrsinnig. Vor allem, wir haben doch... du bist sozusagen Migrant. Wenn ein Elternteil einen nicht-deutschen Pass hat und davon haben wir dann 20%, oder 23 waren es, glaube ich, was wir dann sozusagen an Migrantenanteil bereits in Deutschland haben. Also eigentlich, also es ist doch schon eingewandert worden. Also was, also ich weiß nicht. Also das dann noch extra als Ziel klar zu machen, dass damit will man dann noch mehr Einwanderung anziehen oder ich weiß nicht. Also was ist denn der Gedanke davon? Wir haben doch schon so viel Einwanderung, dass wir erstmal schauen müssen, dass wir sozusagen sozialen Zusammenhalt haben, weil wenn wir jetzt mal Wirtschaftskrise haben, dann aber alle hackbar. Also, jetzt nochmal, sorry, ganz kurz vom Thema weg. Könntest du bitte den Link hier in den Chat bei uns posten? Ich würde den gerne mal an meinen Nachbarn schicken, denn der hat jetzt so ein Seminar in Pädagogik und der ist in so einer Gruppe von Leuten, muss für eine 5. Klasse so eine Fragestellung beantworten. Also es geht halt um Erziehung von Leuten und so, ne? Und die Fragestellung ist, eignen sich gezielte Impulse bei passiven Schülern zur Aktivierung im literarischen Unterrichtsgespräch? Also das ist auch so ein total merkwürdig gestelltes Ding. Und da hatte jemand mal eine Idee gehabt, ja, dann belohnt man doch mal die passiven Kinder, also die ruhigen Kinder, ja, wenn die nicht wissen, was sie so sagen sollen, dann endlich was sagen, dann belohnt man die doch mit so Bonbons oder irgendwas Angenehmem so. Und dann sprang da gleich so ein Pädagoge rein, meinte so, nein, das darf man nicht machen, weil man auf die Ernährung achten muss. Oh. Das ist hier an der Uni, ja. Hier bei mir in Heidelberg. Docs. Ja, dann möchte man Geld, nämlich hier in Aufnahme einer neuen Gemeinschaftsaufgabe im Sinne von Artikel 91 Grundgesetz, Grundgesetz, gleichberechtigte Teilhabe, Chancengleichheit und Integration, bla bla, Finanzierung dieser Ziele, bla bla bla. Okay. Bla. Interkulturelle. Das Konzept Einwanderungsland finde ich so bekloppt. Weil ein Einwanderungsland ist jedes Land, wo es gut ist, drin zu leben. Weil dann kommen Leute hin, um da zu leben. Willst du sagen, dass man in Deutschland nicht gut leben kann? Nee, man kann in Deutschland gut leben. Deswegen sind wir ein Land, wo Leute einwandern wollen. Aber man muss ja nicht sagen, wir wollen jetzt ein Einwanderungsland sein. Sondern man kann einfach sagen, ey, wir wollen, dass das gut ist, in dem Land hier zu leben. Also machen wir es für die Leute, die hier leben, gut. Ja, aber ich weiß nicht, wenn du immer mehr Leute herholst, beziehungsweise die herkommen, dann bleibt irgendwann nicht mehr genug vom Kuchen übrig, dass es halt allen Leuten gut geht. Ne? Also, Außer wenn es alles ausgebildete Bäcker sind. Raketenwissenschaftler. Alles Shitposter, wir machen 4chan-Land. Sprengstoffexperten. Wo kann man sich eigentlich bei so einer russischen Trollfarm bewerben? Trollfarm, alles. Sag ich dir nicht, nö. Das, ich will doch keine Konkurrenz hier haben, was soll denn das? Die deutschen Einwanderer zu den russischen Trollfarmen, sie nehmen die Jobs weg. Die nehmen uns die Memes weg. Make shitposting great again. They took our memes. Interkulturelle Öffnung wird Chefsache in Organisationen und Institutionen. Dies gelingt unter anderem durch die Festlegung als Führungsaufgabe, die Führung, Verknüpfung mit dem Kerngeschäft und Entwicklungszielen, der Festlegung von hauptverantwortlichen Fachstellen, womöglich gesetzlich verpflichtend, und ein interkulturell orientiertes Qualitätsmanagement. Das heißt, wir möchten gern ganz viele Leute in der Wirtschaft unterbringen, die da eigentlich nichts zu suchen haben, und euch alle überwachen. Und wenn ihr dann irgendwie aus Versehen Neger sagt, gibt es eine Abmahnung. Super, das wird unserer Wirtschaft helfen. Auf jeden Fall. Und vor allem, ist es nicht schon so, also dass, wenn du das sagst, dass du eine Abmahnung bekommst? Also ich habe keine Ahnung. Weißt du, darf ich nicht mehr von Ernst Neger, dem berühmten Mainzer Karnevalsmusiker, reden? Nein, das ist verboten. Nein, was, ich meine, also ich habe eine Bekannte, die kommt aus dem chinesischen, also aus dem muslimischen Teil aus China. Die meint, dass sie von Deutschland flüchten wird, sobald einfach noch mehr Muslime hierher kommen, die Islam zu ernst nehmen. Tja. Also Einwanderungsland schön und gut und so, aber es geht halt auch das verloren, warum Leute einwandern. Wenn man einfach nur sagt, Einwanderung und von überall und wird schon und tralala. Also wir haben halt auch eine relativ hohe Bevölkerungsdichte. Mhm. Und theoretisch, also Klimaschutz wäre doch am effizientesten, wenn man in Deutschland in der Zukunft 10 oder 60 Millionen Menschen, also 10 Millionen weniger, 70 Millionen oder vielleicht nur noch 60 Millionen Menschen mit dem Lebensstandard von einem Industrieland haben würde. Theoretisch wäre das doch fürs Klima das Beste. Also Genozid? Nee, einfach nicht unbedingt Genozid, keine, aber halt keine unqualifizierte Zuwanderung. Ach so. Ja, und das nächste Ding ist, es gibt kein Einwanderungsland, was sozial stabil gewesen ist, was sich die Einwanderung nicht herausgepickt hat. Also nur so als, ja, ich weiß nicht. Nur so als Anmerkung. Und ich war auch wieder beim nächsten Punkt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht irgendwer Wichtiges, sage ich jetzt mal, sondern das ist ein Papier von 50 Interessenverbänden. Und die sagen, im Rahmen der Verabschiedung eines Bundespartizipations-Integrationsgesetzes in 2017 soll die interkulturelle Öffnung verbindlich geregelt werden. Ja, und wie ist es mit Fickt euch? Wie ist es mit demokratisch irgendwie und nicht so von links nach hinten durch die Brust, weil ihr ganz tolle progressive Menschen seid, mischt ihr euch in die demokratischen Abläufe ein? Was soll das denn? Diese ganzen Interessenverbände gehen mir echt extrem auf den Senkel. Niemand hat vor, einen Interessenverband zu bauen. Mhm. Ja. Sehr richtig. So, weiter. Ausweitung von gesetzlichen Antidiskriminierungsregeln auf Ethnizität und positive Diskriminierung. Wenn ich also jetzt dem Ernst Neger sage, dass er gut tanzen kann, bin ich eigentlich schon im Knast. Ja. Nein, wenn du Ernst sagst, Neger ist eine erwartete Kunst. Hey, du warst ein Mitbürger, du kannst bestimmt gut Fahrräder klauen. Gemeinsame Selbstverpflichtung zur Leitbildentwicklung. Wir brauchen ein Leitbild! Von anderen Leuten. Das deutsche Leitbild für die Welt. Wir nennen es Führungsbild. Das haben wir alles schon mal gehabt. Die Make Deutschland Great Again. Die Einführung eines Checks der interkulturellen Öffnung im Gesetzgebungsverfahren. Sag mal, geht's euch noch gut? Warte mal, was steht da überhaupt? Ich krieg die Worte nicht in meinen Kopf. Das ist der Tolerance-Check. Ja, fickt euch. Das Gesetz ist für alle gleich und da wird nicht gecheckt, ob das irgendwie... Seid ihr blöd? Also da kriegst du zusammen im nächsten Satz, die passen überhaupt nicht zusammen. Start von Pilotprojekten für Diversity Budgeting sowie ein Wettbewerb der Bundesregierung für Good Practice der interkulturellen Öffnung von Organisationen und Institutionen. Was? Nee, ich finde das gut, die Einführung eines Checks der interkulturellen Öffnung in Gesetzgebungsverfahren. Der funktioniert dann so, das ist Multiple Choice. Du hast dann, der Islam ist und dann hast du entweder eine Religion oder die Religion des Friedens. Und wenn du eine Religion ankreuzt, dann hast du, dann wird das vermerkt. Was ist das für eine Religion, so vom Frieden her? Von die Frieden, Alter. Gib dir... Veränderungsziel 2, Teilhabe bei der interkulturellen Öffnung. Ja, also da dem Beispiel des Nationalen Ethikrats folgen soll auf der Bundesebene ein nationaler Rat zur interkulturellen Öffnung unter Beteiligung von Migrantinnenorganisationen auf gesetzlicher Grundlage etabliert werden. Weißt du, was das alles kostet, der Blödsinn? Dann zahlt das doch schön selbst. Die wollen das ja nicht zahlen, die wollen das Geld ja haben. Ja. Das sind Forderungen, das ist wie in der Bank. Du kannst nicht einfach da hingehen und die geben dir einen Job. Funktioniert so nicht. Ich brauche halt eine Knarre oder was? Ja, eben. Mit mindestens 10 Millionen Euro pro Jahr. Und die Länder sollen auch noch eigene Finanzierungstöpfe, bla. Und Finanzierungsanforderungen sollen abgeschafft werden. Strukturförderung in die Regelförderung überführt. Geld, Geld, Geld, Geld, ganz viel Geld, Geld, Geld. Oh mein Gott, weitere Maßnahmenvorschläge, der Ausbau von Antidiskriminierungsbehörden zu Kompetenzzentren der interkulturellen Öffnung. Hier, kleiner Tipp an die. Können die einfach mal sagen, okay, hier gibt es ein Problem, auf das wir mit dem Finger zeigen können. Und das fordern wir, dass das Problem beseitigt wird. Diskriminierung! Das wäre ein bisschen was anderes, als zu sagen, okay, wir möchten, dass 10 neue Behörden eingeführt werden, wo wir eingestellt werden. Moment mal, Antidiskriminierungsbehörden, das ist so Ministry of Love oder was? Ja, natürlich. Was soll der Scheiß? Ey, haben die Orwell nicht gelesen? Was ist bei denen los im Kopf? Oh mein Gott. Und was läuft so falsch, dass diese, ich meine, 50 Migrantenorganisationen, für wie viele Migranten sind die wohl im Endeffekt wirklich stellvertretend? Wie viele von uns sind irgendwie organisiert in Parteien oder Verbänden? Und wie viel Prozent der Migranten sind das? Die stehen vielleicht für 3% der Bevölkerung und bellen hier wie ein großer Rottweiler und wollen irgendwie Gesetzesänderungen durchsetzen. So funktioniert es nicht. Das Ding ist halt auch, also meine Frau, die ist ja auch Migrantin und die hat sich nie in sowas engagiert, weil sie einen Job hatte. Um es salopp zu sagen. Keine Ahnung. Also, sie hat viel gearbeitet, ja. Deswegen hatte sie für so einen Kram keine Zeit. Und über den Job hat es mit der Integration auch gut funktioniert, würde ich behaupten. Vielleicht einfach arbeiten gehen. Ich meine, wir haben in Deutschland jeder dritte Häftling ist ein Ausländer. Also, ich will nicht sagen, dass Ausländer generell kriminell sind, aber die sind überproportional in den Gefängnissen vertreten. Also zur Integration und zum Antirassismus wäre zum Beispiel sich weniger wie ein Stereotyp verhalten auch ein Ansatz. Also keine Ahnung. Also wir können zum Beispiel den Migranten ein besseres Bild in der Öffentlichkeit geben, wenn wir Häftlinge, die Ausländer sind, schneller abschieben. Damit wäre das wesentlich einfacher. Aber irgendwie so konkrete Sachen irgendwie fordern oder sagen ist halt irgendwie nicht so das Ziel von denen. Die wollen halt nur nebulöse Sachen, über die man alles Mögliche im Nachhinein rechtfertigen kann, weil man sich ja eh nicht genau ausdrückt. Also. Festlegung von Zielquoten und Zielkorridoren für Führungskräfte. Quantifizieren den Veränderungsbedarf und machen ihn sichtbar. Jede Führungsebene muss mindestens einen Sieg haben. Und einen Sinti und einen Roma, sonst ärgern die sich. Jeder braucht einen Adolf. In dem Zusammenhang muss Paragraph 5 des Allgemeines Grundbehandlungsgesetzes. Ich glaube, das macht man so, weil das, also das nennt man dann nicht allgemein, oder? Doch. Man sollte es allgemeinen nennen, Konjugation für den Fall des ja. Des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes AGG weiterentwickelt werden. Das ist halt in dem Falle halt, ja. Weiterentwickelt werden, auch um die Erfüllung von Zielquoten zu gewährleisten. Das ist, beweist doch mal, dass Quoten überhaupt was bringen. Ja, und was soll das denn? Seit wann gibt es denn, für andere Gruppen gibt es doch auch keinen Korridor für Führungskräfte. Was ja, soll das? Ich bin Gamer. Gamer sind in Deutschland in der Minderheit. Ich möchte gern Korridor. Ich finde es schon gut, dass wir jetzt endlich Zielquoten einbauen für Straßenleger und Betonmischer und Stahlbauer Ein Korridor, den gibt es, das nennt sich mach dein scheiß Studium und sei tatsächlich kompetent, wenn du irgendwas machen willst. Hast du das nicht? Ja, scheiße gelaufen. Hallo, nein, das ist doch, die Idee davon ist ja, dass du mit deiner Existenz schon Geld verdienst. Dass du, weil du existierst, schon etwas hast, womit du dich auf dem Markt verkaufen kannst. Das heißt, wir stellen jetzt den Markt um von etwas, was anderen Leuten nützt, zu, oh, du hast eine Identität. Das ist selten. Nee, das ist es lustigerweise genau. Nicht das, was du mit deiner Arbeit machst, ist wertvoll, sondern durch deine Existenz wird die Gesellschaft divers und deswegen eben, ist es das wertvoll. Meine ich, ja, dass du eben durch deine Existenz schon Wert hast. Wieder Geld, ein ressortübergreifendes Leadership-Programm für Führungskräfte mit Einwanderungsgeschichte. Ja, ich würde jetzt mal, was soll das denn? Mit Leuten umgehen wollen, die dagegen sind. Das ist doch vor allem genau der Scheiß, den wir vorhin hatten mit dem sozialen Sprengstoff, mit den Sonderrechten für irgendwen. Das ist. Ja, aber anscheinend geht es ja den weißen Männern geht's ja nicht schlecht. Ne? Sonst müsste man ja nicht fördern, dass die ihre Jobs weg abgenommen kriegen. Oh Mann. Aktivierende Anwerbekampagnen sollen in allen Sektoren ausgebaut und umgesetzt werden. Repräsentationsdefizit zum Beispiel bei Lehrern. Ja, was können denn bitte die Lehrer dafür, wenn nicht genug Migranten Lehramt studieren? Was können die Schulen oder das System dafür? Wir müssen Lager bauen, wo die Jobs dann gelehrt werden, die sie annehmen müssen. Oh mein Gott, mit den Lagern, ich höre mir auf. Weitere Maßnahmen, Vorschläge, einen besseren Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, unter anderem durch Anonymisierung in Bewerbungsverfahren. Als wenn das ist so ein Quatsch, dieses anonymisierte Bewerbungsverfahren. Das geht doch nur für eine Einladung zum Gespräch. Und wenn du dann da auftauchst, sehen die doch, ob du keine Ahnung, wie du aussiehst. Ja, dann ist ja eben da. So ein Schwachsinn. Ja, der kriegt doch den Job dann trotzdem nicht, wenn der Typ ein Rassist ist. Ja. Und der Bewerber schwarz. Da geht nichts. Ja. Da würden sich beide die Arbeit ersparen, wenn sie das vorher wüssten. Ja, dann ist zum Beispiel dann der Arbeitgeber schon ausgelaugt und hat dann vielleicht eine schwierigere Zeit und Möglichkeit, was einzuschätzen. Ja. Aber ja, nur so nebenbei. Weißt du, wenn die sich um die Welt um sich herum kümmern würden und nicht sich selbst auf die Welt projizieren, wären da auch ganz andere Worte in dem Text dran. Aber Verankerung und Stärkung des politischen und zivilgesellschaftlichen Engagements von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Zivilgesellschaft. Ich meine, ich habe Einwanderungsgeschichte, aber ich werde doch nicht meinen, mich jetzt hinstellen zu können und zu sagen, hier, ich verdiene das jetzt, weil ich hier eingewandert bin. Ja, sondern weil du was kannst. Wenn du was kannst, dann steht dir der Posten zu, weil du was kannst und nicht, weil du keine Ahnung. Als wir hier zuerst nach Deutschland kamen meine Eltern Geld bekamen, gleich als sie nach Deutschland reinkamen, so haben die Geld bekommen, ja, haben die geweint, weil sie das sehr respektlos empfanden, weil sie in Russland für alles arbeiten mussten und hier bekommen sie einfach Geld. Das war wirklich für sie so ein Schlag. Sie haben nicht geweint im Sinne von, oh ja, toll, yay, Geld. Das sind ganz andere Kaliber von Leuten und die werden sich auch nie hinstellen und sagen, ja, ich habe eine Einwanderungsgeschichte, deshalb nehmt mich für diesen Job, weil ich nichts anderes kann und einfach sterben will. Ja, das hatten wir ja auch hier, interkulturelle Öffnung im Medienkulturbereich. Wie gesagt, ich habe ja auch letztens gefragt nach den russlanddeutschen Nachrichtensprechern und den russlanddeutschen irgendwie Moderatoren und so, die es auch nicht gibt. Es gibt immer nur Wladimir Kaminer, wenn sie mal einen Russen brauchen. Und ja, ansonsten sind Russen im Endeffekt auch nicht präsent und die meckern nicht den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja, die gucken dann russisches Fernsehen wahrscheinlich, was ja heute auch für jeden anderen möglich ist. Die Medien, es haben ja auch viele Haushalte mit muslimischen Bürgern, haben ja auch Schüsseln auf dem Dach für eben die Sender aus der Gegend. Können wir uns da jetzt auch beschweren, dass da auch eine interkulturelle Öffnung im Medienkulturbereich in Oman oder in der Türkei sein muss? Dass ich auch als Deutscher da jetzt mal irgendwie plötzlich... Kannst du ja machen, oder? Stellst du deine Satellitenschüssel auf deutsche Kanäle ein? Ja, kann ich auch. Also ist für alle was da, aber da wird die Globalisierung dann nicht begriffen. Aber werfen Sie dir bestimmt vor, dass du hier vorhast, in einer Parallelgesellschaft zu leben und du gefälligst Türkisch lernen sollst. Gleichberechtigte Teilhabe bei Leistungen, ja. Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich. Warum versuchen die einfach schon so total schamlos soziale Gerechtigkeit aufzubauen? Ich verstehe das nicht. Also ich wäre für Zwangs-Hartz IV für jeden Erdenbürger. Ich finde, dass der deutsche Staat das machen sollte. Ja. Außerdem darfst du auch in Deutschland wählen, auch wenn du aus Indien kommst. Ja. Ich mein, man soll doch mal die Freiheit haben, sich für ein Leben zu entscheiden, das einem potenziell mehr Reichtum gibt, als andere Leute es haben können. Nein, wir brauchen für alle Leute von Bombay Wahlrecht in Deutschland und die sollten auch Hartz IV bekommen, ob sie es wollen oder nicht. Mehr als Hartz IV erreichen im Leben. Die praxisnahe Forschung über Benachteiligungsstrukturen in Organisationen und Institutionen ist zu stärken. Die entsprechenden Gelder sind für den Bundeshaushalt 2018 vorzusehen. Jawohl. Warum redest du das mit so einem Akzent? Meinst, weil das so ein Befehlston ist. Persönlichkeit nachzuspielen? Das ist ein Befehlston einfach. Sie haben zu tun, was ich sage. Nein, nein, nein. Weitere Maßnahmenvorschläge. Interkulturelle Öffnung als Teil von Zertifizierung berücksichtigen. Einsatz von interkulturellen Lotsen und Media. Das Ding hat denen die Arbeitsgemeinschaft der Sozialpädagogen und Sozialarbeiter geschrieben, um Jobs zu machen. Interkulturelle Lösungen. Erhöhung der Aufmerksamkeit für mehrsprachige Informationsangebote. Willst du die bei mir erhöhen oder was? Damit ich mir mal einen Film auf Arabisch angucke. Natürlich, du musst dich integrieren, Mann. Jede größere Firma freut sich doch, wenn du mehr Sprachen sprechen kannst. Es ist doch schon so, dass einfach viele Sprachen beherrschen oder auch nur eine weitere bereits ein Bonus ist, wenn du eine Bewerbung schreiben tust. Den nächsten Punkt finde ich ja ganz gut. Die bundesweite Einführung von kommunalen Dolmetscherdiensten. Also, dass man halt so Völkerverständigung hat. Das finde ich ganz gut. Aber nur wenn man die Sprache kennt, heißt das nicht, dass man auch die Kultur kennt. Gerade Leute getroffen, die genau das machen. Also eine, die für die ex-jugoslawischen Sprachen das macht und eine, die für Arabisch das kann. Also es gibt diese Dolmetscher, die auch gerufen werden, wenn sie gebraucht werden. Also das ist gut. So Verbindung herstellen. Verstetigung und der Angebote und Strukturen der Flüchtlingshilfe. Nein. Wir machen hier nicht irgendwie schon fertige Aufnahmedinger, damit jeder das als Einladung versteht. Das kann nicht sein. Das kann so nicht stehen. Mein Ausländersein kommt da ein bisschen durch. Was heißt Verstetigung? Also, dass die aus einem provisorischen, aus der provisorischen Institution praktisch eine feste Institution wird. Also etwas, was eingebunden wurde, weil es so die Situation halt brauchte, muss das jetzt noch verankert werden. Genau, und okay. Was weiß ich, Unterkünfte und solche Sachen halt. Also das heißt, es soll dann permanent sein? Ja. Das heißt, man will so Ghettos. Man möchte, glaube ich, einem, das werden ja nicht weniger werden, wirklich. Ja? Je nachdem, wie die Türkei und so weiterhin arbeitet und wie die Südgrenze aussieht. Man möchte sich darauf einrichten, die nächsten Jahrzehnte weiter halt diesen Traum zu träumen, dass Deutschland irgendwie besser wird, wenn man nur genug Leute reinschaufelt. Oh Mann, das ist doch frustrierend, ey. Nein. Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft, jawohl. Können die nichts anfassen? Können die sich wirklich nicht auf den Stuhl setzen und sich freuen darüber, dass in Deutschland die Sachen, die schön sind, und nicht versuchen, das noch irgendwie zu verbessern? Nazi-Russe, echt, das ist ja ein Nazi-Russe. Ich bin auch Moslem, ich habe einmal... In Deutschland sind schöne Sachen schön. Ja, schöne Sachen sind schön, ja. In Russland bist du schön. Nicht Sachen. Was? Ja, in Russland bist du schön, nicht Sachen. Ja, ja, der meint damit, dass wenn wir nach Russland gehen, wir schon besser aussehen als der Russe. Ja. Oh, echt? Mindestens haben ja die Russen keinen Diktator in der Macht gehabt, der ganz viele Millionen Leute so in Lager gesteckt hat und getötet. Nein, hatten wir. Ja. Nein. Geschichtsrevisionismus, das ist, hat auch niemals jemand gemacht, ne? Nö. Wir schon gar nicht. Nee. Den Stalin kann man ja ganz einfach aus den Fotos Wann kriegen wir endlich das Troja-Gold wieder, was hier gestohlen hat? Eigentlich kannst du dich da mal einsetzen. Wo ist das Bernsteinzimmer? Fragst du mich das jetzt mit meiner Identität als Jude oder mit meiner Identität als Russe? Moment mal. Natürlich den Russen, das liegt ja im Puschkin-Museum. Wo habt ihr denn das Nazi-Gold jetzt versteckt? Da in Israel oder in der Schweiz? Jetzt sag's doch mal. Wie ist das denn? Ich habe gehört, russische Juden sind gar nicht beschnitten. Ja, sind sie nicht. Zeig mal. Zeig mal. Pick up the Penis Cam. Ich hätte bitte gerne von dir ein Bild von deiner Nase. Ja, von deiner Vorhaut. Meine Nase ist groß genug, lass meine Nase in Ruhe. Ach so, gut, wenn die Nase groß ist, dann kann ich mir die Vorhaut auch ungefähr vorstellen. Ey, auf dem Bild, was du unten im Chat hast, hast du gar keine Nase. Kompensierst du da irgendwas? Lass mich doch, Mann, was soll das? Geil, oder? Ich meine, ein russischer Jude, der auch noch ein Weeaboo ist, das ist doch geil, oder? Ja, und ich lebe in Deutschland, ja. Es wird immer besser. Hast du eigentlich irgendeine Identität? Nein, Entschuldigung. Nein. Ihr habt ja die Leute, die da mitgemacht haben, also im Schnelldurchlauf. Italiener, Marokkaner. Was haben wir hier? Kroaten, der kroatische Weltkongress in Deutschland. Alter, Selbsthilfegruppe afrikanischer Frauen in Deutschland. Das braucht man. In Deutschland? Das ist eine Liste von Organisationen, die man abschaffen könnte, um in Afrika Brunnen zu graben. Nein. Mit dem Geld. Es geht darum, dass man alle kleinen Schneeflocken hier repräsentiert. Es geht nicht darum, dass man sie generalisiert und sagt, das ist ein Zentrum, wo jeder hingehen kann und alles bekommen, was er will. Nein. Guck mal, es gibt schon wirklich Idioten, die es probieren. Deutsch Plus. Ach du Scheiße, geil. Oh. Nice. Okay, jetzt ist es vorbei. Echt? Nice geil. Deutsch Plus, ey. Das ist so geil, Weißt du, dieses Plus ist immer schöner, weißt du, da siehst du schon auf 100 Metern Entfernung, dass es sich um Scheiße handelt. Ja? Atheismus Plus. Genau, ob es Atheismus Plus ist, Gamergate Plus, Deutsch Plus, ja. Und guck mal, das sind alles Funktionäre, die das hier unterschreiben. Zentralwohlfahrtsstelle, Multikulturelles Forum, Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat, Jugendliche ohne Grenzen. Das sind alles auch Leute, die ihr Schäfchen längst im Trocknen haben hier. Ja, Leute, es hat mir wieder Spaß gemacht mit euch, aber ich werde da gerade auf Skype angerufen zu einer Konferenz woanders. Das heißt, ich werde mich mal wegjuden. Jo, Shifty. Ja, kaum haben wir es hier irgendwie mal hart in die Mangel genommen, verpisst er sich. Ja, hier, was soll denn das? Ja, ich weine jetzt. Danke, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Tschö. Ich bin gerade auf der Website von Deutsch Plus. Neue deutsche Perspektiven. Judith Butler über den Verlust von Privilegien und reaktionären Populismus. Ah ja. Ja, super. Hashtag Judith Butler, Hashtag Populism, Hashtag White Supremacy. Und der letzte Hashtag hat ein Leerzeichen in der Mitte. Finde ich gut. Ja, das hat Abel geschickt. Das spricht ja eigentlich schon für sich. Die Überschrift muss man... Das Ganze wollte ich kurz zusammenfassen. Wir hatten da vor 8 Wochen schon bei einem Stream drüber geredet, dass die Gefängnisse in Deutschland dass die größtenteils von Ausländern besetzt sind. Und die größte Ausländergruppe oder eine der größten waren Rumänen. Und dann habe ich während dem Stream angeflamed, weil der hat ja den kann man ja direkt anmessagen, auch wenn er ihm nicht followt. Habe ich gesagt, yo, Romanian prisoners are one of the largest groups in German prisons. Defend yourself! Und? Why? I'm not in the German prison. If they committed the crime, they need to do the time. Schön aus der Schlinge gezogen, den Kopf. Aushilfs-Vlad. Aber ich, also am Anfang fand ich ihn echt gut, aber inzwischen kann ich mir den nicht mehr länger als 3 Minuten oder so anhören. Es wird schnell anstrengend, finde ich. Der gute Wii. Ja. Abel. Was ja, keine Ahnung, Studie. Ja, ich weiß nicht. Drogendelikte sind der Hauptgrund, okay. Ich meine, ich bin ja sowieso noch dafür, dass man Hanf generell legalisieren sollte, weil du damit auch Terrorgruppen einfach einen guten Teil von der Finanzierung und ein Bein wegziehst. Also, keine Ahnung. Aber halt einfach nur die Statistik an sich. Wir müssen ja auch neue Gefängnisse bauen, weil die überfüllt sind. Wir brauchen Spreewaldhanf. Durch die Flüchtlingskrise. Und ich meine, man will ja damit nicht in diese Ausländer, alles Kriminelle und so. Nein, es ist halt einfach nur, dass sie überrepräsentiert sind und dass man halt danach schauen muss, ohne dass man, keine Ahnung, Supernazi ruft. Es gibt einen Grund, warum die im Gefängnis sind. Da muss man gucken, warum und wie man das besser machen kann. Ach ja, die Geschichte. Ja. Anne Will ist die Beste, irgendwie. Und die Frau, die da hockt, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, die mit der Burka, die war vorher mal Punkerin und war auch mal irgendwie Buddhistin und wollte Tibet retten, war Punkerin. So und will halt, es ist sozusagen professionelle Attention Whore und da kommt es besonders stark bei raus, so, oh mein Gott, aber wir brauchen Gebetsräume überall. Nee, brauchen wir nicht. Scheiß auf Religion. So, Richard Dawkins forever. Und halt bei Anne Will hat man sie eingeladen und sie hat dort einen Text vorgelesen, der irgendwie das positiv darstellt, dass wenn man nach Syrien geht, dass es eine schwere innere Prüfung ist für einen gläubigen Muslim, wenn man nach Syrien geht. Man geht dort nicht hin, um das Land geil, aufzubauen, oder? Sondern zum IS. Weißt du, das ist so geil. Das ist so geil bei Anne Will, ja, irgendwelchen AfD-Politikern wird übers Maul gefahren, wenn sie von der Obergrenze sprechen, aber dann laden sie sich so einen Döner-Ninja ein und der redet dann von, ja, ich muss von der Syrien gehen, weißt du? Ja. Alter Schwede. Und die Frau ist Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats der Schweiz. Tickt der Islamische Zentralrat der Schweiz noch richtig, ist die Frage. Und warum wird die da hingeschickt? Also die Schweizer Behörden haben auch nach Deutschland gewarnt und meinten, ladet die bitte nicht ein, das ist Bullcrap. Und der Witz ist halt, IS-Accounts haben das danach gefeiert, dass der Text im Fernsehen vorgelesen worden ist. Und keine Ahnung, also so theoretisch, ja, mach halt, alles freie Rede und so, go ahead. Eigentlich ist es, also theoretisch finde ich das gut, wenn das so wäre, wäre mir alles egal, Hauptsache freie Rede. Das Problem ist, warum ist das erlaubt, warum kann man keinen Gamergater einladen und warum muss man allen immer über den Mund fahren und da ist es in Ordnung, Bullcrap zu reden. Also wir müssen uns da mal entscheiden, entweder freie Rede für alle oder diese Einschränkungskacke auch dann für jeden. Aber mir geht es auf den Sack, dass du ein Sonderticket bekommst, weil du was auch immer. Hier in dem Zitat wird ja auch klar, dass hier der Sarkisien-Unschärfe aufsitzt. Ja. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass sich irgendjemand von dem Fernseher spontan radikalisiert hätte, als er Frau Illy gesehen hat. Das Gegenteil ist der Fall. Man hat verstanden, welchem Irrglauben Frau Illy aufsitzt. Dabei hat St. Anita doch gesagt, egal, wenn man sich, gerade wenn man sich sicher fühlt, kann der Gedanke noch viel einfacher. Er ist mal am meisten gefährdet, ja, genau. Ja, genau. Also die Frau Will ist nicht auf dem neuesten Stand, was Psychologie angeht. Ja gut, das war jetzt auch ein Stand von 2014, aber ich weiß, was du meinst. Ja, wenn du den halt eben, wenn du die ständig im Fernsehen zeigst und so, dann wird da halt so ein Bild etabliert und das wird normalisiert und keine Ahnung. Und das kannst du eigentlich nur verhindern, indem du besonders kritisch bist und das war Frau Meißner nun mal nicht. Ne? Ja. Ja, ich sag halt auch nicht, dass du die nicht noch plattformen sollst, aber du musst sie dann halt auch mal ein bisschen mit einladen. Das wäre interessant gewesen. Gut, der andere, den sie eingeladen hatte, der war auch gut. Wie heißt der noch? Ich habe seinen Namen vergessen. Aber der andere, das ist mit jüdischen Wurzeln, aber war, glaube ich, Muslim und aus dem Libanon, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich weiß, aber ein Gast von ihr, der war ein richtig guter, der auch gut islamkritisch vorspricht. Wollte ich nur anmerken. Die Schwarze hätten sie doch mal dazu einladen. Das hätte ich gern gesehen. Oh, so, jetzt habe ich hier schon wieder Trump. Das nervt. Ich dachte, ich hätte die sortiert. Aber das ist eh ein Video. Das geht heute leider nicht ohne Chris. Da reden sie davon, dass Superdrohungen überall absolut. Also Trump, der Fleischhauer. Also mit Trump the Hate haben sie einfach nirgendwo keine zweite Quellen gehabt. Der Hass hat 12 Mega-Hitler überschritten. Ich meine, mindestens. Wir können das mit dem Fleischhauer ja mal versuchen, aber ist ja nur ein kurzer Clip. Es gibt ja auch Untertitel, vor allem um den Ton. Ach so. Können soll es die Welt verbessern? Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich wünschte, ich könnte es. Ja? Es ist arg leise. Aber ich habe oft den Eindruck, dass meine Mittel leider sehr begrenzt sind, obwohl ich mir Mühe gebe. Und ich habe ja insgesamt ein Problem mit dem Journalisten als Aktivisten. Ach. Diese Rolle nicht übertreiben. Vor allen Dingen wird es dann schlecht, wenn man an die Stelle der Neugier die Haltung oder die Meinung setzt. Und ich glaube, die Neugier muss am Anfang stehen. Das ist ja eigentlich ein Kommentar, den ich so unterschreiben würde. Ja, ja, der Fleischhauer ist dieses typische blinde Huhn, das ab und zu mal ein Korn findet. Ja. Also oftmals geht er mir nur auf den Sack mit seinem Gejammer, aber hier hat er auf jeden Fall was Wichtiges gesagt. Ohne Neugier, wenn man schon vorher morgens weiß, was man schreiben wird, dann ist man kein Journalist. Genau. Ja. Ja, gut, auch mal so einen Kommentar hier drin zu haben, ne? Ja, und es gibt ja auch Journalisten, die das durchaus tun. Don Alfonso, Alter, ich liebe den Kerl. Unsere wöchentliche Don Alfonso-Empfehlung. Ja. Ganz genau. Aber das ist halt auch ein Artikel, sowas kann man nicht vorlesen. Don Alfonso ist was man wirklich selber lesen muss. Mhm. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Wie ist denn dann die Aussage des Artikels jetzt hier? Ich habe den auch noch nicht gelesen, aber ich finde den Titel schon mal geil. Es geht um Breitbart, weil Breitbart ja auch jetzt so Deutschland-Ambitionen hat wohl. Ja, Breitbart.de gibt es ja jetzt. So, ja. Ja, und er nimmt das hier auseinander. Hier zum Beispiel, dass sie Lena Dunham gedisst haben und dass sie halt hier Leslie Jones wird, glaube ich, genamedroppt und da kommt halt... Das liegt vor allem an der Hauptfigur, dem britischen Journalisten und Dangerous Faggot Milo Yiannopoulos, der deutschen meist dank Spiegel Online bekannt ist. Von wegen. Dort durfte ihn die hassende Feministin Lori Penny, wem prominent herziehen, was natürlich kein Hassprojekt ist, weil Frauen immer so gut wie Clinton sind und nie hassen. Yiannopoulos wurde in den USA für seine Rolle beim Gamergate berühmt. Als sich alle Medien einig waren, dass die Videospielszene gewalttätig und sexistisch ist und nur wenige bereit waren, die Gamer und ihre Anliegen auch zu verteidigen. Oh Gott, danke Don, danke, danke. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er das nicht gefressen, den Narrativ. Oh Mann. Na gut, aber okay, und der verlinkt zum Wikipedia-Artikel. Ja, vielen Dank. Okay, gut. Den haben leider viele bisher gemacht. Trotz Bombendrohung. Hey, Abel wird sogar erwähnt. Sexy. Ja, also hier Jessica Valenti, Anita Sarkeesian. Welche Feministin hatte denn eine Nazi-Vergangenheit Laney. Nee, da gab es doch die eine. Shanley, die genau. Mit dem komischen. Audrey. Shanley, ja, natürlich, ja. Die mit so einem Nazi-Hacker zusammen war früher und wohl auch ziemlich rechts und dann hinterher irgendwie das alles nicht mehr wissen wollte. Weave, genau, Andrew Auerheimer, ja. Weave. Genau. Meinem Lieblingstroll im Internet. Ja. Ja. Berufsschädigender Anschlag eines Soziologen, eines Soziologen-Mobs, finde ich auch eine schöne Sache. Also wie gesagt, man muss das Ding einfach im Ganzen lesen, wie eigentlich fast alles von ihm, weil ja einer der wenigen Journalisten, die halt irgendwie bei der Durchleuchtung in Amerika keinen Stock im Arsch haben. Im Gegensatz zu unserem Schluss. Warte, ich wäre nicht der Mondaffe, wenn ich nicht noch ein kleines bisschen Klatsch hätte. Ne? Also, und zwar, ich habe da heute auf Twitter was Lustiges entdeckt zwischen Don Alfonso und Julia Schramm. Habt ihr das eigentlich auch eventuell gesehen? Das hat einer im Chat gepostet bei uns. Ja. Ah, es war wunderbar, oder? Wo er dann schreibt, er hätte gerne, was war das, eine maliziöse, intelligente, schöne Feministin als Feindin und nicht immer solche... Mal gucken, ob ich es einblenden kann. Ernsthaft? Warte, ja. Warte, das muss ich jetzt richtig wiedergeben. Es war nämlich schön. Ich glaube, das ist massiv über ihren Kopf hinweggegangen. Aber natürlich, also und zwar Don Alfonso hat geschrieben, ich hätte gern eine geistreiche, gerissene, maliziöse und schöne Feministin als Feindin, statt diesen grottigen Lena Dunham-Rip-Offs. Und Julia Schramm schreibt erstmal so, hallo, ja, zu ihm. Und er schreibt, bei einem Perlenkettenbild könnte ich es mir überlegen. Pearl Necklace, sag ich nur, ja. Sie hat es nicht gerafft, schickt ihm so ein schönes Bild, geschminkt mit Perlenohrringen und so weiter. Er hat natürlich total selbstverliebt. Und er schreibt, ein guter Anfang. Ich hab... weil sie diesen Pearl-Necklace-Witz nicht gerafft hat einerseits und andererseits dann wieder gezeigt wurde, wie narzisstisch diese Frau ist. Aber was auch wirklich schön ist, ist, dass halt viele, es gab da noch eine Feministin, die ihn dann angeschrieben hat und meinte so meinst du mich so? Weißt du? Es ist einfach geil, oder? Ja, wenn der Don was schreibt, da reagieren die da drauf. Da sitzt du da doch so ein bisschen oh, ja. Machen sie dann Eingeständnisse. Sexy. Ja. Jetzt ist es auch zu spät, ich habe versucht. Ich bin hier einfach nicht so versiert wie Chris. So. Kein Problem. Ja. Muss ich mich wohl wieder einblenden, wa? Was willst du machen? Für den abschließenden hier Vollidioten der Woche. Das war nochmal ein Nachtrag zu unserem Stream zur Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, die wir gestern ein wenig aufs Korn genommen haben, wer noch nicht genug Weltraumaffen hatte und gestern live nicht dabei war. Da sind auch ein paar schöne Sachen drin. Mit unseren Lieblings hier, Champ Trail Özdemir und Toni, mir fällt kein Tier ein, mit dem ich ihn vergleichen kann. Am ehesten wahrscheinlich ein Faultier. Ja. Und hier. Ich hätte an so einen neurotischen Dackel gedacht, aber okay. Ja. Passt auch so ein bisschen wie der Hund aus der Muppet Show, stimmt. Genau. Ja, und hier, Hanning Vogt. Was war der nochmal? Der war doch auch irgendwie, der hatte auch irgendwie was. Ah, Journalist, genau. Wir müssen dieser Tage offenbar wieder verstärkt daran erinnern, dass Political Correctness vor allem ein rechter Kampfbegriff ist. Natürlich. Wrong. Gepusht von denen, die sich von einer Meinungsdiktatur gepeinigt fühlen und endlich wieder offen hassen und diskriminieren wollen. That is actually the meaning of political correctness. Yeah, implying it's about hate. Implying it's not about freedom of speech. Nein, der Typ hat doch wieder keine Ahnung. Der versucht da irgendeine Scheiße zu konstruieren. Ja, also erstmal, politische Korrektheit ist ein Begriff aus dem englischsprachigen Raum, ein englischsprachiges Schlagwort, das insbesondere in der, also halt eben in der öffentlichen Meinung eine Rolle spielt und die ursprüngliche Bedeutung bezeichnet, ja, halt eben die Zustimmung zur Idee, dass Ausdrücke und Handlungen die Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können. Also so eine Art Selbstzensur, ja. Und natürlich sind die Leute, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, von der Political Correctness angekotzt, ohne Ende. Und ich zitiere in diesem Zusammenhang immer wieder gerne George Carlin, er ruhe in Frieden. Er sagte dazu, Political Correctness is Fascism. The disguise is intolerance. Ja. Des Geistes Tolerance, ja. Das Ding ist halt auch einfach schon allein zu sagen, oh, du sagst Menschen oder du darfst nicht zwischen Migranten, illegalen Migranten und Flüchtlingen, du darfst da keinen Unterschied machen, auch wenn es internationale Gesetz und auch Gesetz in Deutschland einen Unterschied macht und auch einfach ein großer Unterschied da ist bei den Gruppen, dass du da keinen Unterschied aussprechen darfst, weil du sonst pro Hitler bist. Das wäre zum Beispiel politische Korrektheit. In Aktion. Also. Rechts ist übrigens ein linker Kampfbegriff, finde ich gut. Ist perfekt eigentlich, so als Schlusspunkt unter diese Diskussion. Ja. Perfekt, Alter. Schreibst du es oder schreib ich es? Du, ich muss da hier aufpassen, sonst geht alles. Ja, und seine Kollegen sollen Political Correctness im Text öfter in Anführungszeichen setzen, so wie es die Bild früher mit DDR gemacht hat. Ne? Ich finde, wir sollten auch einfach anfangen, Patriarchat, Feminismus, Frauenrechte, LGBTQ+, alles in Anführungszeichen setzen, die platzen vor Wut. Ja. Oh, Penner, echt. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja, das Wort zum Sonntag. Ja. Möge Richard Dawkins euch segnen. Ja. Und immer dran denken, es kommt nicht auf die Größe der Hände an, sondern auf die Technik. Genau. Also ich habe Ich habe heute echt allerhand geistreiche Gesprächsbeiträge geliefert, fällt mir gerade auf. Ich hänge ein bisschen müde im Hintergrund rum, aber ich verspreche, nächstes Mal sage ich anstatt 3 Sätze locker mindestens 6. Qualität. Ja, okay. Das war auch mein gesetztes Ziel für heute Abend. Nochmal der Hinweis, morgen Abend treffen sich die Weltraumaffen auch in echt, und zwar bei der Premiere von The Red Pill in Berlin-Hohenschönhausen. Der Mondaffel ist leider nicht da. Nee, ich muss arbeiten, wie immer. Aber der Rest von uns werden an ihn denken, wenn wir das ein oder andere Bier nach dem Film noch trinken. Und wer Lust hat, ihr werdet uns schon finden. Immer nach dem großen Mann mit der Glatze gucken, dann könnt ihr fast nicht fehlgehen. Ja, ich war der Marsaffe und bedanke mich für einen schönen Sonntagabend. Ja, super. Bin der Mondaffe, hab mich auch gefreut heute. Ich bin der Abel. Abel für Ableismus und so. Ich bin Bleilo und ich fand's auch super. Ich bin Solano. Gehabt euch wohl alle da draußen und so. Bis morgen.